music from The Who, from the Tommy album, man, right there. We're not gonna take it, heißt das Stück, und einfach großartig und eine Classic, man, von Feinsten. The Tommy album from The Who. Und das mal, was war das mal, Frank? 1970? Super Intro in die Show, Alex. Also, ganz, ganz großer Track hier. You know, man, großartiger Album. Für jeder, der mal eine Plattensammlung hat, na, das ist garantiert mal da drin, na, auf jeden Fall. Der Film auch cool, Quadrophenia. Also. Absolutely. Tommy und Quadrophenia sind beide beide sehr, sehr heiter. Ja, 20:07 ist das und wir haben Mittwochabend wieder, der 20. April 2016 und so, wie man das mal gemerkt hat, vor allem im Chat. Ich hab mal das mal gesehen hier, diese Schwarz-Weiß-Ding von Frank und von mir und wow. Also, das überrascht mich und völlig geil. Na, ich bin sprachlos. Auf jeden Fall wunderschönen guten Abend an alle Hörer und natürlich everybody in Chat. Amok Alex und Frank Stoner hier back am Start bei Radio Emergency in the Amok Alex und Frank Stoner Show. Guten Abend, Frank. Ja, Grüße auch von meiner Seite. Das habe ich mir gleich gleich dazugekommen. Hier der Button. Das war übrigens der Deckel, der den gemacht hat. Hier, Mr. Der Deckel von der Sendeleitung. Muss ich sagen, saustarke Arbeit. Das sieht echt cool aus. Echt? Ist das mal hier jetzt das Icon zum Drucken oder was? Doch, der hat das neben der Himmelscheibe. Naja, gut, alles klar. Ja, danke an Deckel, man. Schönen guten Abend, everybody. Und Mittwoch, we're back in action. Und real hot stuff today, Frank. Ja, heiß, explosiv. Und wir müssen wirklich gucken. Heute wird es eine besondere Sendung und auch für uns eine Herausforderung. Ja. Denn es geht um die Alkoholverschwörung. Wir müssen mal gucken, ob wir da nüchtern durch die 4 Stunden durchkommen. Also das ist, ich habe schon am Montag ein bisschen Probleme bekommen mit meinem Time-Management in der Sendung. Müssen wir mal schauen, wie das heute läuft, ja, wenn es mal rund um den Alkohol geht. Wo wir doch eigentlich so, ja, so damit ja nicht so viel zu tun haben, mit dieser Alkoholverschwörung, vor allem das ist ganz groß in Amerika jetzt im Moment. Da gibt's noch sogar Workshops, Ladies and Gentlemen. Das ist so krass. Das Ding ist, dass ich glaube, das ist noch nicht so bekannt in Deutschland. Nee, mir waren auch ganz viele von diesen Dingen völlig neu und am Anfang klingt es erstmal nur witzig, ja, Alkoholverschwörung, was werden die beiden Freaks jetzt heute Abend wieder auspacken, so. Aber hey, ihr werdet sehen, das ist ein ganz ernstzunehmendes Thema, also, ja, also wirklich ernst nehmen, und es führt uns direkt rein, so in die Geschichte 20. Jahrhundert, es führt uns rein letztens dann hin zur Geostrategie, Petrodollar, die großen Machtstrukturen, das ist wirklich interessant, also, ich meine, und tatsächlich sind diese Dinge relativ, unbekannt. Also ich habe darüber auch noch bisher noch niemanden reden hören. Ne? Ja, und auf jeden Fall würden wir mal auch ein bisschen an die aktuelle Current Events der Nachrichten mal zugreifen. Was für Nachrichten hier mit dem Böhmermann oder so? Ich habe das Ding angehört. Darf man das sagen? Nicht, dass ich jetzt Probleme kriege. Nein, muss er heute aufpassen, dass ich schon verspricht. Frank, ich habe das mal angehört. Also ich sage als Amok Alex, und viele Leute kennen mich mal auch. Also ich habe mal so ein bisschen heiße Sachen losgelassen. Ne? Aber das, wo ich mich mal darüber beschwert habe, war die Aufregung, dass die Leute über gar nichts gemacht haben. Ne? Und also da sind manche Dinge, was er gesagt hat, dass ich dachte mal so auch so ein bisschen heftig sind. Also wenn jemand das mir so rüberkommen würde, ich würde das mal als Battle sehen. Ich würde mal was zurückrappen. Verstehst du? Also von meiner Seite, Erdogan hätte mal was zurückrappen können oder sowas, aber das, was er mittlerweile macht. Interessanterweise, ich habe mal jetzt eine Petition zum Unterschreiben bekommen. Echt? Ja. Und da bin ich beim Pro oder Kontra. Nein, genau. Und es geht um dieses Thema von Böhmermann. Na, und ich möchte das mal vorlesen, denn nachher, wenn wir mal in dieses Thema so ein bisschen reingehen. Weil es geht darum, ist, dass der ist, so wie dieses Verhältnis mal jetzt im Moment passiert, weil Angela Merkel fliegt am Samstag mal nach in der Türkei. Und das geht darum, ist, dass da sind auch andere Journalisten, die dort sitzen, teilweise mal auch lebenslänglich, ne? Ja, in der Türkei, ja. Ja, ja, klar. Ja. Und also was interessant ist, dass wenn ich mal über diese Aktion höre, weißt du, wo ich mal darüber wieder zurückgreife? Da gab es mal einen Film in 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre, hieß Midnight Express. Oh ja. You know what I'm talking natürlich about? Auf jeden Fall mit Giorgio Moroder, die Musik schon allein. Ja, der Soundtrack. Man, ja, mit diesem Typ, der immer mit Haschisch war. Ja, in der türkischen Grenze am Flughafen wird er gefunden, ja, Amerikaner, genau, der genau, Haschisch schmuggeln will. Und ja, genau. Die dachten, dass das Bomben waren und die haben ihn abgetastet und die die haben dann... Hat dann Kerker, ja? Ja, ja. Und wie der mal, wie sagt man, in behandelt worden ist in die türkische Gefängnisse und so weiter. Heavy Duty Thema, aber das ich denke, dass wir sollen mal das ins Detail. Also wo wollen wir mal damit anfangen, Frank? Du hast mal auch so viele Sachen. Wollen wir mal gleich mal mit diesem Thema? Lass uns sogar mit dem Thema anfangen, weil das ist so das Aktuellste. Okay. Auch, weil es ist auch zu Zeiten aller Munde. Viele können schon gar nicht mehr hören, aber gehört trotzdem mal so unsere Sicht der Dinge da auch darstellen. So. Ich habe es auch am Anfang, weil am Anfang hat mich das gar nicht so interessiert. Ich habe es die ersten Tage auch überhaupt nicht immer nur so am Rande mitbekommen um diesen Böhmermann. Aber irgendwie, ganz ehrlich. Ganz unabhängig von dieser Geschichte rund um Erdogan, so ich fand den Böhmermann noch nie so besonders witzig. Also ich weiß nicht, der war ja vor ein paar Wochen, war der so richtig gehypt aus als The New Big Thing irgendwie so in der deutschen Satire-Szene. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so witzig fand ich ihn eigentlich noch nie. Frank, das war wir haben das mal bei Oliver Pocher gesehen. Der war genau so ein Typ, man. I mean, ich kenne Oliver Pocher persönlich nicht, aber als ich in Hannover mal gesendet habe, natürlich, das ist auch seine Home 20 sozusagen. Und als ich diese Show gesehen habe, wo der diese Frau, ältere Frau, mit Mittelalter, ich weiß es nicht, so mittel so 40 oder sowas, wo er gesagt hat zu ihr, während die Kamera scheint auf ihr Gesicht, so, was machst du mal mit diesem Gewinngeld? Da lässt du dich mal dein Gesicht richten für dich? Wo ich dachte so, you know, wenn man so tief greifen muss, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, das ist nicht die feine Art. You know what I mean? Man sollte das mal klug machen. Klug. Mit einem klugen Wortspiel. Statt in die Gosse ein bisschen zu greifen. Also meiner Meinung nach ist das auch nicht richtig. Ja, sehe ich ganz genau. Das ist aber kein Stil, sagen wir so. Weißt du? Genau. Das ist also zumindest niemals würde ich über Leute, und komm, wir machen jetzt diese Show schon ganz schön lange. Ja, und wir stehen ja auch mit Leidenschaft drin und haben auch Gefühle und so, ja. Aber du wirst uns nie so reden hören mit so einer Gossensprache über die Leute, die wir als, was heißt Gegner oder die großen Machthaber, so würdest du uns nie reden hören, ne? Wie der Böhmermann das gemacht hat, und es ist einfach eine Frage von Stil, ja. Und aber letztens geht dieses Thema auch nicht um den Böhmermann, sonst würden wir auch nicht groß drüber berichten, weil wie gesagt, mir ist der Typ persönlich echt egal, so. Also ich habe nichts gegen den, aber es geht ja nicht um den Typen Böhmermann, sondern es geht ja darum, dass jetzt die politische Verhandlung. Ja, das ist, dass ein politisches Verfahren eröffnet wird. Und für mich der größte, also es sind halt so viele Aspekte, diese ganze Story. Aber was ich persönlich schon mal den größten Hammer finde, ist, wie das denn läuft. Also eine Regierung, ja, unsere Regierung, die bekommt Druck vom Ausland, in dem Fall von der Türkei, die bekommt Druck, hey, stopp mal diesen Kerl dort, ja. Und dann setzt sich unsere Regierung zusammen und berät und kommt zur Entscheidung, ja, machen wir. Und dann gibt unsere Regierung irgendeinem Gericht einen Auftrag, ja, hier, ermittelt jetzt gegen den oder eine Staatsanwaltschaft oder sowas, ja, und dass halt ein Gerichtsverfahren kommt, ja. Und da frage ich mich, irgendwann gab es doch mal diese Idee von Gewaltenteilung. Könnt ihr euch noch erinnern, ne? Ja, da war doch mal die Idee, Legislative, Exekutive und Judikative, die zu trennen. Ja? Also die einen machen Gesetze, das ist das Parlament, die anderen regieren, also setzen die Gesetze durch, das ist die Regierung, die Exekutive. Und dann gibt's noch eben die Richter, Judikative. Unabhängig sollten die mal sein. Ja. Das war so die Idee. Mhm. Ja, also in der Aufklärung, wo die ganzen Ideen kamen von dem, was wir heute Rechtsstaat nennen oder auch Demokratie oder auch Republik. Also da waren so die Grundideen, und in Amerika, glaube ich, steht sogar noch diese Dinge, stehen da vielleicht sogar noch in der Verfassung, diese Gewaltenteilung. Das war absolut wichtig. Und in Amerika ist es auch so, da haben Gerichte nach wie vor einfach eine größere Unabhängigkeit als bei uns. Während in Deutschland, wir haben sowas nicht. Ja, es ist jetzt auch nichts Neues. Ja, aber in Deutschland sind die Staatsanwaltschaften, die sind regierungsgebunden. Das heißt, die Regierung gibt den Staatsanwaltschaften Befehle. Das ist nichts Neues, war schon die ganze Zeit so, aber viele Leute wissen es immer noch nicht, und man denkt sich immer noch das ist ein unabhängiger Richter, so. Aber das ist nicht der Fall, ja. Das finde ich für mich schon mal der erste große Skandal. Und manche sagen, naja, aber gut, aber es gibt ja nun mal diesen komischen Paragraphen da mit Majestätsbeleidigung, so absurd der sein mag oder nicht, aber solange es den gibt, muss er ja auch irgendwie dann gelten. Ja. Da ist es aber auch so, sollte es nicht ein, ein Gericht sein, was überprüft, ob da gegen den Böhmermann ein Verfahren zu eröffnen ist oder nicht. Nee, es hat die Regierung geprüft. Sind das Juristen? Wieso? Das zeigt genau das. Well, angeblich haben sie Juras studiert. Aber die Merkel ganz sicher nicht, die ist ja Physikerin, ja. Also ich meine, weißt du, das ist ja genau das Thema so. Solche Entscheidungen, dass sie allein die Tatsache, dass solche Entscheidungen eine Regierung trifft und nicht ein Gericht, zeigt schon, was hier läuft. Hier werden politische Verfahren eröffnet aufgrund von politischen Entscheidungen, nicht von ob es da um Gesetze geht, so, ja. Das ist echt interessant. Pass auf, es geht um Folgendes, und das würde ich mal gern hier vorlesen, weil ich kriege immer, das ist so eine Petitionsseite, ist das, Frank, das heißt mal Avaz, und eine Christoph Schott hat mir mal diese Newsletter geschickt, wo man hier mit unterzeichnen kann. Und ich wollte das mal kurz mal hier vorlesen. Das ist sehr viel, ich werde mal die weiteren Links und sowas nicht erzählen, aber was es da darum geht. Es steht hier, die Zeit rennt. Aktion unbedingt schnell weiterleiten, damit wir Merkel noch vor Samstag erreichen. Ne? Liebe Avazer in Deutschland. Jan Böhmermanns Gedicht enthielt Beleidigungen gegen Erdogan und er könnte dafür ins Gefängnis kommen. Nun fliegt Angela Merkel am Samstag in die Türkei, wo zahlreiche Journalisten wie Böhmermann in dunklen Gefängniszellen schon sitzen. Ein mutiger Journalist namens Can, gehe ich mal davon aus, Can Dündar, soll dort für einen regimekritischen Artikel lebenslänglich hinter Gitter sitzen. Ja? Und Merkel hat durch ihre Einnicken im Fall Böhmermann enorm an Zustimmung eingebüßt. Alle Augen werden am Samstag auf sie gerichtet sein und mit genügendem Druck können wir mal sie daher dazu bringen, Freiheit für Can Dündar zu fordern und die Einschränkungen für der Meinungsfreiheit in der Türkei scharf zu kritisieren. Well, you know, Frank, es ist interessant hier zu sehen, ist das er ist noch nicht die Einzige, ne? Der ist auch mal ein paar andere Journalisten für solche Sachen. Ja, das ist ein langes Thema. In der Türkei hat das auch Tradition. Da sitzen viele Journalisten ein. Seit ich denken kann, war das so. Es gab vielleicht mal Zeiten, wo es ein bisschen lockerer war und dann wird es wieder ein bisschen strenger. Aber das ist, ja, das ist in der Türkei so. Also, was ist das? ARD? Das heißt nicht, dass ich das gut heiße. Aber weißt du, aus meiner Sicht, in der Türkei müssen die Türken entscheiden, wie sie es machen. Ja, und die Türken haben den Erdogan gewählt und dann, also ich respektiere, wie das ist. Hey, ganz ehrlich, in den meisten Ländern der Welt haben wir keine Pressefreiheit. Ja, bei uns auch nicht übrigens. Ja. Nur bei uns kommst du vielleicht nicht gleich direkt ins Gefängnis, wobei bei uns sitzen auch Leute im Gefängnis wegen freier Meinungsäußerung. Ja, Wir haben darüber gesprochen. Gibt's also bei uns auch. Und klar sind wir insgesamt, haben wir vielleicht ein liberaleres Klima als so manches Land irgendwo in Asien oder sowas. Aber ich war in vielen Ländern, wo du als Journalist Probleme bekommst, wenn du dich mit der Obrigkeit und den Mächtigen anlegst. Das ist nicht nur in der Türkei so. Nicht, dass ich das Gute heiße, aber hey, das ist halt Türkei. Das ist nicht unser Land. Wir können das dort nicht ändern. So. Man kann sagen, dass man es nicht richtig findet, aber das ist auch schon alles. Ja, yeah, well, anyway, wie ich gesagt habe, ich habe das mal als E-Mail gekriegt und ich wollte dazu äußern. Und wie ich gesagt habe, also ein bisschen geschmacklos war das Ding mal meinerseits. You know, lass uns mal... Die Leute kennen mich. Ich habe teilweise mal auch ganz derbe Dinge. Aber ich habe mich eher selber auf die Schippe genommen, als ich jemand anderes mal verarscht habe. Ne? Aber schlimm ist doch auch so diese Heuchelei, die das Ganze ausstrahlt. Ich meine, es ist noch kein halbes Jahr her, dass die Merkel sich da eingereiht hat. Wisst ihr noch dort in Paris? Diese absurde Demo, wo da die ganzen Staatsleute waren, so eine Seitengasse, wo die da alle zusammen standen. Ja, ja. Weißt du doch noch, da haben wir auch über das Foto geredet, das war da gar keiner wert, so weißt du, mit ihr Bilder faken und so und dann da rumfeixen, das war gar nicht so traurig für die, ja. Aber da haben sie ja dann so gesagt, ja, da waren auf einmal alle Schiss wie Charlie, ja, war die Merkel auch. Ja, und da ging's ja um eine relativ ähnliche Geschichte, so jetzt vom Hintergrund her. Weil ich meine, diese Charlie Hebdo, die haben ja auch eben wirklich beleidigende Dinge gemacht. Ja? Ja. Also wir haben auch drüber gesprochen so und du hast es damals, glaube ich, auch schon gesagt, das ist einfach auch, sowas machst du halt nicht. Und wir würden es nie machen, jetzt jemanden wie den Propheten Mohammed oder von irgendeiner anderen Religion, und wir kritisieren die Religion, das machen wir oft genug hier, ja. Aber niemals würden wir da so beleidigende Dinge machen, oder? Das machen wir aber nicht. Das ist auch schon ein schlechter Stil. Aber da hat sie sich eingereiht, also die anderen, ja, europäische Werte, Meinungsfreiheit, und dann guck, was jetzt ist, so. Das ist kein halbes Jahr später, so. Das ist auf einmal ganz anders. Ja. Weil auf einmal Druck kommt. Druck von Erdogan. Und das ist auch schon, was ja die noch viel tiefere Dimension von diesem Skandal ist, oder was eben das Schlimme ist, dass wir dank Merkel hat Deutschland und überhaupt Europa in eine Abhängigkeit gebracht von der Türkei. Wir mit diesem Menschendeal, so diese da sind auf einmal sind da so Abhängigkeiten und da wird rumgemauschelt, da. Und ich weiß nicht, vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergezogen, aber vielleicht gibt's ja dann am Ende einen Deal, so, wir liefern den Böhmermann aus hier in Richtung Türkei, der kann dann Midnight Express-mäßig dort den Kerker, und dafür gibt's, also sich 100.000 Flüchtlinge weniger, so, dieses Jahr über den Bosporus, so, nicht über den Bosporus, sondern da Richtung Griechenland, ne? Es ging vielleicht krass, aber im Grunde in der Richtung ist das, ja. Und das ist einfach auch nur so peinlich, dass wir überhaupt in dieser Situation sind, da solche schmierigen Abkommen da irgendwie befolgen zu müssen, oder das ist einfach so würdelos, ja. Also, ah ja, und noch ein Ding, wo ich nur Alexander, einen muss ich mich nur aufregen. Nee, mach mal doch. Also, you know, ich weiß es nicht, das ist, you know, also wenn ich darüber nachdenke, ist das, also ich kann mich mal in diese europäische Politik nicht so reinmischen. Aber das geht darum, ist das, was ich mir darüber nachdenke, ist, dass Türkei ist eine Mitglied von NATO. Das ist teilweise mit festgestellt worden, dass die ISIS mal Öl von denen abkaufen und sowas. Das ist, I mean, alle diese Dinge, irgendwas stimmt da nicht, verstehst du? Und ich weiß es gar nicht, ob das mal ein Spiel hier ist oder what the fuck is going on, man. You know, und das, Frank, come on, man, die haben, wo war das, in Italien oder in Griechenland, wo die diese LKW volle mal diese frisch gemachte türkische Schrott finden oder sowas, Militärschrott finden. In Italien war in das. In Italien, ja, man. Ja, es ist auch ein krasse Ding. Ich meine, also, hey, diese Geschichte, die Türkei und ihre Unterstützung hier der Terroristen in Syrien, das ist eine Sache, das ist jetzt schon bestimmt 4-5 Jahre her, dass ich das erste Mal gesehen habe, also wo es auch wirklich dokumentiert ist, immer wieder konntest du damals schon sehen, wie halt da schwer bewaffnete Leute am türkischen Schlagbaum vorbeigehen, die werden noch gegrüßt von der türkischen Armee, und auf der anderen Seite ist Syrien, da geht das Schlachten los. Gott. Das ist schon Jahre her, da war das alles noch weit weg vom Mainstream. Ich meine, lass mir mal das mal ganz deutlich hier erklären. Ich habe mal sehr viele türkische, ich habe mal sehr viele kurdische Freunde, und es geht gar nicht an den. Nein. Es geht um diese fucking Regierungen. What the hell are they doing? Natürlich, ja. You know, und das kotzt mich an, dass diese Leute ziehen alle diese Zivil, weil letztendlich, wir sind diejenigen, Frank, wenn wir kommen, man wird das mal dann wieder schon sehen, wenn wir kommen mal zu die Hauptthema heute, wir einfach von diese kleinen Leute, diese kleinen Gruppen von diesen Leuten verarscht werden. Ja. Ja, ja. Und auch gegeneinander ausgespielt werden. Also, und das passiert in diesem Thema auch so viel. Das ist auch so, hier Erdogan, wir kritisieren den. Wir können den auch kritisieren, so. Aber ich weiß, es gibt auch wiederum ganz viele Türken, auch von denen, die hier in Deutschland sind, die halt eher pro Erdogan sind und die dann ganz schnell nervös werden. Wenn man irgendwas sagt, so, dann ist, hat das fast, also bei manchen, ja, hat es dann fast schon so einen sektenhaften Charakter. Dann sieht man das sofort als eine Attacke. Willst du sagen, dass man so ähnlich ist, wie also Israel reagiert? Ja, durchaus. Also es ist so halt so hart. Also ich meine, ich finde diese, wie gesagt, was dieser Böhmermann dort geschrieben hat, das geht einfach nicht. Das ist stillos. Und dass sich da Leute drüber ärgern, auch Türken drüber ärgern, hey, völlig klar. Ja. Also ich meine, das ist ganz klar. Aber wenn man so auch in den alternativen Medien so jetzt in den letzten Tagen, also die Diskussionen verfolgt, das ganz schnell, also beim Thema Erdogan, da gibt's ganz schnell wieder nur so ein Pro oder Contra. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und wenn dann Erdogan kritisiert wird, dann bist du sofort gegen den und offensichtlich irgendwie Putin-Jünger und so. Ja, dieser ganze Quatsch so. Das ist da ist halt so eine Schärfe drin in der Diskussion. Ja. Ja. Aber hey, wir sagen trotzdem so wie wir es sehen. Und es ist auch schwierig, so diese ganzen Zusammenhänge da auseinanderzuhalten. Also sagst du selber, man versteht ja kaum noch, was da alles läuft so. Aber hier, das war ja gar nicht das, über was ich mich so aufregen wollte. Ich hab mein, was mich eigentlich aufregen wollte bei dieser Geschichte auch noch. Ja. wenn wir schon so einen absurden Paragraphen haben im deutschen Gesetz, wie Majestätsbeleidigung, wenn wir so ein Ding haben, und okay, ich meine, wahrscheinlich, das ist, Gesetze sind alt, also da werden alle möglichen Länder werden da irgendwelche komischen Dinge finden, so wenn da tief genug gräbst. So. Ja. Okay, sei es drum, wenn wir sowas haben. Ja, und man das jetzt dem Böhmermann dort vorwirft, ja, gegen dieses Gesetz zu verstoßen, so. Was ist denn eigentlich mit den ganzen Mainstream-Propaganda-Medien, die einem über die Jahre immer wieder irgendwie vorsetzen, so der Irre von Teheran, ja, Putin, der Brandstifter, der wird als Mörder hingestellt oder als verrückt, der neue Hitler, wie viele neue Hitlers hatten wir schon? Du, in meiner Erwachsenenzeit, ich habe da schon langsam den Überblick verloren, es war Saddam Hussein, war der erste neue Hitler, den ich so mitbekommen habe, so Anfang 90er damals. Ja. Dann Milosevic war neuer Hitler, wir hatten zwischenzeitlich die beide Assad Junior und Senior waren beide neue Hitlers. Dann hier Gaddafi ist neuer Hitler, Putin natürlich. Also ich meine, weißt du, und da habe ich bestimmt den einen oder anderen noch vergessen, so, ja. Genau. Also in den Startlöchern stehen dann schon Leute wie dieser hier, der Orban, der ist auch schon so halb neuer Hitler, so, der steht schon im Startloch. Also der kann doch werden, so, ja. Diese Dinge werden ständig in den Mainstream-Medien gepostet. Ist das denn keine Hetze? Ist das denn nicht beleidigend? Ja, überleg mal, wenn du jetzt ein Staatsmann bist wie Putin, ist es nicht beleidigend, wenn du als Brandstifter, als Irrer dargestellt wirst? Natürlich ist es beleidigend, aber das darf man dann, ja. Das darf man, ja. Aber jetzt hier wird so ein Riesenfass aufgemacht, so, ja. Aber das ist echt auch diese Doppelmoral halt. Das ist, was mich da am meisten nervt. Wie gesagt, der Böhmermann selber. Was soll man da sagen, ja. Ja, aber ich glaube, geht das wirklich um ihn oder geht das mal um die ganze Prinzip über eine Meinungsfreiheit? Ich meine, man spricht über Meinungsfreiheit. Ich meine, ich glaube, dass die Medien ist daran schuld, beziehungsweise das Fernsehen und das Radio, dass solche Dinge einfach mal durchgegeben werden kann. Warum würden die Leute die Produktion fahren, die das mal, normalerweise ist das, als ich bei Radio gewesen war, meine Sachen, die Bits, die ich mal sprechen musste, wurden von einer Morningshow-Produzent geschrieben. Ja? Mhm. Und ich habe die mal teilweise in meine eigenen Worten verfasst. Okay, man kann das live nicht verhindern. Aber das ist eindeutig, was er da vorgelesen hat, draufgeschrieben, oder das war auf Papier gesetzt. Ja, klar. Und meine Frage ist das okay? Ist er der Schuldiger oder war das mal die Leute, die Produzent oder die jemand dahinter? Wie auch immer da verantwortlich ist, dann, wie ist das dann, eine Redaktion oder Regie oder so? Ja, natürlich. Ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Ich habe mal bei Project 890 Digital die sogenannte Fuck You Hotline gehabt. Na? Pass auf, was du sagst, Alex. Ja. Na, bei Project 890 Digital, wir haben mal das sogenannte Amok Alex Fuck You Hotline gehabt, wo Leute mal sich anrufen könnten und sich mal erstmal Dampf ablassen. So. Das ging darum, ist das, ich sollte damals für eine, Bäcker oder Back Competition für die Firma Kati, teilnehmen als Z-Promi sozusagen, weißt du? Und, was passiert ist, dass die Redakteurin hat die Fuck You Hotline geschnitten und bei einer Dings, sie hat die Vor- und Nachname von der Person drin gelassen. Und da war ein Riesenskandal darüber. Ich habe das gefahren. Ich habe die Fuck You Hotline noch nicht mal gesprochen. Na, aber ich habe die gefahren in meine Show. Und da wurde ich mal zu heftig zu Task dafür genommen. Das war ein Riesenskandal. War das denn mit Fuck You Kati oder wie? Nee. Das hat mal mit dieser Bäckereifirma nichts zu tun. Cooler Werbespot. Sondern das war jemand, der sich ausgelastet hat über jemand anderes, aber also, stattdessen seinen Namen rauszuschneiden, um das zu vorbereiten für die Show den nächsten Morgen, ne? Die haben die Name drin gelassen. Ja, das ist klar. Vor- und Nachname. Das ist natürlich öffentlich. Und wenn natürlich man, ja, natürlich. Und man hat das gehört. Und die Firma Kati hat mir mal raus gesagt, es tut mir leid wegen dieser ganzen Geschichte, was mal, das kam gleich dann ins Media. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Das hat dich dann, dieser Skandal, hat dich dann deinen Werbevertrag gekostet. Ja, genau. Bei Kati, ja, ne, klar, das ist eine ordentliche Firma so. Na, aber das ist so ähnlich. Und deswegen habe ich mal gefragt, ob das nicht das Gleiche ist, wo jemand eventuell in eine Setup reingelassen. Ja, oder? Aber in dem Fall ist er so der Böhmermann. Also ich meine, beim Fernsehen wissen wir nie so. Ja, da sind natürlich immer mehr Leute beteiligt. Aber er selber ist natürlich Satiriker. Also er schreibt ja auch diese Texte so. Das ist ja sein Job. Ja. Ja, okay. Aber ja, Frank, wie auch immer. I mean, die andere Seite ist, dass ich glaube, der Hauptthema hier ist das, ob jemand von außerhalb, wenn man spricht über TTIP und CETA und sowas und diese Gerichte, was die formieren wollen, wie heißen diese Gerichte? Schiedsgerichte. Diese privaten Schiedsgerichte. Schiedsgerichte, wo, wenn die entscheiden, haben wir keine Dings mehr. Genau, ist das nicht ein Beispiel auf jetzt mal, was jetzt im Moment passiert? Ja, natürlich. Mit das ist was an diesem ganzen Fall Böhmermann so groß ist. Nicht der Typ, sondern es geht darum um staatliche Willkür. Ja. Es geht darum, wie so alte Freiheitswerte und weißt du, viele Leute glauben, das ist alles so verstaubtes Zeug von früher oder sowas, hey, Old Age, Gewaltentrennung und so, ja, unmodern. Ja. Ja, aber Leute, das ist damals die Menschen in der Aufklärung und so und auch in Amerika, so wo man diese Verfassung so gemacht hat, die haben sich da verdammt viel Gedanken drüber gemacht. Ja, das ist mit dieser Gewaltentrennung ist eben nicht einfach nur Oldschool, sondern das sind tatsächlich so universelle Ideen, ja? Dass du eben die Macht, dass die sich nicht konzentrieren darf, die muss sich immer ein bisschen verteilen. Wir sagen es in Amerika, glaube ich, mit dem Checks and Balances, so. Das muss sich immer irgendwie ein bisschen austarieren. Weil sonst droht die Gefahr. Und das haben die im 18. Jahrhundert gewusst. Das haben sie aber auch schon im antiken Griechenland gewusst. Wenn man so mit Platon mal guckt, was der so gesagt hat, ja. Sonst droht die Gefahr, dass sich Macht dann zentralisiert. Und dann hast du überhaupt keinen Rechtsstaat mehr, sondern dann geht's hin zu einer Diktatur. Ja, genau. Von einem oder von mehreren. Ja. Und genau das ist, was wir erleben so. Und Schritt für Schritt verändert sich unsere Rechtskultur. In vielen Dingen ist es schon lange so. Es läuft schon über Jahrzehnte so. Aber das ist jetzt wieder einfach ein weiterer Schritt. Wir sehen, Regierungen entscheiden willkürlich, aus welchen Gründen auch immer, weil sie Druck vom Ausland bekommen oder was auch immer, entscheiden sie, ob ein politisches Verfahren gegen jemanden eröffnet wird. Hey, das sollte eine Regierung überhaupt nicht entscheiden dürfen. Das ist nicht deren Job. Ja. Ja. Dafür gibt's Richter, die können das entscheiden, ob da was gegen ein Gesetz verstößt oder nicht. Und wenn ja, dann soll man ein Verfahren machen und dann werden die zu ihrem Urteil kommen, wie auch immer, ja. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann muss man das Gesetz ändern, ja. Aber dass die Regierung so diese Dinge macht, das ist so dass dieser Verfall von Rechtskultur. Irgendwann haben wir dann echt alles in einer Hand so, ja. Und in den Trend geht auch ganz genau dieses TTIP, Alex, was du erwähnst. Was ist, weil wenn wir dann private Schiedsgerichte haben, ja, ich meine, eine größere Entmachtung oder Machtentzug von einem Gericht kann es ja nicht geben. Weißt, dann hat ein Gericht nichts mehr zu sagen. Oder bei den großen Fällen, da spricht dann nicht mehr ein Richter, der auch irgendwo eine zumindest in der Theorie eine Verantwortung gegenüber dem Volk hat, der einen Eid geschworen hat oder sowas. Weißt, die sprechen dann nicht mehr die großen Fälle an. Das machen die dann gleich private unter sich aus. So. Ja. Und haben aber gleichzeitig eben die Macht, faktisch diese Dinge dann durchzusetzen. So. Und das ist auch, wir haben ja mal, das ist auch schon über ein Jahr her, Alex, oder? Wo wir mal TTIP so ganz viel gesprochen haben drüber. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte, dass man eben sieht, wie Souveränität abgegeben wird. Ja. An private Kreise so von Großkapital so. Und ich meine, was soll das? Ich meine, das kann nicht im Sinne der Menschen sein. Weder in Amerika noch in Europa. Ja, natürlich. Also meine Meinung vollkommen. Eine Positivnachricht habe ich mal. Yeah. Heute habe ich mal festgestellt, ist, dass in Osten wir würden mal 6% mehr Rentengeld mal bekommen. Und ich habe das ausgerechnet. Ja. Ich habe das ausgerechnet und das kommt mal, Frank, das kommt mal auf ungefähr 21 Cent für mich. You're gonna get nothing. 21 Cent kriege ich mehr mal. Das ist super. 21 geil. Cent kriegst du mehr. Und zu deinen 2,36 Euro im Monat kriegst du mal 21 Cent drauf hier. Hey, das sind da goldene Aussichten im Alter. Ja, man, ich freue mich mal. Ich kann noch nicht mal eine Kohle dafür kaufen. Was war so? Nee, weil bis dahin wird dann die Kohle auch nochmal ein bisschen teuer. Siehst du dann, alle zwei Monate kriegst du eine Kohle. Ja, man, I'll tell you, that's funny shit. Frank, hast du mal noch was mal, also, mit diesem Fall, das ist, hast du noch einen Punkt, dass du mal, oder noch was zu sagen dazu? Zur Böhmermann-Connection. Ich glaube, da müssen wir durch hier. Aber okay. Ich hätte noch so eine andere Story, die relativ nah daran passt hier. Erzähl also, mal. Das ist hier auch erst in den letzten Tagen passiert. Da ist ja in den Niederlanden, das haben wir gar nicht so mitbekommen hier. In den Niederlanden gab es ein Referendum. Und da wurde darüber abgestimmt, über das Assoziierungsabkommen, was die EU mit der Ukraine machen will. Ach so. Das ist doch spannend. Oh so? Ja. Okay. Ja, das ist richtig heiß. Und in den Niederlanden haben wir darüber abgestimmt. Ich meine, das hat mich an sich schon überrascht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, weil ja, aber und warum Niederlanden? Well, interessante Geschichte. Erzähl mal. Naja, warum Niederlande? Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, die werden halt dort überhaupt sowas möglich haben. Bei uns in Deutschland, da geht ja sowas gar nicht. Wir haben ja gar keine Möglichkeit für so ein Referendum. Ja. Und in den Niederlanden gibt es aber wohl schon und da haben sich eben Leute dann gebildet und die haben da genügend Unterschriften gesammelt, okay, und dann wird das offiziell gemacht. Es gibt eine Referendum, eine Volksbefragung und jeder Wähler ist dazu aufgerufen zu sagen ja oder nein. Okay. Und die Abstimmung ist sehr deutlich ausgegangen und die Niederlande lehnt das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine ab. Die sagen nein dazu. Nee, sagen sie die Niederländer. Nee. Ja, und das ist sehr interessant, ja, weil das hat halt mehrere Hintergründe natürlich. Jetzt wird halt wird halt ständig gesagt, ja, das ist weil hier Populismus und die gegen die EU. Aber ich meine, vor allem sollten wir uns daran erinnern, wie war das denn mit diesem MH17 war das, glaube ich, dieses Flugzeug, ja, was durch deine Ukraine ja, genau. Über den Krieg wieder abgeschossen wurde. Das ist festgestellt worden. Und da waren ja fast nur Niederländer an Bord oder ganz viele. Ein paar hundert, ja, weil das Flugzeug flog ja von den Niederlanden nach Malaysia. Ja, ganz viele Leute stimmt. An Bord, ja, Niederländer, stimmt, Frank, die Urlaub machen wollten. Ein paar hundert. Ja, ja, und es ist jetzt mal festgestellt worden, dass die ukrainische Armee tatsächlich das Flugzeug abgeschossen hat. Ja, Alex, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich endgültig durch ist. Also ich habe mal einen Bericht, das habe ich mal bei uns schon die ganze Zeit. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Frank, ich habe das mal auf unsere Facebook-Seite gepostet, auf die Amok Alex und Frank Stoner Show. Ich habe das gesehen. Ja, ja, und also bist du der Meinung, dass man nicht eine gute Quelle ist dafür? Nein, das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist halt nach wie vor, es ist das wahrscheinlichste Szenario. Ja, das haben wir schon von Anfang an so gesehen und das wurde ja gleich dem Putin in die Schuhe geschoben, das ist immer wieder bei vorher, da standen dann, yeah, unsere Zeitungen waren voll, weißt du, da hast du dann ein Titelbild, ja, ja, wie beim Spiegel, könnt ihr euch vielleicht erinnern, da im Hintergrund die Gesichter von all den Leuten, die auf dem Flugzeug da Absturz gestorben sind und davor die Visage von Putin und dann Brandstifter oder sowas. Ich meine, weißt du, das ist einfach hart, ja. Ich meine, das sind Beleidigungen, ja. Ja, aber was ist mal mit diese deutsche Journalist, der das macht selber, der hat diese Dokumentationfilm darüber gedreht. Ja. Wie hieß er denn nochmal hier? Ja, und der hat die hat er nicht auch mit Nuno Wiese zusammengearbeitet bei der Geschichte? Ich glaube schon. Oder die wollen, glaube ich, noch was zusammen machen. Oh, nicht, dass ich jetzt zu viel verrate. Naja, auf jeden Fall, da gab es mal diese deutsche Journalist, ja, ja, die dort mal auf eigene Faust mal mit einem Kamerateam dorthin gefahren ist. Die haben mal das mal gefilmt und der wurde dann verboten, Wiedereintritt in die Ukraine, weil bei ihm steht auch das Gefahr, so was wir sehen hier in die Türkei mit diesem Böhmermann, dass der eventuell mal ins Gefängnis landet, wenn der mal dort in die Ukraine gefasst wird, in Kiew. Klick doch nochmal auf unseren Chat. Ich bin bestimmt sicher, dass die Leute schon den Namen schon reintippen hier, wie der nochmal hieß, hier, dieser Filmemacher, so. Klicken die Leute bestimmt rein, ja. Muss man im Auge behalten, ja. Mark Bartholomew. Ja, genau. Danke, Amido Pur, genau. Ja. Der Bartholomew war es. Ja, ganz genau. Bartholomew. Ganz genau. Der war das. Na? Ja, ich meine, wir haben diese Geschichte ja damals, na, da haben wir noch gar nicht Radio gemacht, als dieser Absturz war, glaube ich. Aber ich meine, wir haben da schon öfter drüber gesprochen das war ja auch, da war so, wurde so viel rumgemauschelt schon von Anfang an. Also auch mit Bildern manipuliert auf übelste Art und Weise. Und von Anfang an stand schon fest, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Wir bekommen, bis heute sind noch nicht veröffentlicht worden, die letzten Minuten des Funkverkehrs zwischen Tower und der Maschine, was bei anderen Flugzeugabstürzen schon so ist, das wird veröffentlicht, ja. Aber dort alles nicht und da gab es auch dann Gerüchte von einem, ich glaube es war ein spanischer Fluglotse, der für die Ukraine gearbeitet hätte, der dann da gleich verschwunden ist oder untertauchen musste, all diese Dinge und wie die ganze Medienkampagne war ja der Verdacht eben da, dass das ganz anders gelaufen ist. Ja, und das ist eben den Leuten in den Niederlanden, ist das auch klar. Die merken das eben auch, die spüren das auch, hey, das stimmt hinten und vorne nicht. diese Geschichte. Und wenn du dich damit beschäftigst, kommst du dann früher, später auch zu diesen ganzen, überhaupt was da in der Ukraine gelaufen ist, wie dieser Maidan vom Ausland auch ja, natürlich, vom Zaun gebrochen wurde, ja. wie man versucht, da mit Russland immer mehr zu eskalieren und so weiter. Und ja, das ist doch der wahrscheinlichste Grund, warum in Niederlande die Leute, die sich damit eben beschäftigen, und das sind die zur Wahl gehen, sind auch nicht alle, weißt du? Also da bei diesem Referendum, da erreicht dann auch nicht so hohe Beteiligung oder so. Aber die hingehen, das sind immerhin auch ein paar Millionen, die beschäftigen sich eben damit. Und deswegen sagen die Nein zu solchen EU-Assoziierungen hier mit der Ukraine. Ja? Und jetzt ist doch interessant ist, wie jetzt da so deutsche Medien darauf reagieren, ja? Okay. Dass die Niederlande Nein gesagt hat. Ja? Großes Thema war es sowieso nicht, aber hier mal was im Deutschlandfunk dazu kam. Deutschlandfunk ist ja hier öffentlich-rechtlich. Ja? Ja, genau. Und ich kann mal kurz vorlesen, das ist echt interessant. Das ist ein Gespräch zwischen einem Kapern, heißt der, Herr Kapern, der ist der Moderator dort in so einer Sendung, und der hat eingeladen Karl Lamers, CDU-Politiker, ja. Außenpolitik und so. Ja? Okay. Okay, also ich lese mal hier vor. Ja? Der Kapern sagt: Dann lassen Sie uns doch mal der Frage nachgehen, wie das geschehen kann, also dieses Referendum, das da näher ist. Bislang hat die EU ja noch immer einen taktischen Umgang mit den Ohrfeigen gefunden, die ihnen die Wähler verpasst haben. Nach den Referenden gegen die EU-Verfassung etwa. Und dann hat die EU am Ende grosso modo doch gemacht, was in den Referenden abgelehnt worden ist. Lamers: So ist es. Kapern: Ist das Teil des Problems? Kann das so weitergehen? Lamers: Sagen Sie mir mal, wie es sonst weitergehen soll. Also indem man einfach so den Wählerwillen umgeht. Also so ist halt normal, so muss es jetzt auch weitergehen. Ne? Und dann sagt er, da hat der Kapern dann einen guten Vorschlag. Na, indem man beispielsweise die Menschen die Konsequenzen ihrer Handlungen dann auch spüren lässt. Schon die Drohung mit der Peitsche hier. Ja, also. Ja? Lamers, ja, okay, natürlich spüren lässt. Dann wird es aber noch schwieriger werden. Man muss die Menschen auch manchmal vor Unsinn bewahren. Wissen Sie, dieses Referendum wirft ja auch die Frage auf, ob das wirklich ein sinnvolles Instrument ist, ob das wirklich mehr Demokratie bedeutet. Ah, ja, weißt du? Okay. Das ist auch so, wenn die Leute abstimmen, das kann natürlich nicht mehr Demokratie bedeuten. Ja, natürlich. Ja, aber Demokratie bedeutet nicht, dass die Leute abstimmen, oder? Warte mal, wie war das nochmal? Ging es nicht eigentlich darum, dass wie diese Kinder schon lernen, die ja demokratisch erzogen werden, ja, wenn die ja, dann den Klassensprecher wählen, ja, dann wird doch abgestimmt. Oder wo fahren wir jetzt im zur Klassenfahrt hin? Da machen die vielleicht genau. Eine Abstimmung oder so. Naja, meistens entscheidet es der Lehrer, Diktatur so. Aber egal. Das war doch Demokratie, ja. Ich abstimmen. Aber nee. Das ist nicht Demokratie, ja. Und dann fragt der Kapern: Sind die Menschen zu dumm für Europa? Das ist dann auch mal der nächste Gedanke. Die Leute sind zu blöd. Ja, aber, die erkennen nicht, wie gut das ist. Das ist dasselbe, was der Günther Gabriel, oder nee, nicht die Günther Gabriel. Sigmar Gabriel gesagt hat. Wo der gesagt hat, mal zu, bei dieser TTIP-CETA-Sitzung in Englisch, sagt er, die Deutsche, die greifen gerne mal zum Lenkrad. You know what I mean? Dass die Leute, die können sich zu dumm zu entscheiden. Das ist eine indirekte Sache, wo man sagt, dass die Deutschen, das ist ein Politiker, der sitzt da und er sagt, dass seine Leute, die ihm gewählt haben, sind zu fucking dumm, eine Entscheidung zu treffen. Das sieht man, der sitzt in fucking in einem politischen Sitz, ne? So eine Seite hat er recht. Ja. So sehen Sie das. Hier noch ein anderes Ding. Zum selben Thema. Ja. Es geht immer um dieses Referendum, wo die Niederlande sagen nee okay. zum Abkommen mit der EU und der Ukraine. Ja. Von einem anderen Radiosender, Deutsche Welle. Okay, ja. Deutsche Welle kenne ich auch mal weltweit. Ja, Deutsche Welle, genau, weltweit. Und Deutsche Welle ist, glaube ich, auch nicht öffentlich-rechtlich, sondern Deutsche Welle wird, glaube ich, direkt mit Steuergeldern bezahlt. Also das vorher, glaube ich, Deutschlandfunk, das bezahlen wir alle mit GEZ. Mhm. Ja, und die Deutsche Welle ist direkt Staatsfunk, das ist mit Steuergeldern finanziert. Genau. Hören wir mal hier noch rein in den Kommentar von Barbara Wesel. Barbara Wesel, die da bei der Deutschen Welle arbeitet, also als Korrespondentin okay. für was weiß ja, ich ja. was. Ja. Okay, die hat dir jetzt einen Kommentar geschrieben jetzt. Ich zitiere jetzt einfach mal diesen Kommentar, was Barbara Wesel da sagt. Die sagt, Zitat: Diese Volksabstimmung war eine böswillige Veranstaltung. Sorry, ich muss. Krass, oder? Na, nach wie vor, Leute stimmen ab. Bösartig. Abstimmen. Okay, also es geht weiter. Sie sollte genau das eingetretene Ergebnis hervorbringen. Den Anschein erwecken, dass eine Mehrheit der Niederländer Nein sagt zum Abkommen der EU mit der Ukraine und damit implizit zu Europa. Was diese Art von Referenden so gefährlich macht, ist, dass Aufrührer die Bürger zu jeder erdenklichen Meinungsäußerung verleiten können. Auch solchen, die ihren eigenen Interessen schaden. Die Niederlande sind mit Europa eng verflochten. Ihr Wohlstand beruht auf Handel und Dienstleistungen im Binnenmarkt. Würde man ihnen die ehrliche Frage stellen, wollt ihr Niederländer diese EU zerstören und einsam und arm in den Grenzen eures kleinen Landes sitzen? Genauso wie Island. Was wäre dann wohl die Antwort? What? Was sagt ich da nur? Aber hier, es gibt noch mehr. Europa aber muss jetzt in einer großen Offensive den Menschen erklären, dass es keinen Weg zurück in die Vergangenheit geben kann. Die nostalgische Verklärung des Nationalstaates lebt nur deshalb wieder auf, weil sich niemand mehr daran erinnern kann, wie eng, wie ärmlich und mühsam das Leben vor der Europäischen Union gewesen ist. Ha, ha, ha. Aber, also, was, ey, Frau Wesel, was ich meine. Frank, also du hörst mal, du, look, wie ich gesagt habe, ich höre von deinem eigenen Volk, pass auf deine Kabel hier auf, ich höre mal von deinem eigenen Volk, Deutscher, und ich sag das, ich bin kein Deutscher, ich wohne hier aber lange genug, um zu wissen, ist das, warum denn hören wir immer wieder, die wünschen, dass das wieder zurück zum D-Mark gehen würde, oder die wünschen, dass das, sag mal, die D-Mark, war das mal so wie eine Silver Certificate? Nee. Nein, das war ärmlich und mühsam, Alex. Die Zeit, wo wir noch Mark hatten, war ärmlich und mühsam. Und eng, weißt du. Ja, also das und ging... Und mühsam, weißt du, ja, aber du mal darüber nach Holland fahren, da musstest du auch noch deine D-Mark in Gulden eintauschen. Ja, also, so big fucking deal. Mühselig. Big fucking deal. Und da war es auch noch so ärmlich, dieses Holland, da konntest du gar nichts kaufen, du. Gab's nicht. Ja, natürlich. Ja. Das sind die Leute, die mal hier immer durch Deutschland mal mit ihren Caravans gefahren sind, mal nach Süden zu fahren, ne? Aber die können ja, auch nicht das erarmen. Die waren so ärmlich, die konnten nicht mal, die hatten keine eigenen Häuser, weißt du, müssen die mit dem Car fahren. Genau. Das ist wie in Amerika, so der White Trash, weißt du, so. Oh Mann, White Trash, genau. Nee, das ist schön. Aber das ist doch der Hammer, ich meine, was die da sagt. Also erstmal ist es doch, ich meine, das ist doch ein Witz, gerade den Niederlanden das zu sagen. Also zuerst hat er gesagt, ihr Niederländer, wie wäre es, wollt ihr die EU zerstören und wieder einsam und arm in den Grenzen eures kleinen Landes sitzen? Und dann sagt sie ja selber, was wäre dann wohl die Antwort? Hey, ich meine, ich kann jetzt nicht, die wir alle Niederländer sprechen, aber wenn ich Niederländer wäre, dann würde ich vielleicht als erstes darauf hinweisen, dass dieses kleine, ärmliche Land über Jahrhunderte hin ein Weltreich hatte. Ein Imperium, ich meine, wir haben darüber schon gesprochen. Ja, natürlich. Das sind Niederländer wie die... Guck wie mal, die Karibik. Ja, die East Karibik. India Companies. Ach, und so. Jesus, das ist, Frank. Wir haben darüber gesprochen, weil ich meine, das ist der Wahnsinn. Ja, du musst doch mal, schau doch mal nach Amsterdam, diesen ganzen Reichtum, aber den du da siehst, diese Handelshäuser und so weiter. Die ja, Diamantenindustrie in Amsterdam, einfach die großen. Guck mal Rotterdam an. What the fuck is she talking und dann about? Auch die, aber das ist was ich meine. Ja. Hier, jetzt stell dir mal vor, das sind solche Leute, die uns Informationen geben. Ja. Und für Leute, die man nichts weiter sprechen können, als ihre eigene Annahme auszusagen, glauben wir so bezahlen Scheiß. Die Frau. Die wird von Steuergeld bezahlt. Das ist eigentlich ein cooler Job. Ich meine, wir machen auch gerne Radio und so. Und ich meine, die hat einen coolen Job. Die hat ein schönes Studio, die kann auch mal irgendwo hinfahren, so Ausland, weißt du so. Und wird dafür ganz Kram bezahlt, ja. Da kommt die mit so einem Kram an hier. Das habe ich dir doch erinnert euch, erzählt. Wie eng, ärmlich und mühsam das Leben vor der Europäischen Union gewesen ist. Ja, sag mal, spinnt die denn? Als ob der Wohlstand in Europa mit der Europäischen Union eingezogen ist. Was ist denn das für eine wahnsinnige Geschichtsverdrehung? Und Alex, ich meine, noch lachen wir drüber. Aber ich sag dir, so entstehen diese Narrative. Weißt du, in ein paar Jahrzehnten steht sowas dann im Schulbuch und dann lernen die Kinder das. Ja, vor der Europäischen Union, da war das in Europa das Leben ganz mühsam und arm und provinziell und da waren alle hinterwäldlerisch und ja, jetzt mit Europa, boah, das ist auf einmal dann Wohlstand gekommen, die Leute konnten reisen. Das ist einfach nur falsch, ja? Ja. Ah, so Legendenbildung hier. Barbara Wesel, Deutsche Welle. Ja. Krasse Geschichte. Hier wird Geschichte geschrieben, weißt du, so machen die das. Krasse Geschichte. Heftig. Frank, man, ich wollte mal hier sind, darüber, dass wir mal jetzt über die Ukraine jetzt gerade gesprochen haben und über diese Geschichte, dass die Holländer mal so abgestimmt haben. Ich will mal zurückspringen, mal kurz mal nach Mitte Osten oder Nahosten. Hast du mal mitgekriegt, ne? Dass Saudi-Arabien hat mal USA irgendwie mal bedroht. Ich meine, das ist auch schon, das ist schon mal schon wieder so eine Ding. Und man fragt sich ja, okay, warum bedroht Saudi-Arabien USA? Ja, das ist das führt uns jetzt eigentlich schon dann langsam in unser Hauptthema für heute Abend, ja, weil das auch damit zu tun hat. Und ich meine, wir haben das schon in den letzten Monaten immer wieder angesprochen, ja. Ja. Mit Saudi-Arabien, diese alten Allianzen mit Amerika, die scheint mehr und mehr ins Wanken zu geraten. Und damit steht auch dieses ganze System Petrodollar auf dem Spiel. Well, und das, noch eine und das, Frage. Wir haben auch erst letztens darüber berichtet, weil da auch wieder hier bei diesen Panama Papers, da war auch gleich der saudische König auch involviert, yeah, und bei uns in allen Headlines und so. Und wieder ein Stück mehr, wo wir das beobachten haben über Monate hinweg, wie sich da gewaltig was ändert. Ja. Und das sind wirklich ganz große Dinge, die sich da ändern. Ja. Und in der Tat, das ist jetzt hier ein neuer Schritt der Eskalation, diese Drohung von Saudi-Arabien. Ja. Aber lass uns mal erzählen, was geht's denn da überhaupt? Da gab's mal eine andere Narrativ, was ich da darüber gehört habe, beziehungsweise bin darüber geflogen habe. Und es geht darum, ist das dummerweise, habe ich nicht die genaue Information daran. Aber ich habe mal gehört irgendwas, dass das könnte mal wegen die enge Beziehung, was USA mit Israel hat. Ah, ja. Aber welche Beziehung hat denn Israel und Saudi-Arabien? Ja, ne? Well, see, das ist... Haben das, die ein Problem miteinander? I don't know. Haben die Saudis, die ja seit Jahrzehnten mit ihren Petrodollars den radikalen wahhabitischen Islam fördern, dessen Verbreitung in alle Welt, die überall, wo Islam ist, sind auch saudische Stiftungen am Start, die dort Gebetsschulen so nach ihrem wahhabitischen Modell aufbauen, was oft total im Kontra steht zu der Lebensart von Moslems in manchen Ländern. Wir reden jetzt auch von Asien zum Beispiel, ja, Malaysia und so weiter. So, da sind Leute ganz anders drauf, ja, als jetzt hier in Saudi-Arabien. Ja. Genau. Aber hat denn dieses Saudi-Arabien jemals seine Terrorbrigaden Richtung Israel geschickt? Haben sie jemals den Palästinensern irgendwie groß beigestanden? Nee, nicht wirklich. Aber überleg doch mal, die stehen noch nicht mal bei, um Leute von ihren Nachbarländern mal zu unterstützen. Aus Syrien oder Irak oder sowas. Eher gegen, ja. Und wenn man spricht über eine heiße Geschichte eventuell oder eine brutzelnde Geschichte sozusagen, ne? Mit Jordanien. Jordanien scheint mal auch mal irgendwie im Visier zu sein. Ja, wir erleben dort wirklich eine völlige Neuordnung von ganzen Nahen oder Mittleren Osten, wie auch immer man sagen will. Ja. Frank, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch über die Pläne, die es da gibt, auch in amerikanischen Thinktanks, in israelischen Thinktanks. Nein, aber das geht mal nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Ich diese Bericht mal, diese Forgotten Histories, na, dieser Typ, ich muss das mal unbedingt mal auf Deutsch übersetzen, mal mit Untertitel, weil das ist so wichtig, dieses Sykes-Project. Sykes-Picot, wir haben ja darüber gesprochen. Sykes-Picot, genau, ja, natürlich. Wir haben darüber gesprochen, wie eben im Ersten Weltkrieg es losging, wie die imperialen Mächte, England und dann ja, USA. Das war dieser wahnsinnige Typ, wo der Prinz Lawrence of Arabia. Lawrence von Arabien, ja. Lawrence von Arabien hat selber gesagt, dass er mal so, genauso wie wir die Nahosten heutzutage kennen, war das schon mal auf Papier angezeichnet. Und richtig, der hat das mal in England vorgelegt. Das war so ein Halb-Aristokrat, der mal natürlich mal so gerne Brown-Nosing gemacht hat. Brown-Nosing heißt mal, seine Nase mal in jeder Arsch reinzustecken, wo das möglich war, um gefordert zu werden. Und der hat dieses Landkarte und seine Vision von Nahosten mal vorgestellt. Und das war ein Geheimtreffen, dass die gehalten haben, wobei andererseits, da gab's mal auch eine Geheimtreffen mit dieses Sykes, der stattgefunden hat mit diese Zionisten. Genau. In England, in London, in dieselbe Stadt, wo die ihm gesagt haben, hey, you know, wir wollen mal eine jüdische Stadt oder Israel gründen, Land und so weiter und so fort. Und bevor überhaupt Israel mal überhaupt das Land bekommen hat, haben die schon damals, wo du gesehen hast, da gibt's mal Fotos darüber, wo Winston Churchill und andere Leute dort bei der Gründung des University, des Jewish oder Hebrew University oder sowas, in Jerusalem mal gegründet worden, oder Jerusalem University heißt das, glaube ich, war, das gegründet worden ist. Und Israel war noch kein Land da. Ja. Na, da waren die schon da, die Siedlungsprogramme, die liefen schon, das lief über Jahrzehnte hinweg, gell? Ja, und das, und das genau, da hat man sich schon im Ersten Weltkrieg, ich meine, Israel wurde dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, das sind noch Jahrzehnte dazwischen, aber schon im Ersten Weltkrieg haben so die Engländer, USA war damals noch nicht so stark. Letztens ist es aber dieselbe Allianz, wir reden halt eigentlich immer von den Atlantern so, ja. Da haben sie halt auch wieder in typischer atlantischer venezianischer Tradition, ja, haben sie die Gegner gegeneinander ausgespielt. Es ging ihnen darum, das Osmanische Reich zu zerschlagen, ja. Das war wahrscheinlich auch eher reif, ja. Also es war morsch, ja. Und hat man immer gesagt, so der kranke Mann am Bosporus und diese Geschichten, und es war damals schon klar, dass diese ganze Region strategisch wichtig wird, weil man damals schon wusste, man wusste schon in den 1910er Jahren, wusste man schon, dass dort ganz viel Öl lagert. Ja, ja. Da, hier die Geschichten im Südiran, British Petrol, das waren alle schon am Start um 1900, ging es da schon los. Ja, man wusste du, das, man British, gesehen, das wird British wichtig. British Petrol, ja. Ne? Weil das geht darum, ist das so mit, ist das mal in die Erste Weltkrieg mal überhaupt angefangen, dass mal die Amis dort reingezogen worden sind. Naja, es ging da schon um, man hat schon erkannt, das wird geostrategisch wichtig werden, wegen dem Öl. Ja, ja, und es war auch schon die Deutschen haben ja da diese Bagdad-Bahn gebaut, ja. Die haben eine Eisenbahn gebaut, das Eisenbahn war damals absolut Hightech, ja. Ja. Die haben eine Eisenbahn gebaut von Berlin bis nach Bagdad. Ja. Um dann sozusagen auch Zugang zu haben zum Öl. Damals gab es noch keine Pipelines, es gab auch noch keine Supertanker. Also wenn du überhaupt Öl von dort Arabien irgendwie nach Europa transportieren willst, war Eisenbahn war das Einzige, was überhaupt ging. Also es gab keine andere Möglichkeit, ja, damals. Diese ganze Infrastruktur, die wir heute sehen, das gab es da nicht. Und das war natürlich den Atlantern schon auch ein Dorn im Auge, wenn jetzt da vor allem Deutschland, damit halt Kontinentaleuropa Zugang bekommen würde zu diesen Ölgeschichten, die 1919 noch keine große Rolle gespielt haben, aber wo man schon wusste, in der Zukunft, das wird wichtig, das ist das nächste große, interessante Feld auf dieser Schachpartie, das muss man besetzen so, ja, bevor es der Gegner macht. Und das war einer der wichtigen Gründe, die ja auch zum Ersten Weltkrieg geführt haben, ja. Und als es dann soweit war, der Krieg war am Laufen, dann haben eben die Atlanter, also hier Osmanisches Reich war mit Deutschland verbunden, so, die waren zusammen, und dann haben eben die Atlanter versucht, das Osmanische Reich auch von innen heraus aufzulösen, so, und haben eben in überall dort, wo Osmanisches Reich war, versucht, dort Aufstände zu provozieren. Und das war die Geschichte mit Lawrence von Arabien. Den hat man da hingeschickt zu den Arabern in Länder, was heute Jordanien ist und so. Der war Brite. Yeah. Und der hat für die britischen Interessen gearbeitet. Das war nicht so romantisch, wie man das immer darstellt. Ja, der war genau, so, diese Film vor allem. Das ist mag er vielleicht auch gewesen sein, dass er da eine Faszination hatte. Er war schon so ein Abenteurer-Typ, aber er hat auf jeden Fall für die britische Seite gearbeitet. Ja. Das haben wir ja letztens auch mal so ein Zitat von ihm vorgelesen. So. Ja, ja, klar. Ja, und der hat halt dort die arabischen Stämme, die Beduinen auch, diese ganzen verschiedenen Stämme so aufgehetzt und hat denen gesagt, kämpft ihr, vertreibt ihr die Osmanen, vertreibt die hier. Und danach einen Krieg bekommt ihr dann hier eure Länder, ja, aber freie dann Staaten haben, machen. Aber und gleichzeitig haben sie das den jüdischen Siedlern halt auch erzählt. Und so kam dann eben diese Situation, Palästina, die wir bis heute haben. Es gibt keine legitimen Grenzen, so. Ja. Israel träumt von viel größerem, also so viele dort, nicht alle, aber manche träumen von Groß-Israel. Wait a second. Wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was Groß-Israel eigentlich, wie das aussieht. Na, das ist zwei Drittel Syrien. Ja, da gibt's Leute, die also das heißt mal von Euphrates bis zum Nil. Na? Also, wir haben darüber gesprochen, Frank, und das ist mal ein schönes Stück. Das heißt, dass Jordanien und alle diese Länder würden mal geschluckt, verstehst du? Und ein Teil von Ägypten und bis nach Syrien geht das, okay? Ja, und ich meine, wer weiß, welche Gewichtung diese Interessen haben bei dem, was jetzt gerade alles stattfindet. Wir sehen ja, der ganze Nahe Osten wird völlig umgekrempelt so. Und was am Ende dann übrig bleibt. Also ich glaube, diese Staaten, die wir jetzt, was wir jetzt noch gelernt haben, alle in der Schule, so diese Grenzen, die sind jetzt schon, wo wir hier sprechen, de facto nicht mehr existent. Also es gibt keinen Irak mehr in diesem Sinne, ja, und auch Syrien nicht mehr. Und wie es am Ende aber dann aussieht, da wird man sehen. Aber diese alten Staaten, die wurden eingeführt eben da in dieser Zeit um den Ersten Weltkrieg. Da hat man schon wie mit dem Lineal gezogen, so die Grenzen gemacht. Da mitten durch die Wüste, hier, das ist deine Staat, hier hört er auf, da fängt der nächste an. Und das jetzt wird es völlig neu geordnet. Und dieselben Leute, die es damals neu geordnet haben, die machen das jetzt auch. Und wieder mit Krieg. Ja, und das Ergebnis ist noch offen. Also ihre Pläne, da haben wir schon drüber gesprochen, wie sie sich das vorstellen. Ja, ja. Ob es dann genauso eins zu eins umgesetzt wird, wird man sehen. Aber das ist, was wir jetzt erleben. Hm. Eine neue Ordnung. Ja. Und es hat ganz viel zu tun eben mit dieser Energiefrage, auch mit Öl. You know something, Frank? Nochmal eine Topic, was ich mal darüber... Also ich denke, dass wir haben unsere Meinung mal geäußert zu dieser Situation, dass Saudi-Arabien droht Amerika. Aber mehr dazu kommen wir mal gleich, weil da gibt es mal die andere Narrativ darüber. Es geht um die Energie. Na, und aber wir müssen das unbedingt noch erklären jetzt hier, was eigentlich diese Drohung war. Also weil Saudi-Arabien hat jetzt gedroht, das ist jetzt die Woche rausgekommen. Ich glaube, vor zwei Tagen kam es in der Zeitung oder so. Ja. Ganz offiziell, das ist auch, die haben da einen ranghohen Diplomaten hingeschickt. Das war in allen Medien. Ja. Also die haben einen ranghohen Diplomaten hingeschickt. Ich weiß gar nicht, ob es der saudische Botschafter war oder ob sie nicht sogar einen Außenminister geschickt haben oder so, der ganz offiziell im Weißen Haus vorgesprochen hat und gesagt hat, wir drohen damit, die US-Staatsleihen, die im saudischen Besitz sind, die drohen wir auf den Markt zu werfen. Und die haben wohl so ein Volumen von, man spricht von 750 Milliarden Dollar. Das heißt, die Saudis haben für 750 Milliarden Dollar halten die US-Anleihen. Ja, und wenn die jetzt auf den Markt werfen, von heute auf morgen, dann bricht natürlich der Preis für US-Anleihen total zusammen. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt noch verkaufen könnte, das ist die nächste Frage, weil da musst du immer auch einen Käufer finden, aber so oder so für Amerika wäre das ein herber Schlag, weil sozusagen ihre US-Anleihen halt einfach im Wert sinken würden. Es wäre einfach eine Inflation auf dem Markt, ja. Hier gibt's überall diese US-Anleihen, wer kauft die dann? Ne? Die Preise wären extrem niedrig. Und alle diese westlichen Länder, die alle auch in dieser großen Verschuldung stecken, sind davon abhängig. Immer wieder diese durch US-Anleihen, das ist in den USA nicht anders als in Deutschland, das sind sonst diese Bundesanleihen oder so. Jedes Land ist ja gezwungen, immer wieder da neues Kapital zu kreieren, damit du die Zinsen bedienen kannst. Ja, und wenn da die Preise fallen, dann ist das natürlich ein harter Schlag. Ja? Und das ist also eine richtig harte Drohung, die von Saudi-Arabien kommt, an die USA. Well, ich muss mal eine Frage in dieses runterschmeißen. Und es geht darum, ist das, wenn Amerika der größte Schuldner China gegenüber ist, was wäre, wenn China dieses Geld, was Saudi-Arabien abwirft, entgegennehmen würde als Zahlung wegen dieser offenen Rechnung, die die USA mit China hat? Würde sowas passieren? Oh, also schwierige Fragen. Oder könnte sowas mal überhaupt passieren? Denkbar ist alles. Das ist immer nur eine Frage, wie viel Vertrauen gibt bei dem. Wenn es jetzt jemand gibt, der diese 750 Milliarden US-Anleihen unbedingt haben will, dann kann das schon sein. Aber die größere Gefahr ist doch, dass das Vertrauen darin sinkt. Das ist ja, wo eben die Drohkraft dahinter steckt. Das Vertrauen sinkt dann eben in US-Anleihen und die kannst du dann nicht mehr richtig verkaufen oder musst du noch billiger machen. Ja. Und dadurch kann der Staat USA viel weniger Geld generieren, um wiederum seine Schulden und Zinsen zu bedienen. Ja. Das ist schon eine harte Drohung, ja. Okay, ja, das ist klar. Aber das jetzt mal, wenn ich mal darüber schiene, ich versuche zu verstehen. Meinst du sagen, dass die Chinesen sich die Dinge holen und dann den Amerikanern zurückgeben und sagen, hier, damit sind wir quitt oder was? Nein, die Amerikaner, die Amerikaner kriegen das zurück und die sagen zu den Chinesen, hier ist mal eine Teil von den Schulden. Ich glaube, die Chinesen wollen, wenn überhaupt Dollar ist, und selbst das ist dann die Frage, selbst der Dollar, und wir kommen da heute immer wieder dann auf dieses Thema, selbst der Dollar, und wir müssen ihn einfach den Petrodollar nennen, der steht auf dem Spiel. So, und das ist die Frage, wer da am Ende überhaupt noch was dann bekommt. So, ja. Cool. Denn, also haben wir mal noch was aber zu dieser... Aber eins müssen wir dazu zu dieser Saudi-Arabien-Geschichte noch sagen. Warum drohen die denn jetzt in den USA? Das ist ganz wichtig, weil in den USA jetzt, es geht um 9/11. Ja. Und es geht um die Verbindung von den 9/11-Attentätern, die Verbindung nach Saudi-Arabien. Ja. Eine Geschichte, die man eigentlich schon lange weiß. Ja. Aber es ist halt immer weil eben Saudi-Arabien so dieser wichtige Alliierte ist, bizarrerweise im Krieg gegen den Terror. Das muss man sich mal überlegen. Es ist so verrückt, ist diese Welt, ja. Aber es ist ja so ein wichtiger Alliierter. Also hat man da in den USA nie drüber gesprochen, groß, ja. Über das, was bei 9/11 war und die Verbindung so. Ja. So ähnlich, wie es auch schon mal immer mit Israel war. Weißt du, Israel hat damals die US Liberty niedergemacht, aber hat man nicht groß drüber gesprochen. Weißt du, Verbündeter, den wollen wir nicht bloßstellen, unseren wichtigsten Verbündeten dort, ja. Realpolitik, ja. So nennen die das. Ja, ja, ja. Und jetzt ist aber in den letzten Monaten oder Jahren, kannst du schon sagen, in Amerika da immer mehr Druck auch gekommen. Also auch in den Medien, auch Mainstream-Medien wie New York Times oder sowas schreiben immer mehr kritische Kommentare auch zu, die andeuten, dass hier Saudi-Arabien tief drin hängt in dieser 9/11-Geschichte. Ja? Und da hat vor 2-3 Jahren war das, glaube ich, erst, gab es auch einen Kongressbericht, hat der US-Kongress einen Bericht gemacht zu dieser ganzen 9-11-Geschichte. Ja. Und dort sind über, ich glaube, 22 Seiten oder sowas sind dort geschwärzt. Ah, und genau, das sind, ja, das sind genau die Seiten, die sich eben nur damit beschäftigen, mit der Saudi-Connection dazu. Genau, ja. Genau. Und man hat es eben geschwärzt, genau aus dem Sinne, wir können unseren Partner nicht bloßstellen, also dürfen wir das nicht veröffentlichen. Aber da steigt jetzt auch der Druck innerhalb von dem politischen System in Amerika, diese Dinge zu veröffentlichen. Und es wird jetzt im Kongress eben darüber diskutiert zurzeit, ob man ein Gesetz verabschiedet, was es eben erlaubt. Das ist auch so absurd, wenn man sich überlegt. Ja, aber siehst du, Frank, da brauchst ein Gesetz, das Frank, es erlaubt. Frank, da sind wir wieder bei dieser diese Freedom Act, was ich mal so oft, also auch mal in dieser NASA-Runde mal mit Michael Graver, na, der übrigens auch bei uns war im Chat, ist mal, hi Micha und die Jungs vom Kulturstudio. Ja, grüße die Kollegen vom Kulturstudio. Na, auf jeden Fall ist das so, ist das, wir haben auch darüber gesprochen, dass diese Freedoms Act, was nachdem das Ronald Reagan Präsident geworden ist, da wurde eine Kappe da drauf gestellt, was mal der Zugang an Informationen, an was Regierung unternimmt und was die mal Sachen entscheiden und sowas für Journalisten, die Zugang mal verweigert worden ist. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, allein die Situation, dass es ein Gesetz braucht, dass man ermitteln darf in einem schweren Verbrechen, weil das ist erstmal, was ist ja, ein Verbrechen, ein paar tausendfacher Mord. Und es, aber wenn du feststellst, dass in diesem Mord eine ausländische Regierung involviert ist, kann sozusagen der Sheriff nicht mehr ermitteln. Das darum geht's jetzt, ja. Und das droht halt jetzt. Es ist tatsächlich, scheint so, als ob in Amerika sich da auch was ändert in der politischen Kaste, auch in dieser hier in den Medien. Es scheint jetzt langsam eben dieses Saudi-Arabien kommt immer mehr auf den Teller, ja. Und ja, immer ja. mehr Leute realisieren, hey, das ist eigentlich gar kein guter Verbündeter. was wir schon seit Jahren sagen. Naja, ich bin mal gespannt, jetzt kommt wie es lang... auf den Tisch. Und die Saudis, ja. die Saudis, die sagen eiskalt, die sagen ja, und das ist völlig zu Recht, so hat eben dieser Chefdiplomat dort vorgesprochen im Weißen Haus, hat gesagt, hey, wenn ihr jetzt gegen uns ermittelt, also wenn das passiert, wenn ihr ein Verfahren eröffnet, interessant, vielleicht doch wieder eine Verbindung auch zu Böhmermann, Merkel, ja? Wird ein Verfahren eröffnet oder nicht? Politische Entscheidung, kein Gericht, politische Entscheidung. Die Saudis sagen den Amerikanern, wenn ihr ein Verfahren gegen uns eröffnet, dann wissen wir aus Erfahrung, wie das läuft, dass eure Gerichte dann anfangen, unser Kapital einzufrieren international. Das kennt man ja. So, dann geht es eben mit den Sanktionen los, wie es bei den Russen ist, so ja. Putin. Aber ja, manche reichen Russen kommen international nicht mehr so leicht an ihr Geld, weil die USA sagt, freeze. Mhm. Ja? Und da sagen die Saudis, bevor das so kommt, ziehen wir eben unser ganzes Kapital raus aus eurer Wirtschaft. Ja, und angefangen mit diesen 57 Milliarden Staatsanleihen. Aber hey, das ist ja nur ein Anfang. Da geht es ja noch um viel mehr. Es geht um ganze Konzernbeteiligung und so weiter. Diese saudischen Clans sind ja steinreich. Der Petrodollar ist über Jahrzehnte auch in unsere westliche Wirtschaft reingewachsen. Die halten Anteile an allen großen Aktiengesellschaften, die es gibt, alle Konzerne. Überall stecken die mit drin. Ja. Und die sagen eben, wenn ihr jetzt ein Verfahren gegen uns eröffnet, dann droht ja unser Kapital einzufrieren. Wir ziehen es raus. Und wenn man das auf einmal rauszieht, Das ist eine schwere Drohung. Also da kann sein, dass da echt Erdbeben sind. Da kann ganz viel durcheinander geraten. Tja. Ich kann mir gar nicht vorhersehen, was das bedeuten würde. So, aber wo die Wirtschaft eh schon so instabil ist, wenn jetzt da so ein Major Investor wie Saudi-Arabien und dann noch vielleicht noch seine Vasallen dann dort den Stöpsel rausziehen. Und wenn dann noch, weil du hast vorhin China ins Spiel gebracht, wenn die dann noch vielleicht so unter der Hand auch mit den Chinesen reden, sagen, wollen wir nicht, zieht ihr auch noch euer Geld raus, dann haben wir die Amis am Boden oder so. Wer weiß, ja? Es ist ernst zu nehmen. So. Ja, und klar, schon. Ja. Das sind also harte Geschütze. Da sieht man mal, wie weiter die, ja, aber siehst du, die auseinander sind. Ja, pass auf, aber das geht darum, ist, dass wenn China und Saudi-Arabien sich mal freundlich miteinander umgehen würden, das heißt, dass die müssen mal ein bisschen Slack an die Russen dann geben. Ja. Na? Und die dürfen mal natürlich dann der Assad nicht mal weiterhin drohen in Syrien. Mhm. Na, weil ansonsten, da, ich glaube eher, dass China sagt, also, nee, da gibt's keine Verbindung da, weil das ist gegen unsere Interessen. Ja, das wird sich eben zeigen. So. Und das Ding ist das hier, Frank, du hast mal schon wieder eine Sache, eine Stichpunkt gebracht, Erdbeben. Oh. You know, und das Witzige dabei ist, dass ich will kurz mal Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute haben mal das mitgekriegt, mal mit der Erdbeben in Ecuador. Hast du das mal mitgekriegt, mal mit den Nachbeben auch, über 300 Stück? Ja, ja. Hast du das mal in den USA auch messbar, gell? Ja, ja. Der ganze amerikanische Kontinent ist ein bisschen so shaky. Hast du das mal auch mitgekriegt, mal mit die drei Vulkanen, die jetzt gleichzeitig... Was habe ich mal in diese Project Bluebeam darüber gesprochen? Ist das komische Dinge, würden mal anfangen, mal Erdbeben und Vulkanenausbrüche und sowas, und dann würden irgendwelche mysteriöse Dinge, die, was wir noch nie gesehen haben, mal denn zur Erscheinung kommen und sowas. Do you see what the fuck is going on, man? Ja, das habe ich schon gesagt in diese Project Bluebeam-Geschichte. Ja, ja, wir wissen, es geht auch immer darum, den Leuten Angst zu machen. Und das ist halt eine von diesen Waffen, ist eben, sind diese Erdbeben-Geschichten und Vulkanausbrüche. Ja. Und auch da, man kann es ja überhaupt nicht mehr unterscheiden. Was ist natürlich? Natürlich gab es schon immer Erdbeben, das wissen wir, ja. Was ist natürlich und was ist menschengemacht? Ja? Ich meine, die Gerüchte rund um, es war einfach gesagt, dass so Technologien wie HAARP Erdbeben auslösen können, das verstummt ja nicht. Und es gibt jetzt nicht nur ein HAARP, es gibt ja noch viel mehr. Und wer weiß, was es noch gibt. Von ja, natürlich, wissen, Deutschland hat also, auch eine. Das ist ein ernstzunehmendes Thema, so dass man wohl so solche Technologien auch einsetzen kann, um irgendwas auszulösen. Und was jetzt da wirklich genau läuft, wie viel ausgelöst wird, wie viel natürlich ist, wie viel einfach auch nur Angstmache ist und das ist schwer zu sagen. So, aber ich kann auch nur sagen, wachsam. Ich meine, gut, wie machen können wir eh nicht, aber aufmerksam sein hier, das ist schon auffällig. Vulkane brechen aus und dann mehr Erdbeben und Nachbeben und alles scheint ein bisschen wackelig zu sein. Muss man mal genau gucken, ja. Also ich wollte das mal einfach mal in die Runde werfen, so dass ihr, ich will mal jetzt nicht ganz, ganz groß darüber sprechen, was ich machen will. Ich will mal ein bisschen Musik spielen. Super, Mann, ja. Ja, und wir wollen mal hier unsere Kaffeetassen mal ein bisschen nachholen und dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema, Frankie, ne? Und ich würde mal einfach sagen, so, Pinkelpause, man, eine Tüte drehen, man, whatever your smoke is, just enjoy it. 21.13 Uhr an diesem 20. Apriltag 2016, Mittwochabend, und ich habe ein bisschen Rock'n'Roll für euch. Little Bad Company to start out the jam here with some Can't Get Enough and Don't Touch That Dial. Amok, Alex und Frank Stoner sind gleich wieder für euch da hier auf Radio Emergency. Yeah, the Beatles with One After 909, davor The Sweet with the 16s and Bad Company mit Can't Get Enough, mal um diese Music Session anzufangen hier auf Radio Emergency. 21.23 Uhr, gleich 24, hier an diesem 20. Apriltag 2016. Ich bin Alex und Frank Stone hier auf Radio Emergency. Schön, dass ihr dabei seid, man. Na? Ja, Hammerteil, Alter. Jetzt hast du mich ja wirklich erwischt, Alter. Heute ist wieder einer dieser mittlerweile selten gewordenen Tage im Leben, wo ich einen Beatles-Song höre, den ich gar nicht kenne. Den kannte ich gar nicht. Beatles Go Honky Tonk, was war das für eine Nummer hier? Oh man, wirklich? Kanntest du das gar nicht? Nee, ich kenne wirklich von den Beatles ganz viel, weil als Kind habe ich schon Platten gehabt von denen, aber die Nummer habe ich noch nie gehört hier. One After 909, 1970 von The Let It Be Album. Das Let It Be Album, ja, siehst du. Das ist eines der wenigen Alben, die ich auch nie im Original oder gebrannt oder aufgenommen irgendwo hatte. So. Ja. Ja, interessant. Vom Let It Be Album. Super geil. Also, ich habe jetzt echt gedacht, das ist bestimmt irgendwo eine B-Seite oder so. Die haben auch Singles veröffentlicht, wo dann auf B-Seiten Stücke drauf sind, die nie auf den Alben waren. Und das sind dann heute so, gibt es dann so Past Masters, Volume 1 und 2 von Beatles und so. Und kann sein, dass es da irgendwo drauf ist, so, weil eins von den beiden habe ich nicht. Und dann habe ich. Let It Be Album, man. Cool, das war eine ganz große. Was war ich so Honky Tonk irgendwie? Da müssen so an die Stones auch schon was sein. One After 909. Ja, das ist eine Zug. Das war so mit das letzte Album, Let It Be, so ganz am Schluss nochmal so, ja. Und dann haben sie auch schon diesen Sound gehabt, wie auch schon die Stones zu der Zeit. Ja, so ein bisschen, ne? Ich bin. Oh, es geht los, die Alkoholverschwörung in den Kasperk Studios. Ziehst du dir erstmal eine Pulle oder was? Ja, ich mach mal mein Bier auf. Was hast du da eigentlich für ein komisches Alter, Bier? Ich hab mal hier so sehr geil. Da, du weißt mal hier, unser Chef. Ist ein Papier eingebaut. Unser Chef mal von Flopo, der hat mal eine Bier-Spezialitätsstore aufgemacht, das heißt Hopfenspeicher. Man findet das auch auf meiner Facebook-Seite. Und ich habe hier, das ist eine extra, wie heißt das? Expedition Inselbierreich. Ins Bierreich, ja, genau. Es nennt sich Baltic Dübel, hat 8,5. Sind so Bären drauf. Man muss sich das vorstellen, Flasche ist so in altes Papier. Packpapier eingepackt und da sind so Bären drauf und Wölfe sind es oder so. Ja. Das ist der Rügener Inselbrauerei. Aus Rügen? Ja, genau. Und, Baltic Dübel. Ja, und das ist... man sagt, dass das hier eine so Art von Craft Beer ist, ne? Das ist alles mal so sehr, sehr, sehr intensiv gemacht. Es ist 8 Baltic Dübel heißt das. Es ist 8,5% Volume, genussvoll, vollmundig und extrem fruchtig. Und man, da steht hier 16 Grad Celsius. Soll man das mal hier beziehungsweise getrunken werden. Seltenes Bier und 0,33er Flasche und sehr, sehr attraktiv, aber eigentlich sehr, sehr geiles Bier. Ne? Dann stoßen wir mal an. Ich habe ja auch ein Bier in die Hand bekommen und dann eine amerikanische. Jetzt, ich wollte es nicht sagen. Ja. Hey, aber weißt du, ich bin ein alter Weltreisender, deswegen ich trinke alles oder esse auch alles, was man mir vorstellt. Miller High Life. Hier ein Miller-Bier, na gut, egal. Wir stoßen darauf an, weil wir jetzt in die Alkoholverschwörung vorstoßen, ja, genau. Und mögen uns so der Spirit, die Spirituose ein wenig dann hier inspirieren. Ja, tja, diese, und ich habe mal bizarre Geschichte. Ich habe mal mitgekriegt, aber da sind auch mal ein paar Leute bei uns auch dabei in Chat, die natürlich auch ihre Bierchen dabei haben. Und ja, Frank, wir legen los. Auf jeden Fall, wie ist überhaupt zu dieses Verschwörung, Alkoholverschwörung, das an Tageslicht gekommen ist. Ich glaube, das ist mal wichtig, mal erstmal zu erwähnen. Ist, dass Menschen so wie wir, was heißt wie wir? Leute, die damit etwas, wie sagt man? Man glaube, dass es gab nur Benzin, seit es Automobils gibt. Und das war die einzige Sprit, die überhaupt zur Verfügung stand eigentlich. Na, also viele Leute denken so. Ja. Und wir alle sind in der Zeit groß geworden. Das ist für uns das Normalste der Welt, wenn du mit Auto fährst und als Kind beim Papa oder Mama eingestiegen, so dann Tankstelle und so. Mhm. Das war so schon immer so, ja. Und über was wir heute sprechen werden, ist über den Beginn des Erdölzeitalters. Ja, wie genau. Das Erdölzeitalter überhaupt gestartet kam. Ich meine, wir sprechen jetzt in letzter Zeit öfter, haben mal vorhin drüber gesprochen. Es scheint so, als ob wir wirklich vor großen Veränderungen stehen. Auch das mit dem Petrodollar könnte jetzt am Ende entgegengehen. Mhm. Ja? Und unter anderem haben wir auch darüber gesprochen, über diese Nachricht, dass die Rockefeller-Familie sich aus dem Ölbusiness zurückzieht. Ja, ja, genau. Und was dann eben auch so ein Zeichen dafür ist. Weil die Rockefellers, sie sind vielleicht diejenigen, die das Erdölzeitalter beenden. Denn sie sind auch diejenigen, die das gestartet angefangen haben. Ja, genau. Ja? Und am Anfang stand eine Verschwörung. Ja. Ja. Und am Anfang, und das ist ein Stück, wirklich ein Lehrstück auch zu sehen, wie diese Leute Politik machen, wie diese Leute Geschäfte machen, wie die Monopoly spielen und wie sie dabei ganze Staaten und wenn du wird's immer größer, dann echt die ganze Welt da einspannen wollen in ihren Filmen so. Und das Witzige dabei ist, dass der Typ, der das mal eigentlich alles ins Licht gebracht hat. Na, man könnte sagen, dass er der Godfather ist von diese ganze Geschichte, weil der macht mal mittlerweile auch Workshops. Der Typ heißt David Bloom oder Blume auf Deutsch geschrieben. Amerikaner ist das. Amerikaner. Ja. Und das ging darum, ist, dass der war auch davon überzeugt, dass Benzin war die einzige. Wie würde das man nennen, Frank? Der einzige Treibstoff. Treibstoff für Verbrennungsmotoren. Wobei ich muss mal sagen, als Techniker-Freak, ne, da gab's mal, ich bin sehr, sehr begeistert und sehr beeindruckt von dem Bulldog-Trecker, was in Deutschland gab. Und das Ding hat sogar an Paraffinwachs mal gelaufen, ne? So haben die das früher gemacht. Aber nichtsdestotrotz. Und das Ding ist, dass der Kollege, dieser David Bloom oder Blume, war überzeugt davon, dass die einzige Treibstoff, das wir hatten, war Benzin. Von Anfang an, bis er das mal nachgeforscht hat und herausgefunden hat, ist, dass wir früher, vor der Wechsel des Centuries, na, früh 19. Jahrhundert, dass die ganze Agrarkultur, die ganze Trecker, die ganze Minengeräte, alles an Alkohol als Treibstoff benutzt haben. Ja, die ganzen Maschinen. Früher können wir dann noch genauer darauf eingehen, welche Zeit das denn alles war, aber das so um 1900, so in dieser Frühzeit der Verbrennungsmotoren, wo das auch losging, diese ganzen Maschinen wurden nicht konzipiert, um mit Petroleum, also auf irgendwas auf Erdölbasis zu fahren. Genau. Das war gar nicht der Plan. Well, Frank, du musst die sind mal, auf Ethanol gefahren. Genau, das Wichtige dabei in den Hintergrund, in deinen Kopf mal zu halten, ist Folgendes, ist das, wenn die da in die Mine gearbeitet haben, na, also CO2-Ausstoß oder irgendwelche Holzverbrennen, dieses Rauch, das war hochgiftig. Und natürlich könnte man mit solchen Maschinen nicht arbeiten. So, deswegen wurden diese alkoholische Maschine konzipiert, weil das ist eine reine, was gibt der aus? Der gibt aus einen CO2-Ausstoß, das ist, was der Pflanzen reinnehmen, und Wassermischung. Na, das ist das, was er abgibt. Also im Grunde keine Abgase. Ja, genau. Da ist auch keine Ruß oder sowas. Ja, genau. Das verbrennt auch ganz sauber so, Alkohol. Also da kommt keine Rauchwolke raus, nichts. Und ist dementsprechend ein sauberer Verbrennungsvorgang, ja. Ja, und mit auf dieser Basis fuhren früher, also im Grunde genommen, die Fahrzeuge, so wurden die auch gebaut, ja. Absolut. Tatsächlich sogar die ersten industriell produzierten Autos, sag mal Henry Ford. The Model T. Das Modell T, genau. Model T hat auf Alkohol und Benzin gelaufen. Das konnte man beides machen, genau. Jetzt müssen wir mal langsam zu dem Ding kommen. Also wie gesagt, es war immer Ethanol. Es war jetzt nicht, Ethanol ist halt relativ einfach herzustellen. Also, ja, das können natürlich Leute auf dem Land das machen. Das war auch damals schon möglich. Du brauchst keine super große Fabrik oder so, sondern die Leute haben, du kannst es auch in allen Ländern der Welt eigentlich machen. Wenn du halt überschüssige Ernte hast, egal was, in der Karibik nehmen sie Zuckerrohr, bei uns in Deutschland sind es vielleicht Kartoffeln, genau, und in Amerika ist es vielleicht Mais oder sowas, ja, dann kannst du daraus relativ schnell Alkohol destillieren. Richtig. Es ist eine Kunst, richtige Spiritosen zu machen, so wie ein guter Whisky oder sowas, dass der Aroma hat. Das ist was nicht so einfach. Aber einfach Ethanol herzustellen, das ist ein relativ simpler Vorgang. So. Genau. Da brauchst du auch nichts Großes, eine kleine Destille, ein paar Apparaturen, und dann kannst du das da bei dir auf dem Bauernhof machen, und dann kannst du im Grunde um deine überschüssige Ernte kannst du in Treibstoff umwandeln. Ja, ne? Natürlich. Das Ding ist, dass in Amerika, die haben einen Überschuss von Mais, und wobei der David Bloom, der hat seine eigene Distilleries, und der spricht in seinem Buch, was ich dazu kommen würde, der Name, das heißt Alcohol Can Be a Gas. Ja, schönes Wortspiel auch. Na, ja. Und das Interessante dabei ist, dass er hilft Leute, Geschäfte anzufangen, wo die eine Herstellung von Alkohol, Tankstellen hierher bringen. Es ist interessant, weil das Problem ist, dass er hat geforscht mal mit Mais, und er sagt, dass in Amerika seine Überschuss an Mais, aber Mais gibt nicht das Oktan Level und Qualität von Ethanol, was hergestellt wird von Kartoffel. Was man auch weiß, ist, dass die weitere Prozedur von Kartoffel ist natürlich Wodka, ja, und so weiter und so fort. Und das Ding ist, was auch interessant ist, dass für die Leute, ich komme auch mal ein bisschen aus der Drag Racing Szene, wenn du die Top Fuel Funny Cars und die Top Fuel Dragsters siehst, die schieben mittlerweile 2.500 Pferdestärke aus den Motoren raus. Na? Und das ist das Interessante dabei, ist, dass du kriegst mal von einer kleineren Motor durch das hohe Verbrennungstemperatur und das du brauchst das nicht so wie zu kompressieren, wie bei Benzin, die nur 87 Oktan darstellt. So, das heißt, dass du kannst mal quasi von einer 2,9 Liter Alkohol-Motor herauskriegen, die gleiche Kraft als bei einem 6,2 Liter Dieselmotor. Also mehr als doppelt so effektiv, ja, genau, effizient. Oder genau, so sieht's ja aus. So sieht's aus. Und ja, weil das ist sozusagen der bessere Kraftstoff eigentlich, ja. Also du musst mal auch mal verstehen, Frank, wenn wir reden darüber, weil das ist interessant, weil diese ganze Geschichte geht dann mal ins Zweite Weltkrieg hinein. Und Deutschland ist involviert und man muss mal auch verstehen, ist, dass bevor Henry Ford Autos baute, USA war 60% Agra. Na, so Trecker und so weiter. So, natürlich, Henry Ford hat Trecker gebaut. Na, und der hat mal immer gesagt, ist das für seine Leute, dass wenn die nicht wenn seine eigenen Mitarbeiter ein Auto nicht leisten können, heißt das, dass das Auto zu teuer ist. Das ist eine sehr, sehr, sehr bekannter Spruch von Henry Ford. Genau. Aber nichtdestotrotz, der Fakt ist, dass er hat alles auf Basis Alkohol gebaut. Weil jeder Bauer hat das für sich selber distilliert und somit hat er seinen eigenen Treibstoff dazu produziert. Und man spricht über, okay, als der Bericht gegeben worden ist, wir reden über, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre her, glaube ich, ist das so lange, dieser Bericht, was der gemacht hat, mal bei diesen Hidden Chats? Oder High Chats. Ich glaube, das ist ein paar Jahre her. Wo der verglichen hat, ist das für eine Gallon, das ist so 4,2 Liter. Eine Gallone. Ja, 4,2 Liter oder sowas, vielleicht mal ein bisschen mehr, für 10 Cent produziert werden können. Na, und, also, überleg doch mal. Das Interessante dabei ist, dass man hat auch festgestellt, ist, dass, die Autos, die du hast, leben länger. Der hat gesagt, bei einem Auto, der mal auf Alkohol läuft, der hat gesagt, du kriegst mal aus dem Motor nicht 100.000 oder 200.000, sondern 1 Million bis 2 Millionen Kilometer auf. Also das musst du mir mal vorstellen. Das Problem ist, dass heutzutage ist, dass die Autos sind dass die nicht mehr an Alkohol laufen können, weil 50% der Fahrzeuge, die heutzutage funktionieren über diese elektronische Einspritzeinlage. Na, das wird gesteuert von einem Computer. Früher, bis 83, gab's mal Vergaser, wo du das mal Sprit und Luftmischung selber einstellen kannst. Genau, könnte man manuell verstellen. Genau. So, ganz genau. Wobei 50% dieser elektronischen Fahrzeuge heutzutage können an reines Alkohol laufen. Hm. Na, und das Interessante dabei ist, dass es ist nicht, dass das Alkohol die Motoren kaputt macht, sondern, dass die Materie, das in die Motoren und alles mal reingesteckt worden ist, um die Fahrzeuge auf einen niedrigen Preis zu halten, der Materie wird gespart. Und das ist das Problem. Na, weil, wenn du guckst mal diese alte Muscle Cars und so weiter und so fort, also, da kannst du mal gleich mal dort das Ding mal, du hast mal Eisenblocks gehabt, na, das ist der Cast Iron, na, Blocks gehabt. Na, heutzutage ist das alles Alu, das ist diese Leichtmetall und so weiter. Na, natürlich kannst du mal auch Leichtmetalle, die stärker sind, na, so wie Titanium oder sowas, aber das kannst du mal als Mensch gar nicht mehr bezahlen, aber das ist zu teuer. Aber nichtsdestotrotz, das wollte ich mal einfach mal reinwerfen. Und das Geschichte mit Rockefeller, willst du mal erzählen, wie das mal mit dieser Rockefeller-Geschichte einstieg? Jedenfalls, wir haben mal so gesehen, in der alten Zeit, in der Frühphase von der Entwicklung von Verbrennungsmotoren, war Alkohol, Ethanol, das war so der Treibstoff, den man hatte. Genau. Und bis dann die Familie Rockefeller ins Spiel kam. Ja. Genau. Und die Rockefellers hatten seinerzeit, wir reden jetzt in die Zeit Frühe 19. Jahrhundert. Genau, ne, 20. Jahrhundert. Also so in der Zeit. 1900, meine ich. Das war ein Prozess, das ging über Jahre, aber im Grunde so die Zeit um den Ersten Weltkrieg und dann die Zeit danach. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatten Rockefeller schon Öl, waren schon im Ölgeschäft. Aber Öl, das Erdöl, was man anfangs in Pennsylvania entdeckt hat, das hatte damals noch überhaupt nicht die Verwendung als Treibstoff für irgendwelche Maschinen. Genau, das war eher so ein Schmierstoff und sowas. Ja, Schmierstoffe hat man rausgewonnen und die Idee war, wenn du aus dem Rohöl mit gewissen Prozessen für Erhitzung oder sowas bekommst du halt Kerosin. Sowas wie Kerosin, ja, genau. So. Das ist vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, aber so ein paar Prozent von wenn du 100 Liter Rohöl hast, kriegst du vielleicht 10 Liter Kerosin raus. Genau. Und hast dann 90% dann noch was übrig, so. Und sein Geschäft damals war, diese 10% hochwertiges Erdölprodukt, Kerosin, das hat er verkauft als Heiz- und Leuchtmittel. Damals gab es noch nicht die verbreitete Elektrizität und im 19. Jahrhundert hat die USA im Grunde genommen noch mit Walfischtran haben die beleuchtet. Genau, genau. Das sind ja die Zeiten, dann diese großen Walfischer-Stories aus dem 19. Jahrhundert, Moby Dick und so, wo man sich immer gewundert, was machen die mit dem ganzen Wal? Ja. Die haben den nicht gegessen oder so. Es war auch nicht nur, damit man Leber dran hat für die Kinder, sondern da ging es in erster Linie drum, Fettgewinnungen. Die Wale sind halt, haben halt super viel Fett. Also ein so ein Wal, da kannst du so viel Fett rausholen und dieses Fett für wurde in Öllämpchen verbrannt. Öllaternen und sowas. Ne? Und dann Rockefeller ist dann eingestiegen und hat diese Kerosin, was er produziert hat, der hat mal diese Öl gekocht, das Kerosin mal daraus gewonnen und das für eine Apple und ein Ei im Vergleich zu das Alkohol, was das gekostet hat, denn verkauft. Ja, zunächst mal ging es ja um das Walfett, also die Wale genau, rauszudrängen. Und das war halt eine billige Alternative. Gerade damals am Anfang war das Erdöl noch nicht so schwer zu fördern. Ja. Da in Pennsylvania, wo das losging, da war das noch ziemlich nah an der Oberfläche auch. Es hat fast nichts gekostet. So. Es war ja über wenn man schon über die alte Zeit spricht, es war über Jahrhunderte hat er dieses Erdöl, man kannte das ja schon, es war jetzt keine neue Entdeckung oder so, ja. Aber es hat ja eigentlich überhaupt keine Vorteile gehabt. In der alten, im Deutschen ist er der altmodische Begriff für Erdöl oder alle ähnlichen Verbindungen, so ähnliches wie Bitumen und so, ist ja Pech. Wir reden von Pech. Ja. Es gibt Orte in Deutschland, da ist ein Pechbrunn. Ja, da hat's halt rausgespudelt. Und das waren schlechte Orte, weil du konntest dort keine Landwirtschaft richtig machen. Das, okay. Das ist dann kein guter ja. Boden zum Anbauen. Also wenn du sowas auf dem Grundstück hattest, das war dann eher mehr Pech. Ja, ja. Ja. Ich kenne auch noch das Märchen, Goldmarie und Pechmarie. Das schwarze, klebrige Zeug, weißt du kannst nichts damit anfangen. Es klebt, es stinkt, es ist giftig. Ja, genau. Es ist wie wenn wir so Bilder sehen aus so einer Öltankerkatastrophe, weißt du, und dann die Seetiere da irgendwie in dem Ölschlamm so denken. Das ist einfach nur, es ist ekelhaft, ja. Das ist Pech, du kriegst nicht ab, das klebt und es hat nichts Gutes so. Ja. Und aber dann hat man eben entdeckt, ja, wenn man das Öl so dann aufkocht und sowas, ja. Dann kriegst du dieses Kerosin raus und das kannst du super als Brennmittel nehmen. So. Ja, aber weißt du, was Rockefeller gemacht hat mal mit der Abfall? Ja, das ist fucking krass. Die 90%, was dann übrig war von dem Zeug, ja. Das haben die da einfach irgendwo in die Flüsse gekippt. So ja, war. Natürlich. Und dann, scheißegal, bis die Leute mal aufgestanden Wahnsinn. Sind und haben gesagt, was seid ihr bescheuert oder was? Ja. Na, weil die haben gemerkt, weil die Flüsse sind in Flammen entstanden. Ja, das ist tatsächlich passiert, das musst du mal vorstellen. Wir reden jetzt wirklich noch von der frühen Zeit, also so. Ja, ja. Das ist jetzt echt noch 19. Jahrhundert. Ja, das ist vor der Ersten Weltkrieg. Ja, ja, genau. Jetzt sogar noch echt ins 19. Jahrhundert zurück. Also ja. Wirklich noch. Da sind tatsächlich, da gab's auch mehrmals so Katastrophen, wo die ganze Flüsse brennen. Und hey, Alex. Diese Motherfuckers, man. Ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich immer so hier von Karl May, Winnetou. Ja. Das kennst du als Amerikaner nicht. Aber in Deutschland ist das ein großer Mythos. Karl May, Winnetou. Der Deutsche, der den Wilden Westen in Amerika besser beschreibt als jeder Ami, obwohl er nie dort war. Egal. Also, ja, ist immer schon immer so. Natürlich ja. Kenne ich das. Karl May, ja. Und Winnetou, da gibt's auch eine so eine Geschichte und ich habe das als Kind schon überhaupt nicht verstanden, so. Aber jetzt wird mir's erst klar. Da beschreiben, irgendwie in der Geschichte geht's darum, dass auf einmal so ein ganzer See auf einmal in Flammen steht. Und ich habe das als Kind nicht begriffen. Wie kann denn der See brennen? Ja. Ja. Aber das war dann auch, da war eben auch irgend so einer von diesen Ölbaronen involviert. Und das liegt daran, dass ist tatsächlich passiert im 19. Jahrhundert. Tja. Die haben all ihren Müll, also das meiste, was da übrig blieb, ein Abfallprodukt, haben die einfach ungefiltert halt ab in die Flüsse so. Und ja, ab und an ist dann mal so ein Fluss in Flammen aufgegangen oder so ein See. Ja, natürlich. Ja, natürlich. So. Okay, ja, gut. Natürlich, aber da kannst du mal sehen, schon alleine davon, dass die mal sich mal was erlaubt haben, ist das, was diese Rockefellers für eine Familie sind. Ja, ja. Ja. Also schon über die Generation hinweg. Ja. Ich meine, gut, zwar, vielleicht generell im 1900 hatte man vielleicht nicht so ein Öko-Bewusstsein wie wir heute. Ja. Aber ich meine, das wussten die Leute im 1900 auch, dass es nicht richtig ist, irgendwas in den Fluss zu schütten, wo dann der ganze verdammte Fluss explodieren kann. Da gibt's dann Katastrophen und so. Also war schon klar. Das ist auch damals nicht gern gesehen gewesen. So bei den Leuten, klar, ja, logisch. Ja. Ja, okay, aber jetzt kommen wir langsam zu dem wirklich interessanten Part, wo dann die Verschwörung anfängt. Ja. Mhm. Jetzt hat diese Rockefeller Standard Oil und er und seine schlauen Leute so, die haben überlegt, was könnten wir mit diesem Abfallprodukt denn noch machen so. Und dann haben sie rumexperimentiert und haben sie festgestellt, dieses Zeug ist halt sehr explosiv. Das ist immer noch ein super Brennstoff, aber es ist eben unkontrollierbar. Deswegen kannst du es jetzt nicht in der Küche einsetzen oder sowas, weil das kann auch mal dann ganz schnell hochgehen oder ja, sowas. Genau. Ja. Und das ist halt auch mit noch viel mehr Dreck verbunden. So. Also es ist halt, das Kerosin ist sozusagen der saubere Anteil und dann das andere bleibt übrig. Aber sie haben eben festgestellt, dass man das auch noch mit gewissen Behandlungen, dass man daraus Benzin machen kann, Kraftstoff, mit dem dann wiederum auch eben Maschinen betrieben werden konnten. Ja. Das war so die Entdeckung, so die sie hatten. Ja. Und jetzt ging es dann natürlich nur darum, zu gucken, wie man in den Markt kommt. Ja. Weil bisher lief ja alles eben auf Ethanol. auf Alkoholbasis. Ja. Und jetzt fängt die Verschwörung an bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Jetzt kommt die Alkoholverschwörung. Ja. Ja. Der hat also das Ziel gehabt, den Alkohol vom Markt zu drängen. Ja? Richtig. Und nicht nur den Alkohol selbst, sondern auch die ganzen Produktionsanlagen, die technischen Dinge und so weiter. Ja. Und jetzt hat er sich da zusammengetan mit einer Organisation, die hießen die Women's Christian Temperance Union. Ja. Die auf Deutsch wäre es so wie die christliche Frauengemeinschaft für Abstinenz. Ja. Ja? Und das muss man so einordnen, das ist dieser puritanische Geist, der damals in Amerika war. Es gab da sehr viele Leute, so ganz christlich und sowas. Und die hatten so, es geht bis weit zurück in die Zeit vom Wilden Westen, hatten so diese Ideen, also Alkohol, das ist des Teufels. Und das gehört sich nicht. Ja. Und die sind ja dann sogar, die Aktivistinnen von denen, ne, die sind dann zum Teil schon im 19. Jahrhundert. Lucky Luke-Leser unter euch werden sich da vielleicht erinnern, da kommen die nämlich auch ein paar Mal vor. Da sind die in die Saloons reingegangen mit ihren Schirmchen und haben so auf die Leute eingedroschen, so die da ihr Bier oder ihren Whisky getrunken genau, haben. Genau, genau. Ja. Und da stammt auch noch dieses berühmte Bonbon, wie haben sie es immer gesagt, so Lips that touch alcohol won't touch mine. Ja, genau, so genau. Also genau. Lippen, die Alkohol berühren, werden meine nicht berühren. Da werden sich auch meist gedacht haben, ja, aber hallo, danke. Ja, aber was für eine schreckliche Traum, wenn da diese Furien da mit der Versehen zu tun haben. Du kommst mal zu Congress, ne? Was diese Bewegung mal in Congress gemacht hat. Ja. Wolltest du mal, ja, okay. Also wir sehen, diese Bewegung, die gab's da schon über Jahrzehnte hinweg, ja? Und die hat sich jetzt der Rockefeller auserkoren. Und um sie vor seiner privaten Interessen zu spannen. Und seine Idee war, diese Bewegung könnte man nutzen, um tatsächlich ein Alkoholverbot durchzusetzen. Und er hat dieser Bewegung, dieser Women's Christian Temperance Union, eine beträchtliche Summe Geld, Dollar Millionen, zur Verfügung gestellt. Ja. Mehrere Millionen, 4-5 Millionen Dollar hat er denen gegeben. Ja. Und hat die damit und beauftragt hier, die sollen dieses Geld einsetzen für diese Kampagne zur Prohibition von Alkohol. Insbesondere natürlich Lobbying, also im Kongress. Beziehungsweise dort im Kongress, nehmen genau. Und in den Medien gewisse Kampagnen, dass die Zeitungen darüber schreiben, wie schrecklich dieser Alkohol ist und dass das alles nur zu Verbrechen führt und den moralischen Verfall der USA und so weiter. Und so absurd uns das heute scheinen mag. Ja. Es hat funktioniert. In diesem puritanischen Amerika ist das auf den Boden gefallen. Eins, was mal klar sein muss, ist, dass als diese Frauenbewegung das Congress mal dazu gebracht hat, ein Gesetz, dass mal Alkohol verboten ist, na, du musst mal vorstellen, das ist zu einer Zeit passiert, wo Frauen durften in Amerika noch nicht mal wählen. Ja, sehr richtig. Auch das ist ein super interessantes Ding, weil tatsächlich waren dann diese beiden Kampagnen, also die gegen die Prohibition und die für Frauenrechte generell, ja. die Suffragetten muss man da nennen, so nannte man da die Suffragette City. Ja, wir haben es auch gemacht. Die Suffragetten, das waren halt so, Suffragat geht auf Frauenwahlrecht, ja. Genau. Und das waren halt, die gab es in der ganzen westlichen Welt, gab es in Europa auch, ja. Das ging zeitgleich. Man hat die dann auch kombiniert miteinander, so, ja. Obwohl es ja eigentlich völlig verschiedene Themen sind. Ja. Aber eben auch das eine geschickte Art, so läuft es heute noch. Es werden gewisse Themen, wo sich heutzutage NGOs und so annehmen, die werden dann auch manchmal kombiniert. Was ist sich Bürgerrechte, Umweltschutz und so. Ja, was, genau, weißt du? Genau. Und, diese Soros-Nummer. Ja, genau, ganz genau. Und so war das damals auch schon. Damit das Ganze dann noch stärker wird, ja. Also man hat das so ja, zusammen aber verwoben, siehst, so, ja. Du siehst schon mal hier das Spiel, dass die Rockefellers mal hier reingezogen haben, Frank. Ja. Erzähl mal weiter, weil Also sie haben eben diese Frauenunion dort unterstützt mit einem Haufen Geld und die haben dann tatsächlich es geschafft, den Kongress in Amerika, also Kongress ist ja also der Gesetzgeber, eben der Senat und das Haus der Repräsentanten, die haben dann tatsächlich 1920 dieses Gesetz der Prohibition doch gesetzt. Richtig. Mehr noch, es war nicht nur ein Gesetz, sondern es war sogar ein Verfassungszusatz, yep. den du noch schwerer durchbringst. Also da brauchst du schon 2/3 Mehrheiten und so. Und die hatten genau. Im Kongress, es gab so gut wie keine Gegenstimmen. Und das, obwohl zu dieser Zeit es ja noch gar keine weiblichen Abgeordneten gab. Das waren alles nur Männer. Ja. Und die, ich meine, die haben selber alle getrunken. Also ich meine, das war für die völlig normal, so Senatoren, dass die da dann ihren Whisky und so zu sich nehmen, ihren Branntwein, ihren Scotch, ihre Spirituosen, ja, ihren Brandy. Völlig normal. Das ist absolut American Lifestyle gewesen. Und trotzdem waren die eben aber bestechlich genug. Also die haben das nicht aus irgendwelchen moralischen Gründen gemacht. Die Senatoren ganz bestimmt nicht. bei den Aktivistinnen, bei den Frauen wirst du bestimmt viele gefunden haben, die da, ja, im Namen Gottes, das dem bösen Teufel Alkohol vertreiben. Aber die amerikanischen Politiker, also die waren bestimmt nicht so naiv. Nee, ja, die haben das nicht aus moralischen Gründen gemacht oder irgendwie, weil sie um die Volksgesundheit besorgt waren. So wie heute. Genau, so reine Industrie, eine Wirtschaftsschmiere ist ja, das. Ja, natürlich. Die waren niemals ging es da denen um die das erste um das Volkswohl. In Lobbyismus. Ja. Man stellt sich mal da, ja, die wollten das Volk schützen vor dem bösen Alkohol und sowas. Ja. Und darum geht's denen nicht. Darum ging's denen damals auch nicht. Ja, es ging nur um Geschäfte. Ja, und sie ließen sich da dort eben bestechen und dann haben sie diesen Verfassungszusatz durchgebracht. Und dann fing die Zeit der Prohibition an, die wir kennen. Es ging ab 1920 bis Anfang 30er Jahre, 33 glaube ich. Genau. Und dann hast du dann solche Leute, die natürlich da mächtig mal verdient haben, so unter anderem der bekannteste Name ist Al Capone. solche Geschichten. Ja. Und aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Als die Prohibition in Amerika anfing, die kamen so, kann man mal nach Frankreich und nach Deutschland. Und die haben gesagt, dass die wollten mal die Welt damit mal hineinziehen. Ja, die Rockefellers hatten damals schon Ambitionen, die hatten schon Think Big gemacht, so weißt du? Genau, die wollten die Deutschen, das in Europa die auch machen. Die Deutschen und die Franzosen haben gesagt, go fuck yourself. Ja. Go fuck yourself, are you out of your mind? Die Deutschen haben gesagt, wir haben unser Bier, das geben wir nicht ab. Und natürlich die Franzosen, also ein Franz. Eigentlich jedes Frankreich, europäische mal, Land. Ja, na, überall, also wirklich, mir fällt kein europäisches Land ein, wo sowas auch nur denkbar wäre, ein Alkoholverbot durchzusetzen. Natürlich. Das ist wirklich überall in Europa, es ist so tief verwurzelt. So. Und seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und sowas. Weißt du, und dann kommen die Amis, weil wenn du überlegst, ist das während dieser Prohibitionszeit, die Amis waren die Einzigen, die dumm genug waren, die mal sowas mal anzunehmen. Es ist in der Es Tat, tut mir leid, dass ich das über meine Land sage, aber die waren die Einzigen, die fucking dumm genug waren, dieses Scheiß anzunehmen. Alex, ich bin froh, dass du das sagst und das ist, ich nicht sagen muss, weil wirklich in der Tat, ich meine, da fragt man sich schon, was war da nur los in Amerika? Ich meine, dass es da diese so irgendwelche verrückten Aktivistinnen gibt und sowas mit irgendwelchen merkwürdigen Moralansprüchen, okay, geschenkt, das ist in Amerika sehr stark, weiß man, aber wie konnten die denn tatsächlich hier den Kongress zu einer Zweidrittelmehrheit bewegen? Also ich meine, was ist denn da nur los? So? Aber das ist in Amerika auch nichts Neues. Wir können nur mal zu gucken, dass das auch da nicht das erste Mal ging, wenn du schaust, so amerikanischer Bürgerkrieg, wie das losging, da siehst du dann übrigens ein ähnliches Muster, ja. Da ging es auch, da hat man auch so Bürgerrechtsbewegungen, die, wie hießen die damals, die gegen die Sklaverei war, Abolishment oder sowas, ja. Abolishment, hieß das nicht so ähnlich? Abolishment. Irgend sowas. Abolishment heißt das. Ah, Mann, verdammte Alkoholsendung hier. Egal, ihr wisst schon, ja. Da hat man das auch schon so gemacht. Come da hat man on, eben auch beer, so Moral, so die Moral so hochgesetzt, ja. Und hat dann dort eben genügend Aktivisten gefunden, eben auch in diesen ganzen christlichen Amerika. Da findest du genug, die so ganz moral hoch sind, so dieser puritanische Geist eben, ja. Yeah. Und der in Europa nicht ist, also deswegen sind die auch ausgewandert, weil die in Europa wollte man das ja gar nicht haben. So. Deswegen haben ja die Engländer die auch dann, naja, egal, ist mir ein anderes Thema. Naja, siehst du jetzt hier, das ist genau diese Verspiegelungsnarrativ, was man über Europa, die sind weggegangen von Europa. Warum? Weil die wollten die böse Leute mal, war das, die wollten nicht mehr unter die Herrschaft mal leben und sowas. Wobei, es waren halt viele von diesen komischen Christensekten, so Knecht, ja, und sowas. Auch da ist es jetzt nicht, dass ich da in dem Fall sage, na, wie gut von Europa, aber ich meine, Europa war eben damals, da hat halt der Papst die Knute drauf gehabt, ja, weißt du, ja, wenn du da was anderes glaubst, Religionsfreiheit, das ging halt nicht und das ging in Amerika schon, also weißt du, so, Amerika steht da schon auch gut da, weil du dort eben das Leben konntest, aber es hatte dann eben diesen puritanischen Geist und hat es auch irgendwo immer noch Amerika auch. Und in diesem Umfeld konnte das überhaupt erst gelingen. Und das Gleiche war eben, kampagnemäßig hat das auch zu diesem amerikanischen Bürgerkrieg damals geführt. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Gab es diese Moral, es gab Aktivisten und die hat man dann auch eingespannt für seine Zwecke so. Und da ging es darum, letzten Endes an amerikanische Bürgerkrieg, ist jetzt nur ein Nebenschauplatz hier, da ging es dann darum, eben auch um an das Geld, an diese Wirtschaftskraft des Südens zu kommen. So. Also ich meine, der Norden hat industrialisiert, beim Wachsen und der Süden hat das Kapital und dann wollte der Norden das Kapital haben, damit das halt so in die Industrialisierung halt läuft. Yeah. Egal. Yeah. Aber es zeigt nur wieder, wie diese Tradition auf. Aber kommen wir zurück zu Rockefeller und der Prohibition. Ne? Diese 13 Jahre haben dann dazu geführt, dass Rockefeller sein Ölmonopol dort einführen konnte. Ja, natürlich. Weil es war eben der Transport von Alkohol war verboten, die Herstellung von Alkohol, alles Equipment wurde verboten. Es gab ja tausende von Destillerien in Amerika, die alle Das Medien hat mal auch mal mitgewirkt. Na, das Medien hat mal auch mal mitgewirkt. Die Propaganda, die dort rausgegeben war, das ist genau dasselbe, was über Gras heutzutage mal gemacht wird. Die genau dasselbe ja. Propaganda, was die mal für Alkohol damals benutzt genau. haben, wird jetzt genau auf Gras gesetzt. Und ja. das ist dieselbe Vorgang. Ja. Es ist in so vielen beispielhaft. Das Mensch, ist ganz wichtig. 1930, Aspekt. Du könntest Mama Cannabis mal hier Indica als Tropfen und Öle kaufen. Da habe ich mal gesehen, da gab's beim Kolonialwarenhändler. Nein, aber da gab's mal in Apotheken, da könntest du das Zeug holen, ja, okay. als Öle und als Pulver und sowas. Cannabis Indica steht da drauf bis zu 1930. Opiate, okay. Ach, natürlich. Ja, es ist dasselbe Muster so. Ganz klar. Also man kann hier auch eben erkennen, so man schafft sich ein Monopol und sie haben es eben geschafft in diesen 13 Jahren, wo dann Prohibition war, ist er dann auch. War das 13 oder 20? Nee, 20 Jahre, glaube ich, war das. Nee, ich glaube, es war weniger. Von 1920 bis 33, denke ich, war die Prohibition, ne? Das wurde okay. dann von Roosevelt dann Anfang der 30er Jahre schon geändert wieder. Aber, okay, aber in dieser Zeit, das hat völlig ausgereicht, die gesamte Infrastruktur für Ethanol sozusagen zu zerstören. Ne? Und was es da auch geht, das ist eben wie, nicht nur, dass man einen Monopolmarkt schafft, sondern man schafft eben auch diese Abhängigkeiten. Ab jetzt, weil Erdöl kannst du nicht als Bauer selber herstellen oder da Benzin machen oder sowas. Ja? Ich meine, du hast diesen Rohstoff gar nicht. Vorher konnten die Leute auf dem Land, das ländliche Amerika, konnte selber seinen Treibstoff herstellen. Und jetzt eben nicht mehr. Ab jetzt war man abhängig von großen Konzernen, die das mit dem Erdöl dann managen. So. Und das ist in diesen wenigen Jahren ist da dieser Wandel geworden. Und auf einmal ab den 20er Jahren ist Amerika eben das erste Land gewesen, was zu einer Petrol Nation geworden ist. Yeah. Europa noch nicht damals. Nein. In Deutschland die ganze Trecker und alles drum und dran, die sind alle hier in Deutschland mal an Ethanol gefahren. Guck mal sogar die Flugzeuge. Sogar Flugzeuge. Die Flugzeuge, die Messerschmitts, wenn wir gucken mal auf Zweite Weltkrieg. Na, die ganzen Flugzeuge, alles auf Alkohol gelaufen. Na, und ich meine, ich weiß es nicht, sind wir so weit, dass ich mal hier jetzt... Ja, lass uns ruhig darüber okay. sprechen hier. Okay, jetzt pass mal auf, man spricht über diese Bombardement von mehrere Orte und Städte und viele Zivile getötet worden sind und so weiter. Das Witzige dabei ist, dass diese David Blum oder David Blume erzählt auch mal in die Geschichte, dass weil Deutschland ihre Trecker und Autos und alles drum und dran und die Flugzeuge damals mal auf Alkohol gelaufen sind. Deswegen gab's da so viele Kleinorte Bombardements auch mal, um diese Distilleries mal zu zerstören. Ja. Und das Witzige dabei ist, dass Rockefeller hat Ethanol mal zugeliefert an Adolf Hitler über die Schweiz. Und damals mal der König, der Vater von Königin Beatrice aus Holland, ja. hat da auch mal 2,5 Millionen Liter Ethanol mal über yeah. Royal Dutch Oil gegeben. Genau, und dann würde auch hier die Bush Connection reinkommen, hier schon mit Grandfather Bush. Jesus. Und wo du eben hier das niederländische Königshaus reinbringst, nur noch mal zur Erinnerung für uns hier. Das waren dann die Leute, die Bilderberge gegründet haben. Also ich meine, wir sehen hier wirklich, wenn das nicht mehr offensichtlich ist, ich weiß es gar nicht mehr, Frank. Ja, also ehrlich. Es ist wirklich so. Ich habe mir das schon oft gefragt. Bevor ich diese Alkoholverschwörung so erfahren habe, ja. ich habe mich das früher immer gefragt, so wie das denn war, diese ganze deutsche Militärmaschine, weil ich meine, ich weiß, es ging ja dann schon strategisch drum, auch um die Erdölfelder so in Russland und so weiter. Und vorher schon, wir haben ja schon die Berlin-Bagdad-Bahn angesprochen. Also Erdöl hat da schon irgendeine Rolle gespielt, aber letztens hatte man doch gar keins oder zumindest sehr wenig so. Ich meine, und das ist was wichtig ist zu verstehen. Also Deutschland war damals noch kein Petroleumstaat, nee, sondern das war Frank, auch dezentral. Es gab halt vielleicht 100.000 solche kleinen Destillerien. In die gerichtliche Verhandlung, die haben das hergestellt. In die Nürnberger Nürnberger Verhandlungen, die gerichtlichen Verhandlungen. Oh. Es wurde Deutschland gesagt, dass die dürfen nicht zurück. Das wurde mal denen gesagt, das wurde die Deutschen gesagt, die dürfen nicht zurück auf Alkohol mal zurückgehen. Und da sehen wir mal, wie tief diese Alkoholverschwörung geht. Jetzt sind wir auf einmal schon an den Punkten, wo wir hier reden über deutsche Souveränität und so. Ja, natürlich. Es wurde den Deutschen und by the way, übrigens den anderen Europäern ganz genauso. Ja, also es ist nicht so, da war es egal. Frankreich könnte sagen, ja, wir haben den Krieg gewonnen, aber bei denen ging genau das gleiche Ding dann ab. Ja. Ab nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ganz Europa zum Petrolland gemacht. Und in Deutschland war das wirklich bei den Nürnberger Prozessen wurde das gesagt. Genau. So, ab jetzt Schluss mit Destillerien. Ihr dürft kein Alkohol destillieren. Du und ich, wir dürfen das gar nicht machen. Wenn wir jetzt anfangen, Alex, hier Alkohol zu brennen, da kriegen wir richtig Ärger. Ja, das ist ein strenges Ding, so, das darfst du nicht. Well, da brauchst du Lizenzen dafür, so. Well, da haben wir schon wieder Lizenzen vergeben und so weiter, ja, das ist, ja, aber so Frank, das ist das Interessante dabei, weil wenn man mal schaut auf die 70er Jahre während des Energiekrisen, kannst du dich mal erinnern, in Amerika war das so, ist, das war gewisse Nummernschilder, was die Zahlen drauf waren, die dürften mal dann an Montags, Mittwochs und Freitags tanken und die anderen Autos, die, was weiß ich. Genau, es auf einmal Öl war knapp, das war in den 70er Jahren, auf einmal ging's los. Das Witzige dabei ist, dass, was ist in Brasilien passiert? Brasilien hat gesagt, fuck you, wir leihen kein Geld, so dass wir mal Öl kaufen können, so wie die restliche südamerikanische Städte gemacht haben. Ja. Die haben mal weiterhin durch ihr Zuckerrohr, die haben weiterhin auf Alkohol gefahren und 95%, die Autos heutzutage in Brasilien laufen immer noch auf Alkohol. Ja. Die haben einen Überschuss an Zuckerrohr. Und sie haben sich eben nicht verschulden müssen. In Nein, glaube ich auch. Ja, natürlich. Weil das ist der nächste Aspekt, den wir da sehen. Durch diese Umstellung auf Petroleum haben nicht nur die einzelnen Staaten oder sogar die einzelnen Regionen und selbst die einzelnen Länder und Menschen haben ihre Unabhängigkeit verloren, weil vorher konnte jeder das selber machen. Amerika hat sich selber versorgt. Es musste vielleicht nicht jeder machen, aber einer in deinem Kaff hat halt so eine Destille gehabt und von dem hast du dann den Sprit gekauft. Frank, überleg doch mal. Da war man sozusagen unabhängig, weil es war dezentral. Es brauchte keine großen Konzerne dafür. Frank, oder so. Wenn wir mal Alkohol destillieren könnten als eine Treibstoff, dass jeder Bauer das für sich selber machen könnte. Überleg doch mal, was wir für unser Environment allein machen würden. Keine Ölspills mehr, keine fucking Platforms da draußen ins Meer, die man einfach mal eine Leck und die ganze Scheiße da. Überleg doch mal. Ja, wobei, da kommen wir auch zur Kontroverse, das müssen wir auch sagen. Da gibt's natürlich auch Gegenargumente, weil wir haben ja jetzt ja schon Bioethanol. Ja, das ist seit ein paar Jahren ist es doch in den Tankstellen auch am Start. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, weil seit ein paar Jahren bin ich Dieselfahrer. Ich höre jetzt den ganz Bösen so. Also, wow, ja. Old Age Stoner Diesel so. Ja. Nee, zumindest kann mich erinnern, es wurde schon so eingeführt, dieser Treibstoff E noch was hieß es oder sowas. Und das war eben auch schon ein Gemisch. Und da waren ein paar Prozent, es war gar nicht mal so wenig, so 10%, 20%, 30%, weiß ich jetzt nicht genau, waren schon Bioethanol. So nennt man das dann heute. Das ist auch wieder nur, wie das verpackt wird. Heute nennt man es Bioethanol. Ich meine, dieses Bio ist reiner Bullshit so, das kann man gar nicht mehr direkt abziehen, das ist halt Ethanol. Ja. Ethanol wird immer aus irgendwas biologischen, organischen hergestellt. Ja, genau. Ist klar. Also Ethanol, Alkohol. Mhm. Und das wurde schon vor ein paar Jahren hier eingeführt in der Tat. Ja, aber das ist immer noch mit einer Benzinmischung. Aber genau, aber da wird es ja kritisch gesehen, auch von vielen Umweltorganisationen, weil die eben sagen, wir dürfen als Menschen, es ist unmoralisch, wenn wir als Menschen Ackerflächen nutzen, um Treibstoff herzustellen, während gleichzeitig Menschen irgendwo verhungern. Weil man könnte auf demselben Acker könnte man ja auch, oder was heißt, man baut dasselbe an. Also du baust Kartoffeln an oder eben, na heute sind es dann mehr so, was macht man den Alkohol dort für Sprit? Ich glaube, es ist wie auch so Soja und Raps und solche Geschichten. Das kannst du jetzt nicht wirklich essen. Aber du könntest auf dem Feld, könntest du eben auch Nahrungsmittel anbauen, um dadurch hungernde Leute zu ernähren. Ja, das ist natürlich schon ein Vorwurf, der da kommt. Ja, aber Frank, diese Vorwürfe sind reines Bullshit. Und ich sag dir, warum? Ist das, weil nur gezielte Bauer dürfen dieses, das wird ein Vertrag abgeschlossen mit irgendwelchen Leuten, die das abnehmen. Das ist alles Bullshit. Wenn jeder das für sich selber, so dass er mal seine eigene industrielle Maschine treiben kann, herstellen kann, wenn jeder Bauer das machen könnte, meinst du, dass da nicht ein Überschuss? 60% mal von Amerika war gewesen in Agrargeschäft. Mhm. Na, in early 1900s. Und es geht darum, ist das, wir haben einen Überschuss an Essen gehabt. Wir haben einen Überschuss an Essen gehabt. Jeder hat seine eigene Spritma dargestellt. Und wenn der eine nicht da, was hat er denn sicherlich, weil da so viel zur Verfügung stand, na, dass man hat das mal sich ausgetauscht. Ja. Es ist auch so, bei diesem Argument hier, boah, sollen wir wirklich auch statt Nahrungsmittel anzubauen, Spritmangel, ist das nicht dekadent? So, ja, da bin ich ja auch die jahrelang irgendwie mitgegangen, ist so komisch und so. Aber ganz ehrlich, ich weiß es jetzt noch nicht so. Ich habe das auch noch nicht tiefer nachrecherchiert, aber so wie mittlerweile habe ich da echt auch ein Misstrauen. Ist es nicht auch wieder so ein Argument, was eben kommt von diesen Kampagnen, so, das ist doch moralisch verwerflich. Genauso wie sie eben damals moralisch verwerflich war, Alkohol ist doch das Böse. Und so ist halt wieder, wie gesagt, nein, wie kannst du sowas noch machen und so, weißt du, da müssen sozusagen Leute müssen hungern, damit du mit deinem Auto fährst. Das wird ja sozusagen ein vermittelt. Aber ist das wahr? Oder ist es nicht auch wieder genau dieses Kampagnenartige, Frank, was uns halt so einfährt? Frank, ja? Wir haben allein durch diese Budget-Diktatur von Coca-Cola, weißt du, gesprochen, man. Allein was die in 2014 ausgegeben haben, man schätzte, dass mal 50 Milliarden würde erreichen, dass keiner verhungert mehr auf dieser Erde. Jetzt, und man spricht auch darüber, ist das mittlerweile, ich denke, das ist auch mal ein Gesetz geworden in Deutschland, dass man abgelaufene Lebensmittel, was in die Supermärkte, das darf nicht mehr weggeworfen werden. Glaube ich, das ist mittlerweile ein Gesetz in Deutschland geworden. Müssen wir jetzt essen, so. Hä? Musst du jetzt essen? Weil, was machen wir? Nein, das geht irgendwann wird es weggeworfen. Das wird zu irgendwelcher ja, aber der ändert sich, was ich mitbekommen. Irgendwas ändert sich. Well, anyway, der Punkt ist, dass jeder, das mit dieser Ackerland für Futter, come on, man, wie oft sprechen wir darüber, ist das, wenn wir zurück zu diesen natürlichen Sachen gehen, weil guck mal, David Bloom stellt das da so, ist das, wenn wir an reines Alkohol mal wieder zurückkehren würden, ist das diese Wasser- und CO2-Abstoß, was wir zurückgeben würden, ist ein Ausgleich, ein Zyklus, das ist, wir recycling das, was die Pflanzen hineinnehmen, weil überleg doch mal, der spricht darüber, dass 3 Millionen oder 3 Billionen Menschen sterben alleine durch das Kochen von, weil die benutzen Holz oder irgendwelche andere Kohle oder sowas, Treibstoff von dieser Gasse, was da abgegeben wird. Na, und jeder kann mal diese Alkohol für sich selber produzieren. Und wenn, das geht darum, ist, dass das Alkohol, das verbrennt so sauber, ist, dass du wirst von die Abgas nicht sterben. Mhm. Aber das ist ein Zyklus, so wie er das erklärt hat. Und man kann das mal, leider ist das alles in Englisch. Ja, aber dafür sind wir da, Alex, dass wir die Story halt berichten. Ja? Und hier hast du jetzt ja noch einen neuen Aspekt reingebracht. Ja? Hier mit dem, das als Alternative in gerade in den armen Ländern einzusetzen. Ja, natürlich. Wo Leute noch mit Holz kochen. Ja, natürlich. Und in geschlossenen Räumen. Und das halt die ganze Zeit die Rauchentwicklung und diese auf Dauer so schön so ein Feuerchen ist. Also Propangas und sowas, das ist okay. Das verbrennt rein. Ja, aber da störst du, wenn du das Zeug, du nicht genug Ventilation hast. Ja, genau. Und da wäre das doch auch eine Alternative eben, weil die Leute das vor Ort selber machen könnten. Ja, natürlich. Das können auch Leute im ländlichen Indien oder in Afrika könnten das auch machen. Logan. So dieses Destillenprinzip, das ist nicht schwer. Ja, und dann könnte man auch allein für die Zwecke es nehmen. Und wo wir schon hier von Ökologie reden, ich habe das in vielen Ländern gesehen. Ja, ich war auch in genau den Ländern, ich habe das so oft gesehen, wie Leute auf einfachste Art und Weise halt ihr Essen warm machen. Mhm. Und wenn es im Freien ist, ist es auch noch ganz cool mit dem Feuer so, aber viele machen es echt indoor und das ist brutal, natürlich. So, ja. Die Rauchentwicklung, ja, da kannst du echt wirklich, wenn du jemals in so einem Raum warst, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Asche da an der Wand ist, kannst du mit dem Finger abkratzen. In Sri Lanka habe ich mal alles erlebt. Und das, da steht Problem, die Frau aber Tag für Tag dort. Ja, also, genau. Ich meine, das kann nicht gesund sein. So, nee. Ne? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wo wollte man nochmal hin? Wir haben darüber, dass in armen Ländern wegen des Kochen mal mit Alkohol. Ja, genau. Und dort wär das halt eine super Alternative, weil die Leute das natürlich eben vor Ort selber machen können. Das ist eben ein einfaches Prinzip. Das ist keine Hightech erforderlich. Nein. Es ist auch keine, du brauchst keine großen Konzerne, die das Erdöl um die halbe Welt fahren, damit du das bekommst. Sondern das können die Leute selber machen. Die könnten sich da auch wieder ein Stück weit autark machen. Und es ist so, durch dieses mit Holz feuern, das klingt jetzt vielleicht banal, aber Leute, ich habe Länder gesehen, wirklich, das sind Millionen von Menschen, das sind auf dieser Welt bestimmt ein paar hundert Millionen, ja, deren ist, Lebensrealität ist das. Und was das auch für ökologische Schäden hat, weil ja, das Holz natürlich, weil herkommt. Das Abholzing. Ganz genau. Abholzing. Und das Ding ist, dass die Leute das müssen so weit dafür laufen, ja, weil für eine Woche, was brauchen die mal, 100 Pfund? Das ist 50 Kilo Holz mal für eine Woche zu kochen. Na, ich meine, überleg doch mal. Und wenn die das mal zum Beispiel, du kannst mal hier diese Zuckerrohr benutzen, was in Afrika, Südafrika, überall in Karibik zu finden ist, mal überall, das kannst du mal von Zuckerrohr machen. Und das da gibt's wächst so schnell. Ja, natürlich. Gerade in diesen tropischen Ländern. Natürlich. Ich meine, das weißt du, und man kann ja dann eben, man kann ja sich, Zuckerrohr ist ein sehr gutes Beispiel, man kann ja dann genau auch die Pflanzen nehmen, die vielleicht noch am allereffektivsten sich eignen für diese Ethanolherstellung und das könnten die Leute selber machen. So. Ja, logisch. Und gerade in diesen armen Ländern wäre das echt eine Alternative, so auch um die Leute ein Stück weit unabhängiger zu machen. Aber das ist genau, um was es hier im Kern geht. Und deswegen haben wir das auch die Alkoholverschwörung genannt. Weil es geht darum, die Menschen in Abhängigkeit zu halten. Ja. Ja, Energie ist ein ganz wichtiges Thema und es geht darum, die Menschen in Abhängigkeit zu halten. Und es kann für Leute wie Rockefeller und ihresgleichen ist es einfach nicht hinnehmbar, dass die Menschen sich um ihre die Energiefrage selber kümmern. Also es braucht eben dieses die Abhängigkeit von Konzernen, die Abhängigkeit von das ist unglaublich, was da mit dem Öl alles dranhängt. Ich meine, wir haben allein diese Supertankerflotten, ne? Das ist Erdöl, um die ganze Welt gekarrt wird. Ich meine, was das für Abhängigkeiten sind und was das für riesen Konzerne sind. Hm. All diese Dinge hattest du ja früher gar nicht. Ja. Vor diese ganzen Flotten, die gibt's ja auch erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher gab's das nicht. Ja. Du konntest also auch in Europa gar nicht so viel Öl irgendwie verbrauchen, weil du hattest das einfach nicht. Ja. Und es gab dann noch viele Länder so, die dann noch mehr ab vom Schuss waren, was ich Neuseeland oder irgendwelche asiatischen Länder. Du hast ein super Beispiel ja auch Brasilien gebracht. Die hatten kein Erdöl. Nein. Da ist auch kein Tanker hingefahren. Nein, das heißt, natürlich. Die haben das sowieso dann eben, die haben sie auf Ethanol dann ihre Wirtschaft aufgebaut. Da. Ja, natürlich. Ich meine, interessant zu wissen ist auch mal, ist, dass laut die Ansage von dieses David Bloom, Amerika bekommt 30% ihrer Ölreserve beziehungsweise ihr Öl von Nahosten. Na, und der hat mal dieses Dings dargestellt, zum Beispiel jetzt in Amerika sind mittlerweile, wie hat er das mal jetzt erklärt? Der hat gesagt, ist, dass man mit dieses Tankstellen jetzt im Moment, was ist das, 2.500 haben die mittlerweile, die an Alkohol, reines Alkohol, so biologisches Ethanol. Ethanol. Herstellen und das verkaufen. Und er spricht über Workshops, dass man Menschen, die investieren wollen in solche Sachen, dass man, der bringt denen bei, wie man das mal alles destillieren kann und so weiter. Jetzt die Frage ist es natürlich, Frank, wenn wir reden mal hier über einen Brennstoff, die für Fahrzeuge oder Treibstoff, nennen das mal wie man will, dass ökologisch, environmental, menschenfreundlich ist und eigentlich einen Zyklus darstellt, was die Pflanzen sich aufnehmen, um zu wachsen, um uns das hier zu geben. Meine Frage ist das, kann man in Deutschland genauso wie in Amerika jetzt solche Investitionen machen, wo man sagt, okay, ich will mal jetzt eine reines Alkohol-Tankstelle mal aufmachen und ich will das selber destillieren? Keine Ahnung, ich glaube schon, dass es da Bewegungen gibt, also gerade auch eher so im landwirtschaftlichen Bereich, ja, da glaube ich, weiß ich nicht genau, wie das ist, aber es ist eine Alternative. Früher lief das so, das berichtet auch dieser David Bloom, der sagt, früher in der Zeit noch, alles noch vor dem Zweiten Weltkrieg, der hat dann wirklich den Deckel drauf gemacht auf dieses Ding. Früher hat er gemeint, gab es in gerade in Deutschland so ein System, ein Netz von Tausenden von Destillereien und die Regel war so, du konntest als Bauer, hast du deine überschüssigen Früchte oder was auch immer du dort verheizt, du kannst auch irgendwelche Dinge nehmen, die einfach schlechte Ware sind, also irgendwelche billigen Stockäpfel oder sowas, weißt ja, du, genau. Alle, egal was. Das haben die da hingekarrt, dann hat diese Destillerei hat dort eben Ethanol hergestellt. Die Firma hat ein Drittel behalten von dem Ethanol, was sie eben verkaufen konnten. Und der Bauer, zwei Drittel von dem Ethanol hat der Bauer bekommen. Und er hat die ganze Maische auch wieder bekommen. Das heißt, was, da bleibt ja noch jede Menge übrig an organischem Material, was ohne Alkohol ist. Ja. Und das kannst du wiederum nach wie vor einsetzen als Tierfutter. Das kannst du deinen Schweinen verfüttern, so. Ja, also, das war ein super stabiles System, so. Und das hat wunderbar funktioniert, ja. Also, ja, und das war kein Dreck, was du deine Vieh gefuttert hast. Nee, es war also noch, halt, Früchte, also für die ja, Tiere war es okay. Und in der Zeit gab es auch kein Monsanto, noch nicht. Ja. Und was wir halt sehen, ist diese Idee von Unabhängigkeit, so ein Netzwerk. Das nicht ist nur auch das, was daneben im Krieg, deswegen konnte man auch da diese deutsche Wirtschaft nicht so einfach da brechen, weil es war eben nicht so, dass da ein paar große Erdölanlagen, was heute, wenn Kriege geführt werden, ne, dann macht man ganz schnell diese Erdölinfrastruktur nieder und dann geht schon fast gar nichts mehr in so einem Land. Ja, heute sind wir da viel anfälliger auch. Damals war das nicht so. Es war dezentral. Ja, und das konnte man nicht so leicht niedermachen, ja. Und ich meine, im Laufe des Krieges hat man hier dann auch noch an anderen synthetischen Spritverfahren gearbeitet. Aber hier, apropos Wort Sprit, das sagt's ja auch schon. Ja? Wir benutzen im Wort in Deutschland das Wort Sprit. Ja, genau. Sprit ist ein anderes Wort für Treibstoff. Und das Wort Sprit, das kommt ja nicht von Erdöl oder Petroleum, sondern das kommt von Spiritose. Ja. Da hören wir das noch in unserer Sprache. Was? Treibstoff ist Sprit? Ja. So hat es angefangen. Das Erdöl kam erst danach. Ja. Und wir glauben irgendwie immer noch so, das war schon immer so. Also damals so diese Autos, gerade in Deutschland auch diese Autopioniere, und das ist auch ganz stolz. Genau wie auch Amerika zu Recht. Also, es war Amerika und Deutschland waren so die Länder, die so diese Autokultur überhaupt erst hervorgebracht haben. Ja. Ja. Und aber die sind mit Sprit gefahren. Ja, klar. Das war gar nicht die Idee, dass du da ein Erdölprodukt nimmst. So. Logisch. Sondern es hat dann der Rockefeller, und das muss man überlegen, letzten Endes hat er ein Abfallprodukt von seiner Firma. Ein Abfallprodukt von seiner Firma. Genau. Hat er letztens eben uns als Monopol reingedrückt. Und das ist auch genau dieses Ding. Das ist eben Pech, es ist schmutzig, es ist dreckig, ja. es ist auch diese ganze Erdölproduktion, das muss man auch nennen. Dort die Länder, wo das Erdöl so tief aus der Erde rausgerissen wird, ob das Nigeria ist. Ich meine, der Dreck, der da entsteht, diese Verletzungen auch an der Erde, an Mutter Erde, weißt du, das ist auch immer die Natur des Öls, das wäre auch mal ein Aspekt, da könnte man eine ganze Sendung drüber sprechen, ja. Was ist überhaupt Öl? Weißt du, was ist das überhaupt? Da könnte man bis hingehen zu den mysteriösen Geschichten rund um das Black Goo. Ja, da könnte man auch noch weitergehen. Das werden wir vielleicht auch irgendwann mal machen, so. Ja. Aber jetzt an dieser Stelle reicht's vielleicht, sich überhaupt mal klar zu machen, diese ganze Erdölindustrie ist halt dreckig. Sie ist Pech. Sie ist Industry. Industry. Probiert's mal mit Dreck. Probiert's mit Staub. Das ist von Anfang an so. Und das ist ein Abfallprodukt, you know, Frank, andererseits muss man mal auch mal das sehen, ist das nicht nur, man spricht über diese Klimawandlung und natürlich, das ist auch mal so eine Frage, ob das tatsächlich gibt. Aber überleg doch mal, wenn wir wieder zurück auf Alkohol gehen würden, wo jeder sagt mal jetzt plötzlich, okay, wir ziehen uns zurück auf Alkohol. Das Ding ist, dass natürlich die Medienpropaganda stellt alle dann Angst davor, ist, dass der Automarkt gehen kaputt. Na, und das habe ich mal gehört. Autos gehen kaputt, Kinder verhungern. Ja, natürlich. Und das ist diese negative Sache. Ja, ja. Und sowas. Und das ist alles Propaganda. Und ich bitte jeder, und ich würde mal das mal auch auf die Amok Alex und Frank Stoner Show Seite auf Facebook mal posten, die Link zu diesem David Blum. Weil der nicht nur seine Buch, der hat DVDs, der gibt's mal diese Film Pump, was jetzt herausgekommen ist, was auch mal ein paar Awards abgestaubt hat, wo diese Sache, aber leider in Englisch alles erklärt. Aber nichtsdestotrotz, das würde mich mal interessieren, weil das könnte man sehen, nicht nur umweltfreundlich und eine Verbesserung, weil das Witzige dabei ist, der geht mal sogar ins Detail, ist, dass wir können mal aus den Atomkraft steigen. Dieser David Hume ist wirklich, wirklich cooler Typ, so. Ich weiß ja ganz ehrlich, Alex, ich bewundere immer so Menschen, die halt irgendwie ihr Leben echt zu einem so einem großen Ding widmen. So. Der Mann ist auf einer Mission. Ja. Der hat das als ganz junger Mann, ja, so mit 19 ist ihm das erste Mal begegnet und seitdem macht er das. Und der ist voller Commitment, also sagt man da, so Hingabe. So der ist wie ein alkoholischer Mann. So. Der berichtet ihm über die Geschichte und der macht aber auch total viel selber. Der ganze Grundgedanke, der ihn auch treibt, ist eben dieser Gedanke von Freiheit. Und lass uns emanzipieren von Rockefeller, von Monsanto und von denen angeschlossen dann die Medienkonzerne, weil das ist auch, was wir bei diesem Thema hier sehen, wie so Erdölindustrie und Medien verzahnt sind miteinander. Schon damals, die Zeitungen haben damals geschrieben, der böse Alkohol und so, obwohl die alle wussten, der Typ, der das selber in der Zeitung schreibt, trinkt danach auch wieder seinen Brandy. Ja, aber es war ja auch, das muss man auch sagen hier, es war ja auch eine Verschwörung eben gegen die einfachen Leute. Ja, es war eine Verschwörung gegen die Arbeiter, weil, hey, die Senatoren, die haben auch in der Zeit der Prohibition kein Problem gehabt, ja, mit ihrem Alkohol. Weißt du, die saßen da in ihren Clubs und in ihren Logen und ihren Lounges. Ja, natürlich. Weißt du, die hatten überhaupt kein Problem. Die haben auch nicht irgendwie den billig gebrannten Fusel von der Mafia saufen müssen, sondern nein, die hatten ja hier schon ihre Connection. Da kam dann der Champagner aus Frankreich und der Whisky und so weiter, weißt du? Für die war die Prohibition kein Problem. Es war eine Verschwörung, vor allem gegen die Arbeiter, gegen die einfachen Leute so. Ja. Und denen hat man eben eine Freiheit genommen, die sie vorher hatten und sie in eine Abhängigkeit getrieben. Ja. Und das ist der Aspekt, der da ist. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja gerade bei der Frage, Alex. Ist diese ganze Ethanol-Geschichte, wäre das heute auch eine Alternative? Und ja, weil dieser David Blum, der ist eben wirklich auch ein, sowas nennen das. Ich meine, der bastelt auch viel rum, wie kann man die Dinge selber machen, wie kann man es noch effizienter machen, wie können wir Abfälle von unserer Industriegesellschaft verwerten und so weiter, möglichst diese Zyklus hin, einfach Recycling, unabhängig selber diese Energiefrage diese Recycling zu tackeln. Ins Prozess zu bringen. Was eigentlich environmental und ökologisch mal natürlich positiv wirkt. Genau was wir mal hier preachen immer, wenn wir darüber sprechen, ist, dass wir müssen mal zurück auf den alten Weg, zurück zur Mutter Erde, weil sie gibt uns alles, was wir brauchen. Und das ist hier ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Und deswegen kriegen die natürlich auch Gegenwind. Das ist wie das Nächste. Ja, natürlich. Das ist, was die Elite gar nicht will, dass die Leute machen. Da ist keine Geld denn mehr zu verdienen, wenn wir mal dann von diesen fucking Leuten unabhängig sind. In Amerika, wenn du jetzt hier so eine Destillerie auf einmal einfach so aufmachst, so auf dem Land, da kommt nicht nur irgendwie der Sheriff, sondern da kommt hier das, wie heißen sie das, dieses Bundesdepartement für Drugs and Firearms oder sowas. Die kommen dort. Und das sind ja auch die Gruppen, Alex, die ja so hochgerüstet sind, die kommen da mit irgendeinem Schützenpanzer dann vorgefahren. Well, die guck haben mal, was in deiner verdammten schwerverbrecherischen Destillerie läuft. Ja. Das ist well, die David, Realität. Ja. Leute haben gefragt David Blum, warum der noch nicht tot ist. Ja, weil er das mal so hier bringt. Der legt sich an mit diesen Rockefeller. No, well, das Ding ist, dass nachdem, dass er seine Buch Alcohol Can Be a Gas rausgebracht hat und er bei dieser seine Website, die heißt, die habe ich gepostet auf meine Seite, das heißt permaculture.com. So Permakultur, natürlich mal mit C geschrieben. Ja, ne? Das ist halt auch cool, weil hier Permaculture, das ist eben so ein Typ, der geht hier ganzheitlich an die Dinge ran. Ne? Ja, Permaculture genau. Ist wirklich, also alles nutzen so und das ist wirklich ein super interessanter Mensch, also halt einer wie wir, so long-haired Redneck Cowboy, nee, eben kein Redneck, sondern so intelligenter Mann, aber ein Mann der Tat auch und der halt Dinge auscheckte. Aber Frank, wie ist der dazu gekommen, mal um das überhaupt zu finden? Weil er geglaubt hat tatsächlich, dass mal Benzin war die einzige Treibstoff, das wir eigentlich mal gehabt haben und das gab's mal so eine Gespräch mit einem anderen Kollege und er hat sich mal selber dort rein recherchiert und er ist fast mal aus dem Socken geflogen, hat er erzählt. Na, und so kommt er dazu. Weil es im Amerikanischen kein Wort für Sprit gibt, ja? Ja. Weil wir können tatsächlich, das wäre so, ja, das ist ein kleiner Scherz mal mit Englisch-Deutsch, aber es ist ja so, das Wort Sprit sagt dir schon alles. Wenn du Sprit, Spirituose, das ist, ja. Der Ursprung von Sprit ist nicht Petroleum und nicht Erdöl, ja? Aber in Amerika hast du es halt nicht. Deswegen, ich meine, gut, bei uns haben es auch nicht geklappt. Ist egal. Also eine kleine Spitze hier nebenbei. So, jetzt ganz kurz mal um diese Geschichte, wie David Blum auch das mal sieht, dass das der Ausstieg mal für die Atomkraft sein kann. Weil er hat gesagt, ist das mit einer kleinen Umrüstung an die Generatoren, was das Plutonium, was aufgeheizt wird, um diese Generatoren zu drehen. Das können die mal mit einer so wenig Aufwand Umrüstung auf Alkohol treiben. Und dann können wir die ganze Atomkraftwerke runterfahren. Da brauchst du mal kein fucking Plutonium mehr. How about that, boys and girls? Tja. Ganz ehrlich, Alex, bei der Frage, ob jetzt Ethanol unsere Energieprobleme heute lösen würde, weil wir auch, das ist natürlich ein Riesenunterschied im Vergleich zu vor 100 Jahren, haben natürlich unsere Länder viel größeren Energiebedarf. Ich meine, wir sind viel mehr Leute als früher und es ist viel mehr fährt rum oder Strom und so weiter. Also, das weiß ich gar nicht. Ganz ehrlich, ich meine, David Blum sagt es, der sagt, es ist eine Alternative. Genau, es ist eine Alternative. Auf jeden aber das Fall müssen wir auch gar nicht ist plausibel. Aber man kann, genau, also es gibt Leute da draußen bei euch, die sich vielleicht sowieso viel mit dem Thema beschäftigen. Da könnte man mal genauer nachgucken. Also, wie weit da die Rechnung aufgeht, weil du brauchst natürlich auch zur Herstellung von Alkohol auch wieder Energie. Du musst es ja kochen und so weiter. Weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht fast aufmachen. Frank. Entscheidend ist hier nur, hier ist eine Alternative. Und hier Thema von unserer Sendung ist, wie wir zeigen, wie diese Alternative von einer Erdöl-Mafia-Monopoly-Gang halt auf historischem Level einfach weggedrängt und unterdrückt wird. Ja, aber hier, pass auf, was du gesagt hast, wir würden gleich darüber quatschen, mal, weil wir haben vorher darüber gesprochen, bevor wir die Sendung gemacht haben. Zum Beispiel wie diese David Blum, weil du fragst, ob das mal die Alternative ist oder nicht. Wir machen mal das Beispiel mal mit die Donuts. Fucking Donuts. Ja, das ist cool, erzähl mal die Story, die ist gut hier. Fucking Donuts. Aus David Blums Jugend. David Blum ist mal zu, was weiß ich, Dunkin' Donuts oder irgendwelche Scheißladen. Also ganz jung war, in den 80ern, der Student so. Ja. Zu Donuts gegangen und der hat mal Ethanol hergestellt aus Donuts. Und der hat mal eine Menge Abfall gehabt und der hat überlegt, und das ist, was du darüber gesprochen hast gerade, Frank, was macht man mit diesem Abfall? Bis er ein bisschen Recherche gemacht hat und hat gemerkt, dass das Zeug so flambierbar ist. Ist halt viel Fett drin, ne? Ja, ja. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, somit benutzt er das Zeug, um seine Distillerie zu heizen. Ja, ja, also das ist eben diese Art von Denke, die der hat. Also ja, so ganzheitlich. Ja, weißt du, so, ja. Und das heißt mal Verwertung von alles. Verwertung von alles, dass da keine Schadstoff Überreste geblieben sind. Und ich meine, was Besseres können wir mal heutzutage gebrauchen? Naja, klar. Ich habe mich total gefreut, dass du mir mal das mal gesagt hast, wir machen mal das Thema. Ich habe mal das so angeguckt und der Typ hat mich mal voll lieb weggehauen. Ja, das ist großartig, wirklich. Also, ich meine, wer gut Englisch versteht, sollte unbedingt mal auf YouTube mal irgendwas angucken mit dem David Blum. Absolutely, das ist wirklich, man. Guter Mann einfach, ja. Das ist genau das, der hat halt so einen guten Geist, der ist vom Richtigen getragen, so. Absolutely, ja? Absolutely. Und er ist ein Mann der Tat halt auch. Also, der bringt halt echt Dinge hervor. Das ist ein richtig spannendes Thema. Aber weißt du, er ist dann natürlich voll Aktivist, das ist halt sein Thema, sein Lebensthema. Ob das jetzt wirklich die Lösung ist für alles, weiß ich nicht. Aber es wäre schon hilfreich, wenn man es, also allein schon die, was er angesprochen hat hier, oder wir haben es auch schon gehabt, mit der, das in den ärmeren Ländern, die Leute nicht mehr mit Holz kochen müssen, so. Ja, genau. Allein schon solche Dinge. Also für ärmere Länder, für einfache Agrargesellschaften, ist das eine super Alternative, so. Ja. Die dich unabhängig macht von irgendwelchen Weltmärkten, von, die du, das ist ja das, die Krux an der Geschichte, ist ja, schau mal, diese ganzen armen Länder, du musst ja, wenn du Erdöl gekauft hast, bis zum jetzigen Tag, also das ist ja, was jetzt gerade auf dem Spiel steht, musstest du das ja in Dollar bezahlen. Und das ist für arme Länder eine Wahnsinnsherausforderung. Deswegen sind die so verschuldet. Das ist einer der Hauptgründe, warum die so verschuldet sind. Ja. Das ist das verdammte Öl. Weil sie das Öl auf dem Weltmarkt nur in Dollar kaufen konnten. Und Dollar, wenn du dann mit deiner armen afrikanischen oder asiatischen Währung dort mit Dollar was machen musst, das hat dich extrem viel gekostet. Du musstest diese Devisen irgendwie reinbringen. Damit hast du dein ganzes Land verpfändet und so weiter. Und das ist System dahinter. Das ist kein Zufall, das ist System dahinter. Da geraten ganze Kontinente, sind da in Abhängigkeiten geraten. Ne? Mhm. Und das wäre eben gerade für solche Länder auf jeden Fall mal eine Riesenalternative, sich da unabhängig zu machen und ihre Energie, gerade schon, wenn es schon mal nur im Landwirtschaftssektor geht, dass man eben genug Nahrungsmittel produziert, damit die Leute nicht mehr verhungern in den Ländern. Ja. Da könnte man da so viel machen damit. Da wäre das schon mal super so. Mhm. Ob das ausreicht für uns Industrienationen, weiß ich nicht. Aber selbst da, wenn es einen ordentlichen Prozentteil, ein ordentliches Teil, großes Stück von dem Kuchen Energie liefern könnte, wäre auch schon mal gut, wenn wir das selber machen würden. Ne? Ja. Weil es geht um Abhängigkeiten. Und wir haben es hier schon auch mal angedeutet. Ne? das Erdöl-Zeitalter scheint zu Ende zu gehen. Die Rockefeller ziehen da den Stöpsel raus. Und was ist die Alternative, die sie uns bieten? Ne? Die Alternative, die Eliten für uns vorhaben. Also mehr halte ich dieses Szenario für wahrscheinlich, was Chris Everard, ein Engländer, so in seiner Analyse gegeben hat. Und er sagt, für Europa ist vorgesehen, es wird der ganze Nahe Osten wird zu einem gewaltig großen Produzenten von Solarstrom. Und dieser Solarstrom wird dann eben nach Europa gebracht. Und das ist unsere Energie. Mit dem Strom können wir dann alles mögliche, wir können dann heizen und Fabriken betreiben und so weiter. Aber siehst du die wo wir dann stehen? Dann sind wir 100% abhängig von einer anderen Region, von eben dann Nahe- und Mittlerer Osten, wer auch immer dann diese Region kontrolliert. Das ist wieder die nächste Geschichte so, ja. Wir sehen, haben wir vorhin gesprochen, wie da die Staaten sich da zerfallen und wie da alles neu geschrieben wird. Aber egal, wer das dann regiert, wir als Europäer sind 100% abhängig von dort. Es ist noch nicht mal in unserem Land. Wir sind abhängig von jeglichen Preisen. Die können einfach von heute auf morgen uns den Strom abstellen und dann stehen wir da. Ja, aber Abhängigkeiten, das ist um was ja, es hier geht. Aber, ja, aber da gibt es zwei Punkte, warum ich weiß es nicht, ob das klappen wird, Frank. Nummer eins ist das, ich glaube, dass kein europäisches Land wird auf einen konzentrierten Punkt mal ihre Energie versuchen zu bekommen. Weil man hat das mal auch gesehen in verschiedenen Kriegen. Weil tatsächlich, wenn jemand das dicke Ei an Europa legen wollte und tatsächlich mal eine Solar-Energieplantage für Europa in Nahosten mal dargestellt wird, wenn das Ding ausgebombt wird, ist das ganze europäische Kontinent mal in schwarzem Licht. Ja. Aber das hilft dann nicht. Deswegen kann ich mir das mal irgendwie nicht vorstellen. Und dann Frage Nummer zwei, frage ich mich, ist what the fuck sind alle diese Windmühlen und sowas mal, was hier auf die Ackerländer stehen und sowas? Was machen wir damit? Ja, die können ja weiterhin sich drehen. Nee, aber die nehmen ja keinen großen Anteil daran. Da gab es mal einen Bericht, weil ich kann mich noch erinnern, ich glaube, der Schlagzeil hieß damals, ist das, die Deutschen bezahlen mal für ihre Energie durch diese Windräder immer noch einen gewissen Preis, aber weil da ein Überschuss ist, die Franzosen kriegen das umsonst. Ja, schau diese ganze Windradgeschichte. Das dient meiner Meinung nach nur dazu, um die Europäer so da schon hinzuschieben. Es mit dem Öl hört auf. Ja, effektiv wird das nicht den europäischen Hunger stillen. Also auch jetzt, wir haben jetzt schon so viele Windräder und die sind ein relativ kleiner Teil nur an dem, was wir wirklich an Strom brauchen, so, ja. Es geht hier wirklich im Großen so um diese Kampagnen, die grüne Revolution, so. Und wenn du meinst, ja, das wird in Europa nicht passieren, Europa wird doch nicht so dumm sein, sich in so eine Abhängigkeit zu bringen. Ja. Wir haben, da sind wir wieder bei der Frage, wie souverän sind wir denn? Haben wir denn Regierungen, die im Sinne der europäischen Völker handeln oder nicht? Ich meine, wir haben uns ja schon in die Abhängigkeit gebracht. Und zwar sind wir in die Abhängigkeit gekommen, nachdem eben dieser Krieg vorbei war. Und seitdem sind wir in der Abhängigkeit. Und es geht nicht darum, dass wir uns in Abhängigkeit bringen lassen. Wir sind in der Abhängigkeit. Wir sind jetzt auch schon abhängig von eben dem Nahen Osten. Noch ist es das Öl. Der Petrodollar ist bald vorbei. Dann sind wir vielleicht, das ist für die Zukunft natürlich jetzt nur These auch, ja. Chris Everard hat die gebracht. Ich finde, mehr gefallen finde ich daran. Aber es ist natürlich noch These. Aber das könnte die Zukunft sein. Dann laufen wir von einer Abhängigkeit in die andere. Es ist halt dann kein Erdöl mehr da, kein Petrodollar, sondern ein Solardollar. Und wieder ist es wird nicht in unserem Land hergestellt. Wir haben keinerlei Einfluss darauf. Wir sind politisch erpressbar. Und guck mal an, was wir für eine Regierung haben. Ich meine, die Merkel hat auch schon angefangen, so mit grüner Revolution und es geht gegen das Öl, die Dieselgeschichte. Schau bei VW an. Überall wird das gebasht. Das endet jetzt. Und die Atomkraft wird auch keine Alternative sein. Das haben wir auch seit Fukushima und Merkel hat ja schon die Energiewende angekündigt. Wir gehen auf, wie nennen sie das, erneuerbare Energien. Das sind ja auch alles nur so Wortkreationen. Ne? Da soll die Reise hingehen. Ne? Und das große geostrategische Szenario ist halt, es bleibt dabei, wir kriegen unsere Energie vom nahen Mittleren Osten. So. Frank, you know something? Ich will nicht immer mal eine Geschichte aus meinem Privatleben erzählen und sowas, aber weißt du, wo ich mal ein dickes Hals kriege? Ich wollte bevor ich mal nach Leipzig zog, ich wollte eine Ausbildung mal zu Solateur und Solarklimatechniker und sowas. Und das Ding dabei war, ist, dass ich habe mich mal bei mehreren Schulungen beworben über das Agentur für Arbeit oder beziehungsweise Arbeitsamt, hieß das nochmal damals. Well, anyway, der Punkt war, ist, dass dadurch, dass ich mal Miete bezahlen musste und so weiter, könnte ich mal nicht eine ganze Tag Ausbildung machen, sondern eine halbe Tag. Und das Ding ist, dass ich habe mal geguckt von Plauen runter bis nach Halle, Saale, weil das war so die sogenannte Solar Valley, so wie Silicon Valley, aber Solar Valley, wo die mal diese Sachen mal alles produziert haben. Und auf jeden Fall alle diese Kurse wurden abgesagt, weil zu wenig Teilnahme. Na, und ich bin zu der DGS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie in Berlin, gegangen, weil ich habe mal eine Empfehlung von einem Ingenieur gekriegt, mal von nachdem, dass ich ihn gefragt habe, warum ich habe das nicht verstanden, warum keines steigt in diese Solarenergie. Das war gerade bevor Barack Obama Präsident wurde, weil der hat die Rede war, dass eventuell wie heißt der Vizepräsident von Bill Clinton gewesen, der mal diese Film gemacht hat. Der hat auch mal für, als Präsident beworben, wo der gegen Bush verloren hat. Ach Scheiße, Mann! War mit seiner Ach, der ist Al Gore, meinst du? Al Gore, Al Gore, genau, der grüne Gore. Genau, ja, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Sehr genau. Interessant, sehr interessante Figur. Und, genau. Ja, wait a second. Das ging darum, ist, dass ich dachte, ist, dass was könnte man für eine bessere Ausbildung jetzt im Moment machen? Weil Deutschland war der Vorreiter, was das erneuerbare Energie ging zu einer Zeit. Na? Und ich dachte so, okay, ich bin Amerikaner, ich kann in Amerika mal arbeiten ohne irgendwelche spezielle Papiere und so weiter. Und wenn ich mal die deutsche und die englische Sprache beherrsche, dass ich könnte mal eine deutsche Firma in Amerika repräsentieren. Warum? Weil Barack Obama wollte hinaus auf diese ökologische Grund und Al Gore sollte mal Minister für Environmental Energy und sowas mal werden. So, ich wollte diese Zertifizierung haben von der DGS, aber die Voraussetzung war es, dass ich musste einen Vertrag kriegen von einer Firma. Frank, ich habe mal überall in Deutschland gesucht. Alle haben das einmal abgebrochen. Und das Ding ist jetzt, wenn du redest über diese Änderungen, was im Nahen Osten stattfinden würden. Ich habe mal gerade mal ein Video gesehen vorher, ist das mittlerweile, ist das so, ist das diese Solarpanelen sind auf einer Flexband gemacht. Das heißt, dass du kannst mal mit einem normalen Allrad-Fahrzeug eine Anhänger ansetzen, na, und du stellst das Ding ab und du ziehst diese, es ist wie eine Band, eine Flexband, na, ziehst du das Ding raus und du hast mal genug eine Kleinstadt oder zum Beispiel Katastrophengebiet zu leuchten und denen das Energie zu geben, was die brauchen, um Computers und WLAN und Kocher und, so das Ding am Laufen ist. Und wenn das mal zu Ende ist und wenn du das nicht mehr brauchst, rollst du das mal alles wieder rein, zack, machst du mal die Anhänger zu und dann fährst du los zu der nächsten Situation. Hm. Also, und ich überlege es, dass wenn Deutschland das Land des Technologie gewesen war, und jetzt, das ist der Schritt, wo das hingehen soll, warum ist die Solarenergie wirtschaftlich in Deutschland mal richtig auf die Fresse geflogen? Ja, weil sie letztens nicht in Deutschland sein soll. Man hat andere Pläne. Ja, die Solarenergie, die sollen ja, halt, die sollen halt woanders stehen. Das sind solche Dinge, wo ich mich mal fragen muss, Frank. Das sind solche Dinge, wo ich mich mal fragen muss. Der Wirtschaft, Deutschland war der Vorreiter, was mal das erneuerbare Energie und alles mal Environmental Achtung und sowas, die waren die Vorreiter gewesen. Ich weiß das noch, ich sag das mal als Amerikaner, ich weiß das noch. Schau, es soll auch nicht so klingen, nicht, dass man mich da falsch versteht, ich wäre jetzt gegen Solarenergie. Die Idee, es geht ja letztens nur darum, wenn jemand, dass wir Unabhängigkeit bekommen, wenn jemand in seinem eigenen Haus, Grundstück mit Solarpanelen für sich selber Strom machen kann. Das ist ja nur super. Ja, das kann man nur, das ist genau, was es braucht. Ja, ja, aber du wirst zu Kasse gebeten. Genau, dafür. Aber das ist auf Dauer gar nicht so der Plan. Der Plan ist eben, das zu zentrieren in irgendwelchen riesen Solarparks. Ja, von Parks kann man nicht mehr reden, von Anlagen, die aber dann eben weiter im Süden stehen. Die stehen dann nicht mehr in Europa. um eben diese Abhängigkeit weiterhin zu gewährleisten. Ich habe eine Frage, wenn wir mal schon auf dem Mond waren und wir sind in fucking Mars, warum, wenn wir die Reflexionen auf dem Mond haben von der Sonne, warum bauen die nicht da fucking Solarpanelen auf den Mond drauf? Und dann so mit Tesla Vibration schicken wir die dann irgendwie auf die Erde runter. Hey, so. Die können wir doch reflektieren. Das machen die Satelliten auch, man. Yeah. So, who's fucking bullshitting who? Ja, das ist richtig. Ja. Na? Bau mal die Solar-Dinger auf dem Mond. Da haben wir genug Sonnenlicht. Guck mal, wie hell der Mond ist, mal. Vor allem beim Vollmond. Ja. Na? Das sind die Dinge, die sich mal in Frage stelle, Frank. Ja. Ich meine, weißt du, grundsätzlich, wenn wir über Energie reden heute Abend, dann müssen wir auch sagen, hier freie Energie. Weißt du, das ist was für mich die einzige echte Alternative ist. Ich meine, alles die Alkoholgeschichten oder auch Solaranlagen so dezentral, also für sich selber irgendwie machen, alles gut, was funktioniert, ja. Aber die große Vision, die wir dieser NWO entgegenhalten müssen, ist wirklich freie Energie. Und da ist es eben nicht mehr nur eine Vision, sondern freie Energie existiert auf der Erde. Die 9/11 Geschichte, wir haben da oft drüber gesprochen, ist eindeutig, solche Technologie ist am Start, ja. Und das ist, was wir wirklich einfordern müssen. Und das ist natürlich, was die NWO, die Petrodollar-Leute nicht wissen. Und hey, da kommen wir wieder mit Saudi-Arabien. Wir haben heute schon bei 9/11. Ja. Diese Leute haben auch diese freie Energietechnologie. Es sind tatsächlich eben diese großen Energiekonzerne und diese Kartelle, die haben auch diese Technologie, weil die sind auch dann die Bindeglieder rein in die Parallelgesellschaften, in die schwarzen Budgets. Die haben diese Sachen. Die Saudis wissen genau, was das ist. Und deswegen sind auch dort ist auch der Ursprung zu sehen von den 9/11-Verschwörern, weil es letzten Endes geht, die haben diese Technologien, die wissen, was mit Energie läuft. Und das wollen sie uns Menschen nicht geben, sondern sie haben einen anderen Plan für uns. Ja, aber würdest du nicht... Aber das Erdölzeitalter wird vorbei sein, das erleben wir jetzt. Ja, natürlich, das sehe ich auch. Das sehen wir selber jetzt zusammenbrechen, ja. Aber meine Frage ist das für uns als Einzelmenschen, in den Schritt zu gehen, dort hinaus zu arbeiten, um wie sagt man, Druck auf diese große Kooperation zu setzen. Weil wenn du überlegst, ist das, wenn in Amerika alleine 2.500 Leute mittlerweile diese Alkoholtankstellen haben, die Tatsache ist, dass du gehst mal automatisch an die Ölgiganten sowie das Finanzamt vorbei. Beziehungsweise die Leute, die mal das Steuer einziehen. Ja. Man braucht die dann nicht mehr. Na, die kriegen kein Geld dafür. Ja, genau. Und deswegen sage ich mal, ist das, wie sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe oder sowas, mal das man erwischt. Grundsätzlich, die Nachricht, dass das Erdölzeitalter vorbeigeht, ist ja nur gut. Weil tatsächlich mit diesem Erdöl hat man jetzt uns über mehrere Generationen, hat man uns in Abhängigkeiten gehalten und mehr noch, wir bezahlen dafür. Ja. Wir bezahlen mit dieses Blutgeld, muss man schon fast sagen, weil eben am Erdöl klebt Blut, ja. Wir sehen die ganzen Kriege, die wegen dem Öl geführt wurden, ja, über Jahrzehnte. Also wir reden nicht nur von Irakkrieg, sondern es geht ja weit zurück, so. Die ganzen Kriege, die darum geführt werden, die ganzen Schäden an Mutter Erde, die da gemacht wurden, die ganzen Leute, die daran krank wurden, an dem ganzen Pech, das Pechzeitalter. Wenn das vorbei ist, ist nur gut, ja. Nur jetzt wär eben, jetzt ist so eine Krise, jetzt ist so eine historische Chance vielleicht, die wir haben, jetzt wirklich diese ganze Energiefrage komplett umzustellen. Jetzt gilt's, freie Energie zu nutzen, die Technologie schon da ist, die halt irgendwie zu fordern, einzufordern, die zur Verfügung zu haben. Und dann endet dann nicht nur das Erdölzeitalter, sondern dann braucht's auch keine Konzerne mehr, weil da mit freier Energie da ist, dann brauchen wir diese Konzerne nicht mehr. Und dann brauchen wir, wenn wir die Konzerne nicht mehr brauchen, dann brauchen wir auch irgendwann nicht mehr diese starken Staaten auch. Auch die brauchen wir nicht mehr. Dann können wir Menschen uns eben lokal in selbst organisieren und eben all diese Dinge selber klären, so, weißt du? Und dann braucht es das alles nicht mehr. Da, und die Chance ist jetzt da. Ja? Und das Szenario ist möglich. Die Alternative, die sie uns bieten, ist totale Abhängigkeit von Energie, auch wieder irgendwo Ausland und nichts kannst du selber machen, weißt du, und da bist du politisch unter Druck. Wenn du nicht spurst, dann drehen wir euch den Strom ab oder finanziell abhängig. Man kann da jederzeit an der Spirale drehen, weil wir es mit dem Erdöl genauso erlebt haben über die Jahrzehnte. Wie Erdöl, diese ganzen Preise, die sind auch, das sind alles Kampfpreise, die werden dann nicht, das ist keine natürliche Nachfrage, Angebot, Nachfrage, sondern der Erdölpreis ist ein politischer Preis seit Jahrzehnten so. Frank, das wissen wir alles. Ja? Das ist genau so, wird der Solar-Dollar auch sein, wenn. Frank, das ist genau das. selber mal jetzt im Moment, ich habe mal jetzt, das leitet ein bisschen ab von das Thema, was wir gesprochen haben, aber es passt genau zu dieses Spekulationen, wo die Leute zusammensitzen, diese großen Mächte, und die sagen, okay, wo setzen wir die Preise für das Öl heute? Na, das ist eine Strategie dahinter, weil mit Mike Maloney habe ich das mal festgestellt, die Deutsche Bank wird jetzt im Moment angeklagt. Na, für mehrere Millionen Euro, Billionen. Milliarden. Milliarden. Millionen genau. Wäre gar nicht keine Nachricht. Milliarden, weil die Tatsache ist, dass unter anderem, dass die sogenannte Gold Fix und Silver Fix Preise setzen. Na, wo die da sagen, und die entscheiden von sich selber aus und die sagen, okay, heute wird Gold für diesen Preis verkauft. Ja. Na, und das ist alles, das Witzige dabei ist, dass man sprach über, wenn die, zum Beispiel, die Deutsche Bank mal für das Profit einfach, was die verdient haben, abgeben sollte, dass das mal ein paar Pfennige ist für das Gegensatz. Aber das Ding ist dass die keine, wie sagt man, Schadenersatz oder Strafe dafür bezahlen. Und man sprach darüber, ist, dass diese Spiele würden immer wieder wiederholt, die solange, dass wir immer noch mal einen Profit davon rauskommen können. Wir können die Gesetze strecken so weit, bis wir die teilweise auch brechen können mit, wie sagt man, so schwämmiger Ausreden, die keiner so wirklich mal dahinter sehen kann, was die echte Absicht gewesen war. Verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe genau, was du sagst, Alex. Und jetzt sind wir doch wieder dort, hier bei diesen typischen venezianischen Muster. Ja. Wir haben es euch schon oft erzählt, das sind dieselben Muster, die da wieder zum Vorschein kommen. Preisabsprachen, Preismanipulation, Preise als Kampfmittel einsetzen, Monopolisierung, Märkte schaffen, also Monopolmärkte schaffen, andere ausspielen mit Verzahnungen hin zu den Medien. Das haben wir alle schon bei Venedig gesehen. Ja, klar. Das sind diese alten Spiele so. Ja. Und hier, jetzt in dieser Geschichte, da sollte man auch mal fragen, so diese Familie Rockefeller, wo kommen die denn eigentlich her? Ja. Ich meine, die heißt ja Rockefeller, aber eigentlich kommen sie ja aus, früher hießen sie Rockenfeld oder Rockenfeller. Und die kommen eigentlich aus einem kleinen Kaff im Rheinland. Oh, ja, echt? Ja. Haben wir nicht über Rheinland gesprochen? Ja, das ist ja auch ganz genau. Das geht zurück zu den Kazarienzeit. Die kommen aus einem Ort in Rheinland, der heißt, das ist eine Stadt in Deutschland, die heißt Neuwied. Neuwied kenne ich, ja. Da, und in Neuwied gibt es einen Stadtteil, der heißt Rockenfeld. Und da kommen die her. Das war früher so eine kleine Siedlung so. Dort kamen die Rockenfels her. Und dann, als sie nach Amerika ausgewandert sind und so im 17. Anfang 18. Jahrhundert, haben sie sich dann eben Rockefeller genannt. Und interessanterweise, als sie nach Amerika ausgewandert sind, dort hat dann einer von denen auch dann ganz schnell in eine Familie eingeheiratet, die Avery-Familie, die da wiederum selber dann Ahnen hat, bis zurück in britisches Königshaus, wenn ich mich recht erinnere. Oder so. Ich, also High Royals. Ich frage mich, ob diese Rockfeld oder Rockenfeld gehört zu dieser sogenannten Ashkona oder Ashkena. Ja, die Frage stellt sich. Und wir haben ja, als wir über Venedig gesprochen haben, wir haben ja so andere Beispiele auch gehabt, so von Familien, weißt du, da meinst du, die kommen von dort, Warburgs, der Warburg-Banker-Clan, wo man auch mal denkt, naja, die kommen aus der deutschen Stadt Warburg. Und es ist auch nicht verkehrt. Nur ist das auch nicht der Ursprung. Ja, sondern der Ursprung ist eben bei den Warburgs. Die Name kennt man, oder? Ja, die hießen halt vorher Del Banco und zwar lombardische Banker. Bei denen weiß man es. Bei den Rockefels weiß man es nicht. Da heißt es auch, ich habe das mal nachgeguckt, ich habe es auch nicht tiefer verfolgt. Also man könnte echt bestimmt in so einer Rockefeller-Biografie da noch viel mehr rausfinden. Nur so viel jetzt hier an der Stelle. Der erste Rockefeller, also auf den das alles zurückgeht, der hieß Goddard. Allein schon der Name, Goddard, in Klammer auch Gotthard, also hat wohl beides gehabt, eben er hat den deutschen Namen gehabt und er hat eben auch einen anderen gehabt, Goddard Rockefeller, Rockenfeller damals eben noch, und der wurde geboren 1590. Wow. Und ich meine, das ist genau die Zeit, wo wir das erlebt haben, 16. 17. Jahrhundert, das ist genau die Zeit, wo dieser große Machtwechsel war, von Venedig über Schweiz, Norddeutschland, Niederlande, City of London. Ja, wo die atlantische Macht sich so gewechselt hat. Das ist genau die Zeit, ja. Okay. Und ich weiß es jetzt noch nicht, aber ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn wir der Vorfahrer vom Goddard Rockefeller, wenn der nicht auch irgendwo eigentlich mehr so aus von südlich der Alpen kam. Ja. Also ob der da wirklich. Das wäre interessant zu wissen. Interessant nur noch hier dieser Ort, heute heißt die Stadt Neuwied, aber die hieß früher anders, das ist auch komisch. Ja. Früher hieß diese Stadt nicht Neuwied, wo dieses Rockenfeld war, sondern die Stadt hieß Fahr. F-A-H-R, so wie fahren. Und vielleicht hat das sogar damit zu tun. So wie Faro. Ja, es ist echt nur so eine Spekulation. Also vielleicht da sind halt Leute hingefahren. Das ist was Neues so. Ja. Weiß ich jetzt aber nicht. Das ist so eine Spekulation. Das könnte auch komisch Faro sein. So steht es in Wikipedia. Dieser Goddard Rockefeller, 1590 geboren in Fahr. Die Stadt heißt heute Neuwied. Ja. Okay. Naja, also es ist nur ein Verdacht, aber es ist halt wieder dieselbe Zeit und dann, wir haben diese Geschichten bei anderen Familien, kann man es eben nachweisen, ob das bei denen so war, weiß ich nicht. Ja. Aber interessant ist halt, wie sie dann nach Amerika auswandern und dann sofort dann Connection haben in eben diese, sich da einheiraten, diese Avery-Familie und schon ein bisschen da drin mit den Bloodlines. Und ob diese Avery-Familie einfach irgendeinen armseligen deutschen Auswanderersohn einheiraten lässt, weißt du, machen die ja nicht. Ja. Die haben immer drauf geachtet. Ja, und dann, das ist halt auch so. Ja, so sehen wir diesen Rockefeller-Clan, wie der es gestartet hat. Ja. Interessant ist ja dann auch in der Zeit so 30er Jahre, wo das dann eben mit dieser Prohibition war. Das ist ja dann auch schon, wo Leute wie Bush und auch Prescott, schon Prescott. Genau, dieser texanische Ölclan so yeah. langsam auch politisch richtig eingestiegen ist, ja. Auch da im Fahrwasser. Du konntest damals das nicht gegen Rockefeller machen. Das war nur yeah. mit. Ja, und das ist auch sehr interessant, weil wenn man dann schaut, wie diese Bush-Familie dann im Laufe der Jahrzehnte da noch präsenter wurde, so, dann das ist auch faszinierend. Ja. Aber bevor wir das machen, muss man mal darauf eingehen, du hast das vorhin schon mal gestriffen hier. Mit dieser Prohibition ging ja auch dann gleichzeitig der Aufstieg der Mafia los. Ja, ja, klar. So im großen Stil. Hm. Die Mafia im großen Stil. Ja. Und der bekannteste Name ist tatsächlich Al Capone, ja? Das ist Chicago und das war so die italienische Mafia und das ist so, was wir uns immer vorstellen, ja, das sind diese italienischen Mafiosi, was auch eine interessante Geschichte ist, auch da Bloodline-mäßig, das geht weit zurück ins Mittelalter oder auch die Antike, diese Mafia-Ideen so aus Sizilien und Süditalien, ja, das ist ein anderes Thema wiederum, aber wir haben ja immer so die Vorstellung, das sind halt hier Mafia, das sind diese Italiener. Aber da muss man auch mal noch was anderes erwähnen, nämlich die Koscher Nostra. Yeah, die Koscher Nostra. Ja, nicht die Cosa Nostra, ja, sondern die Koscher. Von Koscher. Genau. Ja, wisst ihr, das ist das jüdische genau. Reinheitsgebot. So. Koscher Nostra. Denn in der Zeit der Prohibition sind ja dann die illegalen Kneipen, das waren ja Tausende. Man spricht allein von New York City, hat die Polizei damals geschätzt, dass es 32.000 illegale Kneipen gab. Nur in New York. 32.000. Und so steht es in Wikipedia. Das ist jetzt nicht von irgendeinem rechten Verschwörerquelle oder so. So steht es in Wikipedia drin, in der englischen auf jeden Fall, Cosa Nostra. Die hatten 70% von dem Schwarzmarkt von New York kontrolliert. 70%. Ja. Dann noch ein paar Prozent hatten dann die italienische Mafia, ein paar Prozent noch die Iren und der Rest waren dann so selber Freelancer. Zieh dir das mal ein. 70%, 32.000 illegale Kneipen. Wow, da reden wir nicht von kleinen Geschäften so. No, definitely not. Ich suche mal jetzt gerade hier im Internet. Da gab's mal auch eine Situation, ich denke, dass das war in Chicago gewesen, wo die Regierung hat tatsächlich irgendwie so 10.000, ich weiß es nicht, ob das 10.000 Leute waren oder 10.000 Liter Bier vergiftet, wo eine zahlreiche, mehrere tausend Leute mal daran gestorben sind. Ja, das war schon eine Zeit, da sind Leute gestorben. Es wurde natürlich dann durch die Kriminalisierung extrem viel Alkohol gepanscht. Die Mafia hat das übernommen, ne? Die haben natürlich da kein Interesse gehabt, dass man da saubere Produkte macht. Die haben halt gestreckt. Das ist genauso wie mit den Drogen heute. Dadurch, dass es kriminalisiert wird, ist es halt die Mafia oder die Verbrecherbanden, die da die Profite draus ziehen hier. Und weil du Al Capone genannt hast, aber viel wichtiger wären auch mal so ein paar andere Namen, eben von dieser Cosa Nostra. Das waren die größten Mafiosi. Die größten, die es damals gab, das waren Leute wie Meyer Lansky. ja, oder Baxi Siegel, so diese jüdische Mafia, die Jewish Mafia. Und interessant ist, zu dieser Zeit der Prohibition sind die auch eine Allianz eingegangen. Mhm. Diese Mafia-Clans mit den Rockefellers. Die hatten dieselben Interessen. Tja. Ölindustrie und Mafia ist dort ein Bündnis eingegangen. Und dasselbe Bündnis, Alex, sehen wir dann wenige Jahrzehnte später wieder Hand in Hand, wenn wir vom Kennedy-Attentat reden. Ja, klar, logisch. Da war Bush ganz stark am Start. Ich weiß nicht, ob ihr die Forschung von Ole Dammegat kennt. Wir haben das mal vorgestellt, ist aber schon eine ganze Ecke her. Haben wir mal über Ole Dammegat gesprochen und der hat das alles freigelegt, auch diese Operation 40, so eine CIA-Killertruppe, die eben politische Attentate en masse begangen hat. Also die meisten im Ausland, Lateinamerika, aber eben unter anderem auch das Kennedy-Attentat. Und einer von den Chefs von dieser Operation 40 war der langjährige CIA-Mann George Bush. Das ist dann der erste Bush-Präsident. Ja, ja. Der war in jungen Jahren, in den 60ern, war der war in Dallas vor Ort. Ja, natürlich. Als Kennedy erschossen wurde, war der Bush vor Ort. Mhm. Und da war wieder dieselbe Allianz hat da wieder gegriffen. Ölbusiness, diese Bush-Clan, Halliburton und all diese Konglomerate so, die gingen Hand in Hand mit dem Mafiosi. Sie hatten wieder dieselben Interessen. Das ist dieselbe Allianz wieder so. Aber Frank, du siehst, das wäre allein in die Situation mal bei 9/11. Da sind sie wieder. Wait a second. George Bush Seniors Flugzeug wurde, wie sagt man, gezwungen mal zur Landung, wobei die Bin Laden Familie dürfte mal rausgeflogen werden. Das ist auch eine Story, wir müssen sie immer wieder erzählen. Man muss sich immer wieder klar machen, was da passiert ist. 9/11, es gab ein komplettes Flugverbot in den USA. Mhm. Selbst die Reichsten der Reichsten, ja. Selbst die Ölbarone so, mit ihrem privaten Flugzeug, keiner durfte mehr abheben. Jedes Flugzeug wird runtergeschossen jetzt. Keiner. Ein einziges Flugzeug durfte starten. Und das war tatsächlich in Washington, hat man die Bin Laden-Familie ausgeflogen am 11. September. Ja. Wo schon zum selben Zeitpunkt schon in den Medien, im Fernsehen der Name Bin Laden schon kam, der war's. Ja, ja. Und man fliegt die Familie von dem aus? Wahnsinn, oder? Ja, ja. Da gab's schon mal Leute. Das ist Öl, Petrodollar. Da gab's schon Leute von der FBI, die tatsächlich mal gesagt haben in offenen Interviews, dass die hätten mal die Bin Laden Familie einfach gern ein paar Fragen gestellt. Natürlich, weißt du, wenn das schon überall die ganze Medien mal hinläuft, läuft mal mit diesem Name, dass Bin Laden tatsächlich Teil daran genommen hat. Natürlich hat jeder FBI-Agent, der dort ein Interview gegeben hat, hat gesagt, guck mal, bei jeder Mord, bei jeder Verbrechen, man geht durch die ganze Geschichte ran und man fragt einfach mal Verwandten und solche Dinge, ist das, hey, hast du irgendwas gehört oder gab's mal irgendwelche Anzeichen und sowas? Und das wurde sogar verboten. Ja, es ist diese Petrodollar-Bande, Alex. Das ist diese Petrodollar-Bande. Das ist, hey, ich meine, allein wenn man da mal hinkommt, diese Bin Laden-Familie. Ja. Es wird ja immer den Leuten erzählt. Ja, da gibt's dann diesen Osama Bin Laden. Ja, das schwarze Schaf der Familie, der so wie ein Renegat, irgendwie ein Rebell oder sowas, weißt du, hat er da. So wie wir. Ja, aber das ist nur eine reine Story. Ja, wir wissen doch genau, und die Clinton hat's doch selber zugegeben. Die Clinton, die jetzt übrigens hier antritt zur Wahl, ja. Also, ja. Nur um wieder zu sehen, mit wem wir es zu tun haben. Diese Clinton, die hat doch damals, als die Russen im Afghanistan-Krieg, 80er Jahre so, ja, da hat man dieses Dschihadi-Prinzip erfunden, so. Ja, da ist ja auch ein Stolz drauf. War ja auch ein super Plan. Ja, ja. Ausgeheckt von Leuten wie Brzezinski und diese Schachspieler, so, ja. Ja. Und, da ging das los mit dem Dschihad. Da ging das los mit den Dschihadis, mit den Mujahedin. Und von Anfang an waren es nicht irgendwelche Renegaten, irgendwelche Rebellen. Nein, es waren die eigenen Leute. Die Bin Laden-Familie ist befreundet mit den Bushs. Das sind nicht nur Geschäftspartner, die sind Freunde. Und diese ganze Story, dass da einer aus der Bin Laden-Familie dann da ausgeschert ist und so und dann gegen den Willen von den ganzen anderen da sein eigenes Süppchen treibt über Jahrzehnte. Ja, das ist reiner Bullshit. Der gehört zur Familie. Das ist deren Politik. Das ist dieses Mafia-Gangster-Monopoly, was die spielen. Und wir haben ja heute gezeigt, wie es angefangen hat. Ja, noch relativ klein, aber auch da ging es schon um Monopole, hier diese Alkoholverschwörung da mit 20er Jahre. Und dieses Ding ist permanent nur gewachsen, weil die von dem auch immer durch diese Abhängigkeiten immer größer wurden. Wir haben die immer größer werden lassen. Ja. So dass die dann ihr Monopoly, ihr Mafiaspiel nicht mehr nur für Amerika sehen. Die sehen es dann für die ganze Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, alle werden so petrolisiert. Und das ging dann bis so weit, bis man dann die politische Kontrolle komplett übernehmen will. Dass man nicht mehr nur irgendwann irgendwelche Leute noch schmieren muss, sondern dann sind die wir. Auf einmal hast du die Bush-Dynastie. Und seit dem Kennedy-Attentat, das hat auch Ole Damegger deutlich gesagt, seit dem Kennedy-Attentat ist jeder Präsident von dieser Clique. Mehr oder weniger. Ja. Ja, vielleicht der Carter vielleicht ein bisschen weniger. Aber diese Clique hat die US-Politik dominiert bis zum heutigen Zeitpunkt. Wir reden von dem Petrodollar-Clan. Wir reden von den Bushs. Wir reden von den, aus dem Ausland, die Connections mit den Bin Ladens. Wir reden von Rockefeller. Und dann gibt's noch ein paar weitere Familien, das ist halt auch als pyramidisch geordnet und so. Das ist die Petrodollar-Gang. Ja. Die bestimmen das jetzt hier, das Spiel. Hm. Naja, ich bin mal gespannt, wie das. Die sind verzahnt mit Mafia. Ja, Frank, also, ich bin seit den 20ern. Ich bin mal gespannt, wie das mal ausgeht und was tatsächlich mal da für uns mal vorsteht. Aber ich muss mal sagen, ich bin mal wirklich begeistert mal über diese Geschichte, was diese David Blum gesagt hat. Ne? Und ich finde, das war für jeder, der die Möglichkeit das hat, als normale Menschen, als Otto-Normalverbraucher, so wie du und ich und jeder andere da draußen. Ich finde, dass das ist hier ein Anfang, was er darstellt und diese Workshops, was er erzählt, ist, das ist wirklich eine Alternative. Für alles. Erdgas, für diese ganze auslutschen Mother Earth, man. Hm. Na, wenn du überlegst, dass wir das mal hier von alle Säure tragender, der redet über, du kannst das mal von Kaktus machen. Du kannst das Sprit von alles Sour Mash machen und so weiter. I mean, das ist kein großes Ding. Das ist kein großes Ding. Ja, ich weiß es nicht, Frank. Hast du irgendwelche andere Punkte dafür? Du hast es ja gesagt, dieses Aussaugen von der Erde. Das ist wirklich, dass wir das echt nochmal im Großen so verstehen. So auf der einen Seite sind diese Leute vergewaltigen die Erde. Ja, logisch. Und das ist der Wort, den ich gesucht habe. Und sie zwingen uns dazu, das zu bezahlen und dadurch drücken die uns sogar karmisch in dieses Ding rein. Wir müssen das mitmachen, dieses Spiel. Also außer du schaffst es wirklich, aus diesem westlichen Lebensstil komplett auszubrechen. Aber weißt du, ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir verbrauchen jetzt in diesem Augenblick Strom. Der Strom in Chemtown, der wird gewonnen, indem man Öl verbrennt. Das ist das große Kraftwerk, die verbrennen Öl. Du wirst gezwungen dazu, sobald du ins Auto steigst. Und auch wenn du nicht selber ein Auto hast, sobald du in den Bus steigst, vielleicht fährt er mit Strom, aber dann kannst du auch wieder, wo kommt das her? Wir werden gezwungen dazu, dieses Spiel mitzumachen, auch karmisch. Und das ist das Hinterhältige. Man drückt uns dort in diese Abhängigkeit rein, ne? Und zwingt uns, dieses blutige Spiel mitzumachen. So. Und das, da haben wir jetzt echt eine historische Chance, da jetzt dann rauszukommen. Weil das wird was, es wird jetzt was geändert, gewechselt. Und vielleicht ist das die Chance, wo wir diese Weichenstellung da verhindern können. Oder dass es in eine andere Richtung geht. Da. Tja. Und eins wollte ich noch erwähnen, das ist vielleicht dann das Letzte so, was auch nochmal schön reinpasst. Du hast ja auch heute auch schon hier erwähnt, Carter, Präsident Carter, so von den Jimmy Demokraten Carter, ja. Ende 70er, da gab es auch diesen Freedom Act und so. Genau. Und das war ja auch diese Präsidentschaft, während der diese große Ölkrise war, wo auf einmal Öl knapp war, das kannte man in Amerika gar nicht, in Europa auch nicht, es war immer zur Verfügung gestanden. Gab es das nicht bei Nixon? Ich glaube, das hat da schon angefangen. Ja, bei Nixon. Ja, bei Nixon ging es los, genau, und Carter war der nächste Präsident dann danach. Genau. Und auf jeden Fall hat sich da durch diese Ölkrise, auf einmal hat man gemerkt, hey, man kann Öl auch als Waffe einsetzen, als Druckmittel, weißt du? Ja. Ihr macht jetzt hier mit Israel rum, OPEC, dann reduzieren wir einfach die Ölproduktion und sowas. Ja. Also man hat Öl so als strategische Waffe eingesetzt. Guck mal, Kissinger war derjenige, der das alles so ins Rollen gebracht hat. Und Kissinger war mal der Vizepräsident? Nee, der war Advisor from Nixon gewesen. Weil der hat die ganze Verhandlung für den Vietnamkrieg gemacht. Genau, danach war der auch selber noch Präsident auch, ja. Naja, Kissinger war kein Präsident. Nee, der Kissinger, nee, der Kissinger nicht, nee, den, ja, der Kissinger, der Kissinger, ja, der war ein Außenminister, war der. Ja, genau. Ja, genau. Und der ist derjenige, der das mal Geschichte mal denn für Nixon gemacht hat, mal mit Vietnamkrieg. Und der ist derjenige, der mal mit dieser OPEC mal alles ins Laufen gebracht hat, mal in Nahosten in die 70er Jahre. Und das ist da, wo dieses diese Ölkrise gab's mal in die 70er Jahre, wo Huberman genau darüber spricht, ne? Und dieser Jimmy Carter, als der dann Präsident war, der hat dann eben das als ein Problem gesehen. Es war auch in Amerika, waren viele Leute auch sauer, es war ein großes politisches Thema, ja. Die Leute können nicht mehr jeden Tag Auto fahren und ja, so weiter. Und deswegen ist da so ein Geist entstanden, hey, wir müssen mal gucken, ob wir uns von dieser Abhängigkeit lösen können. Mhm. Und er hatte da eben schon Schritte in diese Richtung gemacht, sich diese Abhängigkeit zu lösen. Und unter anderem ist dann genau in der Zeit eben auch das Thema Ethanol wieder aufgekommen. Ne? Und es war so eine Aufbruch-Szenario, kannst du so sagen, in Amerika für das Thema erneuerbare Energien. Leute haben an allen möglichen Dingen rumgeforscht. Natürlich auch schon in Solargeschichten, ja, aber eben auch Ethanol. Und das ist wieder größer geworden. Und es hat so ausgesehen, als ob sich dort was ändert. Aber dann, was ist dann passiert? Dann in der nächsten Wahl ist Ronald Reagan gewählt worden. Ja, genau. Und der hatte als Vizepräsident dann ja schon George Bush im Gepäck. Ja. Und da hast du gesehen, ja, da kam die direkte Reaktion, jetzt sind die Petrodollar-Gang ist jetzt an der Macht. Und sofort hat das alles aufgehört. Und alle diese Ansätze von in Amerika auch Energie sich irgendwie unabhängig zu machen, ist war sofort vorbei. Nichts wurde mehr gefordert von wegen Ethanol und das ist alles nicht nur nicht gefordert worden, gefördert worden, sondern auch dann wirklich wieder unter. So hasch hasch, ja. Und es kam wieder dann die ganzen bösen Narrative, ja, die ganze Alkoholgeschichte und das ist alles nicht richtig und so, ja. Also das ist genau auch so ein Zeitpunkt, es gab mal so ein kurzes Ausbrechen eben unter Carter und dann kommt die Reagan-Bush-Connection und ja, well, das ist, ja, wo ich denn sage, ist, dass die Freedom Act mal, dass die Kappe mal darüber aufgesetzt genau, wurde, dass wohl keine Journalist mal mehr einen Zugang gehabt hat an irgendwelche Dokumente, an was die Regierung macht. Ganz genau. You know? So, das sieht das, das geht alles Hand in Hand. Und dann ging es wieder nur um Öl, ja. Es ist auch so ein Aspekt noch, ich weiß jetzt hier immer noch so ein Ding raus, aber das sollten wir auch noch erwähnen im Zusammenhang. Ja, mach mal. Weil wir haben ja schon gesagt, schon damals hat Rockefeller hat super viel auch in die Presse investiert, so dass eben, obwohl die Leute selber, die das geschrieben haben in den Redaktionen, die ganze Elite, die haben alle gerne Alkohol getrunken, ja. Ja. Aber die haben dann trotzdem selber in ihren Zeitungen dann diese Anti-Alkohol-Kampagnen Artikel so veröffentlicht. Und wisst ihr eigentlich, wer was die größte PR-Firma der Welt ist? Die größte PR-Firma der Welt, also die Public Relations. Relations, ja, warte mal, ich habe das mal mitgekriegt. Erzähl mal. Die größte ist die API. Das ist die American Petroleum Institute. Das ja, American Petroleum genau. Institute. Die verfügen über das größte Budget, das größte Engagement, was eben so Public Relations angeht. Und das ist ein reines Produkt der amerikanischen Erdölindustrie. Das, ja, das ist Rockefeller. Und die arbeiten in hunderten von Ländern, ist diese API am Start mit Lobbying, Einfluss nehmen auf Medien, auf Wissenschaften, auf Forschung, Studien, die veröffentlicht werden, ja. Einfluss auf die Politik, auf Präsidenten, Kongresse, schmieren, bestechen, alles. Ja. API, über Jahrzehnte so. Sure, there you have it. Diese ganze Erdölgeschichte lief nicht ohne. Also es ist eben ein Schmierstoff. Um das ja. Pech, um die Menschen vom Pech abhängig zu machen, musste ja, man sie Frank, schmieren. Ja, Frank, deswegen habe ich mal vorher erwähnt, diese Propaganda. Ja, Alkohol ist nicht gut für dein Auto, das macht alles kaputt und bla bla bla. Ja. Oder bla, jetzt bla, auch, bla, Alkohol ist böse für die Umwelt und wir lassen ja, Kinder verhungern, weil so die Sprit aus. Und so. Ja, genau. Ich weiß nicht. Da siehst du das. Das ist API. Ja, mit Ladies and Gentlemen, da kannst du mal sehen. Hast du noch was mal dazu mal zu addieren, Frank? Ich glaube, wir widmen uns jetzt an den schöneren Aspekten von der Alkoholverschwörung hier. Ich habe noch ein bisschen was in meinem Fläschchen und ja, das ist schön. Aber auf jeden Fall, wir wissen das und wir sehen, dass das mal eine Dog-Eat-Dog-World ist, Ladies and Gentlemen. Und deswegen mal, das bringt das mal gleich zu die nächste Musikpause hier mal. Pinkelpause and time to, roll up another doobie and get yourself ready for the letzte Teil des Amok Alex and Frank Stoner Show hier auf Radio Emergency. 23:08 ist das mittlerweile an diesem 20. Apriltag 2016. Und ich habe mal ein bisschen Musik aus den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Adam Ant. Adam and the Ants. Adam and the Ants. Ja, genau. Von seiner King of the Wild Frontiers Album. Dog Eat Dog heißt der Titel. Und somit starten wir diese Musikpartie. Und Amok Alex und Frank Stoner sind gleich wieder für euch da. So, don't touch that dial and stay tuned. Und ja, ich sage es, okay? Die Himmelsscheibe von Nebra ist schuld an alles. Ja, da kommt man nicht richtig einwegen bisher in die Geschichte. Aber also, oh, another classicer from the Police, man. When the world is running down. And that it is, boys and girls. Hier vor allem in the Amok Alex and Frank Stoner Show auf Radio Emergency, man. 23 Uhr gleich 20 ist das an diesem 20. Apriltag 2016. Davor Little Luftschmitz mal mit Rats in the Cellar from... Die Luftschmitz. Ja, ja. From the Rocks Album, man. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wir haben diese Musikparty with Little Adam Ant angefangen mit the Dog Eat Dog Song from the Wild King of the Wild Frontiers Album. Und das hast du hier natürlich auf Radio Emergency gehört. Schön, dass ihr noch dabei seid, Rock'n'Rollers. Und wir freuen uns, dass ihr... mit dabei, unser Alkoholthema. Ja, heute in der Alkoholsendung. Ich weiß nicht, ich krieg von deinem Miller Lite schon irgendwie Hallus. Sag mal, du hast doch vorhin auf deiner Flasche, da waren doch vorhin Wölfe drauf und jetzt ins Hai. Was ist das? Ich irgendwas nicht mitbekommen, ja, als ich jetzt, auf dem Klo war oder was? Jetzt habe ich mal hier. Freaky. Nee, wie ich gesagt habe, also unser Boss, Danny, ne, Zilla, Tamar von Flopo. Flopo, der hat eine Spezialität Laden für Bier aufgemacht, das heißt Hopfenspeicher. Und was ich jetzt im Moment trinke, ist Black Shark. Das ist mit Seetang? Nee. Fischl, nee, das, nee, das ist eine Bier. Das ist von der Hersteller von Kamba. Und Kamba ist eine bayerische Haifischbier aus Bayern, Herr Freude. Es steht hier Kamba Bavaria GmbH Mühlweg 2. Und das ist in Truchtlaching, Oberbayern. Da haben Sie noch nie einen Haifisch gesehen. Truchtlaching. Na, auf jeden Fall, Alkohol-Content ist 8,5% Volume, Stammwürze 20,2. Und es steht hier, ist das obergärige Starkbier Imperial Black IPA. Und die Zutaten Braunwasser, helle und dunkle Gersten, Braumalze und Hopfen, obergäriger Bierhefe. Sehr, sehr geil. I mean, you know, hey, du trinkst mal zwei 0,33er Flaschen und du bist mal ganz schön gut unterwegs. Naja. Ich freue mich, unterwegs zu sein immer. Well, was auch immer, Frank, man. Mensch, wo wir in dieser Alkoholsendung sind, mir ist noch ein Ding eingefallen. Hab ich dir eigentlich schon mal erzählt? Ich habe meinen Alkoholschamanen getroffen. Das gibt's wirklich, einen Alkoholschamanen. Das war auch kein Fake, das war wirklich ein großartiger Typ, ja. Ein Alkoholschamane. Okay. In Südfrankreich war das. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Stadt. Es war ein relativ kleiner Ort. Es war aber so auch hier dieses Pyrenäen-Vorland, also da, wo wir letzte Woche Mario Prasta hatten, also das alte Katara-Land. So. Also, und ja, schon angedeutet, da ist eine meiner Lieblingsgegenden. Und da war ich auch schon öfter unterwegs. Und dann irgend so einer Kleinstadt war gerade so Markttreiben und ich sitze halt so da und dann haben auch irgendwas getrunken gehabt und dann saß da an dem Tisch, wo wir waren, kam oder war schon da, also ein Typ, ziemlich wild ausgesehen, aber haben wir auch. Und sind wir so ins Gespräch gekommen, der war auch aus Deutschland, interessanterweise, aus dem Rheinland sogar, und der war Alkoholschamane. Hat er so erzählt, so. Ja? Und dann hat er uns auch zu sich nach Hause eingeladen. Also der hat da in dieser kleinen Stadt gewohnt, aber was heißt zu Hause? Das ist echt faszinierend. Dieser Ort ist so ein bisschen so ein Tal drin gebaut. Und einige von den ganz alten Häusern sind in so Höhlen reingebaut. Mhm. Also das sind Naturhöhlen und die Höhle ist Teil dann von dem Haus. Man hat vielleicht nach außen auch noch ein bisschen was so erweitert und so. Und aha, so einen Teil hatte der. Der hat also in so einer Höhle gewohnt, aber jetzt eben nicht so primitiv, sondern eine Höhle, die dann schon so als eine Art Wohnung ausgebaut ist. Aber trotzdem noch sehr cool, speziell. Okay. Und da hat er uns mitgenommen und da hat er tatsächlich diese ganze Höhle, die war dann voll von Kräutern, die zum Trocknen da waren, aus denen er dann irgendwas brennen will. Und dann hingen auch überall so große galleonartige Gefäße hatte da, wo irgendwas gegoren hat und geblubbert und so. Und hat er da aus allen möglichen Kräutern und ey, so unter uns hier, der hat auch dann so mit psychedelischen Dingen gearbeitet, also auch so Pilze und sowas, so psychedelische, das ist doch cool, Pilze, so eine auch mit reingemischt. Absinth oder so. Ja, der hat da irgendwelche ganz merkwürdigen Dinge gebraut. Und dann haben wir da Verköstigung gemacht. Das war auch der Hammer. Also Wahnsinn, also der hat, wir haben dann halt das ein oder andere getrunken, so auch, ja. Das geht ja nicht anders, wenn du beim Alkoholschamanen zu Gast bist. Aber ich sagte, das war auch echt ein Trip, als wir da wieder raus sind. Also natürlich hackedicht, aber nicht so, wie man jetzt irgendwie nur mit so Industriebier irgendwie sich Fusel betrinkt. Also es war wirklich ein völlig anderes Erlebnis. Also ja, Alkoholschamane. Und ja, man kann nicht drüber lachen, das ist auch eine lustige Geschichte. Und ich schmunzle auch, wenn ich die erzähle, aber es ist wahr, der Typ war auch echt und authentisch. Und der hat dann auch so gesagt, dass, also ich meine, Weinbrand hat auch eine, dieses Spirituosen hat eben auch eine spirituelle Dimension und auch eine heilende Dimension. Und der hat auch gemeint, dass es halt auch gewisse harte Liköre und Weinbrände gibt, die auch eine medizinische Wirkung haben. So. Also ja. Auch damit hat er sich beschäftigt. So. Ja. Jetzt nicht nur saufen zum Lustigsein oder so zur Party, sondern eben auch diesen Aspekt reingebracht. Das fand ich super interessant. Naja, das ist was so Interessantes über das Hopfenspeicher, was Danny hat, ne? Unser Chef. Das Interessante dabei ist, dass das ist wirklich erlesene Bier. Und ich komme kurz mal auf die Chat, auf unser Hörer JC darauf. Der hat geschrieben, dass diese Meisels and Friends Mark's Chocolate Bock ist eine großartige Bier. Der meinte, das ist teuer. Na, also, du musst mal eins verstehen. Ich habe mal eine Flasche hier, weil ich habe das mal letztens auch getrunken. Das ist eine 0,75er Flasche. Der hat einen Alkoholinhalt von 7,5%. Und das ist Meisel and Friends Mark's Chocolate Bock heißt das. Unsere zart bittere Interpretation eines frischen Stouts. Und ich glaube, die Flasche hat 2,49 € gekostet. Ja, aber so ein großes Ding, was du hast. Ja, ja, 0,75er Flasche. Und ich muss mal sagen, der ist wirklich, ich mag den. Der ist sehr, sehr, sehr geil. Ne? Also, you know, das ist das Ding, Frank, ist das, guck mal. Also Miller Beer, you know, ich habe die zufällig mal heute gekriegt. Diese Miller Lite, amerikanisches Bier, aber mittlerweile ist das so, ist, dass die Bierkultur in Amerika fängt an, auch mal ein bisschen zu wachsen. Na, ja. Weil man sieht, ist, dass da gibt es mal immer mehr Privatbrauerei. Ja, viel mehr mittlerweile als bei uns. Ja, genau. Und die Jungs, die gehen auf diese Craft-Bier hinaus. Na, und das ist mal natürlich auch biologisch mal angebaut und so richtig mal so gelagert und so weiter. Ich meine, teilweise, wenn du siehst, da gibt es mal diese sogenannte Sour-Biers auch. Wo die tatsächlich mal eine Korken haben als Flaschenverschluss, ne? Und ich habe keine Sour Beers getrunken, aber ich stelle mir das mal so ähnlich vor, so eine Konsistenz wie diese sogenannte Appleboy aus Frankfurt am Main. Na, diese sauer, so vergärte Früchte und sowas, na, das hier in Gerste und so weiter. Aber ich muss mal sagen, ist das, you know, ist es okay, eine Bier, Fassbier oder sowas zu holen und dadurch, dass ich kein großer, wirklich Alkoholtrinker bin, alleine zu Hause, ich habe mal Flaschen hier stehen, du siehst das hier, Jameson aus Irland habe ich eine Geschenk gekriegt, dann habe ich mal Rare Breed from Wild Turkey, das ist 121 Proof und sowas, Four Roses und solche Dinge und meine Jack Daniels Sondereditionen. Ich trinke ungern alleine, aber das geht darum, ist, dass wenn ich mal zum Beispiel eine Bier trinke, dann schaue ich mal auch, dass ich mal ein bisschen was für das Genuss mitnehme. Weil einfach mal zu saufen, Bier zu saufen und das Zeug reinzuhauen, das ist nicht so wirklich mein Ding. Weißt du, ja. Wenn ich mal ehrlich bin, zu alle unseren Hörer, ich bin eher so der Typ, der mal ein gutes Bier aus dem Kühlschrank und ich bin eher so der Stout-Drinker. Ich mag Stout-Biers, schwere, dunkel, bisschen süßlich Biers. So wie Bockbiers und sowas, rauche ich mal eine Tüte und dann nippe ich mal mein Bier bei einem guten Film oder gutem Buch oder sowas und das ist meine Art von Bier trinken, weißt du, aber so reinzuhauen, eine Liter nach den anderen oder sowas, das ist Ballermann-Style, das ist definitiv nicht meine Ding. Ne? Das ist ja wirklich so eine Frage, ob nicht. Ich meine, jetzt der massenweise Konsum von Alkohol, das macht dann nicht schlauer, das ist eh klar, aber es ist ja so, wir werden alle so erzogen, ja, Alkohol, das ist eben was Böses. Und das eben, nachdem wir, was wir heute so geredet haben und nachdem wir uns hier mit David Blum beschäftigen, muss man ja auch die Frage stellen, ist das überhaupt so? Oder kann es nicht sogar sein, dass vielleicht gewisse Spirituosen sogar eine gesundheitsfördernde Wirkung haben? Well, natürlich, Frank, meine Frage der Dosis. Rotwein. Die Dosis macht das Gift, ja, natürlich. Kann ich nicht aber sagen? Ja, Rotwein, man, genau, sagt Rotwein, man doch auch. Ja. Rotwein ist gut für das Blutkreislaufsystem, sagt man. Na, eine Glas Rotwein, zwei Gläser Rotwein mal am Tag oder sowas. Hey, come on, man, look at the germanische Kultur. Bier, das ist von Hopfen und sowas. Teilweise man sagt, auch in Russland, Kwas, diese Malzgetränk, Kwas aus Russland, wurde früher aus Schwarzbrot gemacht. Weil, okay, in Russland, die haben vielleicht nicht das Qualität, was das deutsche Brot betrifft, aber Kwas wurde aus Schwarzbrot gemacht in Russland. Ne? Und die haben so eher so eine Roggenmischung, da so dunkles Brot. Sehr schwarze Brot. Guck mal, wenn du, man sagt auch in Deutschland, ist das mal, bei gutem Bier ist das genau dasselbe, als wenn du mal eine Brotzeit zu dir nimmst. Ja, meine Meinung. Also in der bayerischen Provinz hat man früher mal gesagt, so drei Bier sind so wertvoll wie ein kleines Schnitzel oder sowas, ja. Hey, also ich, wenn man braucht natürlich als erwachsener Mann dann zwei große Schnitzel, also brauchst du ungefähr, wenn es hochrecht ist, dann 12 Bier oder sowas. Als ich in Baden-Württemberg bei Gimballe gearbeitet habe, an Porsches geschraubt habe, also bei Vespa, so nennt man das, ne? Vespa, ne? Frühstück 9:30, ne? Man fragt sich mal, was Deutschland macht 9:30. Normalerweise ist das eine Knoppers-Werbung, aber in Stuttgart haben wir eine Stuttgarter Brau. Und da gab's mal so eine Laugebräutsche mit bisschen Fleischkäse drauf. Na, und das war das Frühstück gewesen. Also man hat mal mindestens zwei Bier reingehauen, halbe Liter mehr und ich war schon wieder rund. Da gab's mal eine Zeit, wo mein Abteilungsleiter, der Herr Lindau, mich mal gesucht hat. Ich bin mal eingepennt hinten in den Kofferraum, hab die Deckel zugemacht und die konnten mich gar nicht finden. Ja, tatsächlich früher haben wir die Leute noch viel mehr Bier getrunken. Also so ganz früher, da war das Bier vielleicht auch ein bisschen leichter, nicht so stark, da haben sie auch Kinder getrunken. Das war das einzige Getränk eigentlich. Also das Hauptgetränk, Bier und really? Auch Wein oft verdünnt mit Wasser. Also ich rede jetzt mal so vom Mittelalter, so Mönche oder sowas. Ist. Aha. Aber ich wollte echt noch auf so einen anderen Aspekt raus. Ich meine, die Frage ist eben, gibt's auch sowas wie, dass es da einen gewissen Heileffekt vielleicht auch gibt. Da beim und da weiß ich jetzt nicht, ich kenne mich da nicht genau aus, aber mein Alkoholschamane, der hat eben damals solche Dinge gesagt. So. Also er hat eben braut Getränke zur körperlichen Heilung, aber auch zur geistigen Heilung. Also ich meine, der war auch schon so ein bisschen Hexenmeister, also, aber der kann vielleicht auch so einen Liebestrank machen oder so. Aber weißt du, warum ich das frage? Ist, weil es halt heute Alkoholverschwörung, unser Thema in der Sendung. Und ja. das wird halt die ganze Zeit so als was Böses dargestellt. Und wir haben doch dasselbe Muster, sehen wir doch auch beim Hanf, bei Marihuana. Ja. Und da ist es auch so, ich habe, also... Von der Prohibitionszeit. Ja, und da ist es auch so, Alex... Du hast es ja da hier in unserer Show auch so vorgebracht, eben, dass es in Amerika, gerade aus Amerika kommt da auch am meisten, so in den letzten Jahren, da ist extrem viel passiert, was auch jetzt das medizinische Potenzial von Hanf, von THC-Produkten angeht. Ja? Und ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, also als du es vorgebracht hast, das ist auch schon 2 Jahre her oder so, am Anfang ist es gar nicht so, es ist so ernst genommen, weil ich mir auch gedacht habe, na ja, das ist halt irgendwie, wir die Hanfliebhaber bringen halt das auch in die Kampagnen, aber es ist tatsächlich so, diese Pflanze Hanf hat auch extrem großes Heilpotenzial. Also ja, Hanftropfen, da geht's auch überhaupt nicht um Stoned sein oder sich bekiffen, sondern da geht's wirklich die Essenz, also das heißt also von Hanföl. Aber was Wirkungen hat bei wirklich schweren Krankheiten wie Krebs, aber auch bei psychischen Dingen und da Leute nehmen es und haben da große Erfolge damit. Ja. Und vielleicht ist das, und da ist es auch so, das wird immer nur draufgehauen und verboten so und böse geredet, aber dahinter entdecken vielleicht noch ganz andere ungeahnte Potenziale. Ja, Frank, ich meine, die Entdeckungen, man braucht keine Entdeckungen mehr zu machen, weil die Tatsachen sind da. Ja. Ich meine, wir brauchen uns mal gar nicht vorzumachen. Ich meine, wenn man Geschichte mal so betrachten möchte, okay, Coca-Cola als Beispiel. Warum heißt Coca-Cola Coca-Cola? Weil früher, ne, da gab es mal eine Zeit, ich habe mal eine Bekannte gehabt aus Anaheim, California. Der ist immer nach New York gekommen und der hat Antiquitäten an Flohmärkte und sowas mal eingekauft. Und ich bin so in die Antiquität-Geschichte so ein bisschen eingestiegen, wo ich mal so Collectibles und sowas mal am Flohmärkte mal gesucht habe und sowas. Und ich habe mal eine Jug gekauft. So ein Krug? Ja, man, keine Steinkrug, das war eine Jug. Na, so wie man sieht, was war früher das Moonshine, das hat so eine kleine Dings für deinen Finger, wo du das reinsteckst, das war so braunes Glas, der hat da so der Eingang, so der Einlauf gehabt und das Ding war so ein bisschen pummelig. Na, so eine Jug nennt sich das in Englisch. Und als Coca-Cola noch Sirup war. Und wenn du guckst mal die Ingredients an, was das Inhalt war gewesen, das war eine Sirup, die mit Selterswasser gemixt worden ist. Und die Grundzutaten, eine davon war Coca, von den Coca-Blätter. Die Coca-Pflanze. Die Coca-Pflanze, was heutzutage mal als von Kaffein oder Koffein ersetzt worden ist. Weil, wenn du guckst mal die Kulturen in Peru oder Bogota, Kolumbien und sowas an, diese meisten Feldarbeiter, was machen die? Die sitzen da und die kauen an die kauen diese Blätter. Coca-Blätter. Na, das ist so ähnlich wie diese in Indien. Da gibt's diese Betelnut. Ja, Betelnuss, ja. Das ist auch hartes Zeug. Ich habe auch mal probiert. Ey. Boah, kann mir gar nicht verstehen, wie jemand sowas macht. Ja, man spuckt so rot und deine Zähne rot und man sagt, dann kriegt man einen Rausch davon. Ich hab das probiert. Ich hab auch. Da gibt's noch was anderes. Das ist mir aber angenehmer in Erinnerung. Jetzt ist so ein bisschen später Stunde können wir mal. Heute bei der Alkoholsendung mal die Dinger raushauen. Ja, ich bin da viel rumgereist und ich habe mich ja auch immer geguckt, so was. Also auch die Rauschkultur der Länder, ja, die genau. Welt mal mir angeschaut. Logisch. Und in arabischen Ländern da gibt's sowas. Das heißt Cut. Cut heißt es. Es ist so auch so ein Kraut, so Blätter. Und die kaut man auch die ganze Zeit, stopft sich das in die Backen an. Oh, Leute, die haben echt so fette Backen. So wie Kautabak oder sowas. Ja, ne? So ähnlich. Aber du schluckst es nicht runter und du spuckst es auch nicht dauernd aus. Du wälzt es im Mund, du schiebst immer wieder mal Neues rein und kaust in dem rum. Und das macht auch irgendwas im Mund. Und da entstehen da neue Substanzen oder sowas. Und im Laufe der Zeit macht dich das auch ganz schön mellow in der Birne. So. Also das ist okay. Cut. Und da siehst du, das kannst du, das ist nicht mehr, ja. Es ist auch nicht in allen modernen jetzt arabischen Ländern erlaubt, weil das eben auch eine Droge ist. Und okay. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, vielleicht in Jordanien oder sowas. Da kannst du das immer noch sehen, so auf dem Land, wenn Männer so ihre Cut-Session machen. Es geht auch stundenlang, die hocken da nur rum. Und du wirst halt dann einfach sehr träge und schläfrig und träumst so vor dich hin und die Zeit geht vorbei und ab und dann schiebst du wieder so ein Blatt rein. Und ja, Cut, auch interessant. Ja, aber überleg doch mal, Frank, wenn solche Kulturen da sind, ob das mal Kaktuspflanzen sind, Peyote zum Beispiel, Mescaline, auch genau das Gleiche, mal Cut, na, dann reden wir über Betelnut und alle diese Dinge, ist das mal, du siehst, dass da gab's mal eine komplett andere Kultur zu einer Zeit, statt dieser Hetzerei, das war alles so mellow gewesen und alle, naja, you know what I mean? Und auch Hanf wurde hierzulande, also auch hierzulande, ja, schon immer auch geraucht, also das war in Zeiten, wo es schon Tabak gab, also wo man schon so Amerika entdeckt hat und so, da Tabak konnten sich ja nur die Allerreichsten leisten. So. Ja. Da, zu Hofe hat man dann, oder in den Geldhäusern, da hat man vielleicht eine Pfeife geraucht mit Tabak. Aber die einfachen Bauern, die haben da eben auch dann schon geraucht, also zu der Zeit, die haben halt Hanf geraucht. Das war ganz normal. Der war wahrscheinlich jetzt nicht so stark wie jetzt das, was jetzt wir, was man jetzt, was ich, wenn man in Amsterdam im Coffeeshop was kauft. Das ist nicht das Gleiche. Das ist natürlich ganz andere Züchtung oder auch dann der indische Hanf, der eben sehr viel potenter ist, jetzt THC-mäßig, als das, was jetzt hier gemacht ist. Aber es gab es eben auch. Opium wurde mal durch das Orient natürlich. Genau, aber auch der indische Hanf und sowas ist halt dann die eigentliche Droge, also was hier geraucht ist. Aber gut, ist ja auch die Frage der Dosis. Wenn so ein Bauer das von morgens bis abends sich reinzieht, dann ist auch ein bisschen matschig im Kopf so am Abend. aber was wir halt sehen, diese Hanfpflanze, die ist ja schon ganz lange auch, also hier in Deutschland früher kultiviert worden. Und das mit dem Rauchen ist ja nur einer von den Aspekten. Wir haben schon über Medizin gesprochen, den ich früher noch gar nicht so lange so auf dem Schirm habe. Aber auch natürlich also es war einfach auch ein hilfreicher Rohstoff, eben diese Fasern von dem Hanf. Ja, Frank, I mean, man kann das mal so weit nehmen. Ich meine, überleg doch mal, der gab's mal schon sehr lange. Ich habe mal alte Growbooks und sowas mal. Ich habe mal noch, was weiß ich, aus den 90er Jahren mal, ich war auch Mitglied bei normal gewesen. Ich kriege mal immer noch mal Post von denen. Und natürlich mal durch diese ganze Bewegung, was in Amerika passiert. Normal is the normalization for reformed marijuana laws. And the National Organization for Reformed Marijuana Laws. Und natürlich mit das, dass das wieder dekriminalisiert wird und manche Bundesstädte auch, wie sagt man, frei gegeben wird, so wie Colorado und sowas. Natürlich feiern die das. Ja, weil das war die Zeit auch mal zu der Hippie-Zeit. Normal war ganz groß. Na, dass die diese Bewegung, dass die Hanfpflanze eine Nutzpflanze ist, aber gleichzeitig auch mal eine medizinische Darstellung ist. Mit dieses Hanffaser, was man benutzt. Guck mal, Levi hat die erste Jeans aus mal Hanf. Die berühmte gemacht. Levi's. Ja? Die Levi's Jeans, genau. Man spricht darüber, ist das, die adjustiert sich oder passt sich an zu jedem Klima, ist überall anbaubar, wächst das zehnfache Geschwindigkeit als ein Baum und man hat über 100.000 Verwendungen allein von die Samen und von Faserhanf. Ja, das ist der Hammer. Diese Pflanze ist ein Powerhouse. Papier, wie man das sagt, so guck mal, ey, die Constitution of the United States ja. ist mal unterschrieben an fucking Hanfblatt. Auf Hanfpapier. Ja, Papierherstellung. Taue, Seile, die ganze Takelage von den Schiffen, ja. die alle nach Amerika gefahren sind, so. Die Santa ja. Maria vom Kolumbus. Das war alles Hanf. Die ja. Segel. Ja, die Segel du kannst nicht mal Milch von die Samen. Aber Hanf ist einfach ein wahnsinnig hilfreicher Rohstoff. So. Du kannst mal Milch gewinnen von die Samen, wie Sojamilch. Du kannst mal Öle davon gewinnen und sowas. Du kannst, so wie du gesagt hast, mal Faser, alles Mögliche. Klamotten. Und, ja. Haben wir schon gehabt. Ja. Und da ist auch die Frage, wie ist es denn zu diesem Hanfverbot gekommen? Ich meine, haben wir gezeigt, so. Wie diese Alkoholprohibition kam und das wird da immer so dargestellt, ja, man wollte den Leuten was Gutes tun. Nein, die Regierung hat nie irgendwie jetzt den Plan, man muss die Leute schützen, sonst steckt ja. immer ein ganz andere Interessen, kapitalistisch, marktorientiert. Sowas beim Alkohol, das Erdöl musste kommen, ne? Der Alkohol sollte weg. Wie war es denn beim Hanf? Früher war Hanf frei, irgendwann muss es ja mal verboten worden sein. Und ja. Da ist es eine ähnliche Geschichte. Well, da war es auch eine Industrie, die Geschichte davon, und jetzt kommen wir mal wieder in diese fanatische Religionen. Die letztens, was ich mal gelesen habe, das war zu der Zeit, als dieser Film Reefer Madness rauskam. Na, in die 30er Jahre. Es wurde von irgendwelchen religiösen Gruppen gesagt worden, ist, dass wenn man durch das Rauch oder Rausch von Marihuana affektiert wird, ist, das leitet weiße Frauen mit schwarzen Männern zu schlafen. Ja. Genau, das ist auch so interessant, genau. Ja, im Rahmen der Zeit präsentiert wird. Damals war das eben so. Hat man es den Leuten präsentiert. Ja. Hey, der macht die weißen Frauen macht er gefügig und die schwarzen Männer macht er zu irgendwelchen Sexbestien oder so. Ja, die unkontrolliert aber sind. Das Ding war, ist das denn, siehst du hier? Nur Bullshit. Wie man, diese Vorgang mit dieser christliche Frauenbewegung, was mal mit der Rockefellers mal, was die finanziell unterstützt haben, da siehst du wieder, wie diese gleiche Narrativ, funktioniert auch bei dieser Hanf. Mhm. Und da wird, wie man das heutzutage nennt, Rassismus, ne, je nachdem wie man das interpretiert, eingesetzt worden, um eine Sache fertig zu machen. Man sieht das heutzutage, Frank, wir haben auch darüber oft gesprochen, ist, dass wenn du gegen das System bist, wirst du gleich mal in die rechte Schublade mal geschoben. Und das ist genau das, was die mit solchen Produkten machen. Ja, genau. Es ist, wie du sagst, Alex, es ist echt diese Narrative, die passen sich halt immer dem Zeitgeist an. Ja. Also damals war es halt irgendwie der Zeitgeist so offen gegen Schwarze und so, und dann hat man dann so eine Geschichte erzählt. Übrigens beim Alkohol auch, das hatten wir ja vorher gar nicht erwähnt, weil man könnte auch so viel erzählen, aber da gibt's auch so als damals, um die Prohibition durchzusetzen, ja, und weil es hat auch, haben ja auch viele von der Landbevölkerung, haben ja dagegen rebelliert, die haben ja gesagt, halt, die nehmen uns unseren Ethanol weg, also unseren Sprit, ja, das wollten die Leute nicht. Ja. Und da wurden dann auch Kampagnen aber dann gefahren in den amerikanischen Zeitungen, eben finanziert von Rockefeller, diese Kampagnen, und dort wurde halt geschrieben, hey, diese ganze Ethanol für Landmaschinengeschichte, die ist nicht patriotisch, die hilft nicht euch amerikanischen Bauern und der Landbevölkerung, sondern da wird dann, ich glaube, Melasse ist das, also so der Grundstoff, die wird aus der Karibik wird die importiert in die USA, und das machen dort die Schwarzen, machen das, und die machen dann den Gewinn und die machen euch amerikanische Bauern dann kaputt. Und das stand da in der Zeitung. Und da haben natürlich dann, weil damals waren die Leute ja noch unaufgeklärter als heute. Ich meine, die haben das ja unreflektiert hingenommen, wenn das in der Zeitung stand, ja. Und dann, ach ja, das geht nicht. Also Ethanol ist gleich Karibik, ist gleich Schwarze, die dann da, die es machen. Nee, dann kaufen wir lieber Öl vom Rockefeller. wir lachen heute drüber, ja, aber genauso war es. Ja? Genauso war es auch eben da voll rassistisch, aber es hat halt in der Zeit, da war das halt das Argument, Frank, was man bringt. Heute ist es genau andersrum, heute reden sie uns andersrum. Wenn sie heute ihre Kampagnen durchschieben, dann ist es eher dieser liberale Hintergrund, und wie kannst du nur zulassen, dass Kinder hungern, wenn man da Ethanol abbaut. Aber Frank, warum sprechen wir darüber? Ist das, weil wir wollen mal die Leute mal einen Hauch mal Inspiration geben, die Augen aufzumachen und es selber mal nachzuforschen. Ich meine, wir können mal davon uns fusselig in den Mund reden, aber diese Information steht alles da für uns zur Verfügung. Und wenn man sich mal tatsächlich mal ein bisschen nachgucken würde, da wirst du das einfach mal sitzen in Ohr, das heißt mal Kiefer bis zum Boden fallen, und du sitzt da und sagst so, aha, wie einfach ist das und warum haben wir das mal nicht gecheckt? Mhm. Und dann stellst du erstmal fest, an wie verblödet wir würden durch die Regierung. Und dann sitzt du da und dann fängst du an, mal genauso wie David Blum das gemacht hat, wo er glaubte, dass Benzin gab es immer und das war die einzige Treibstoff. Du guckst mal das nach und dann sitzt du da und das Hasenloch, das wird immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Ja. Und du siehst heute allein in die Sendung, was wir heute präsentiert haben, wo das alles hinausgeht. Genau. Und deswegen machen wir das, Alex, weil wir dürfen uns heute nicht mehr so leicht übers Ohr hauen lassen, wie damals Leute. Gut, damals, die hatten kein Internet, die waren wirklich die konnten sich nicht vorstellen, dass die Zeitung sie anlügt. Ich meine, heute jeder, der uns hört, weiß, dass die Zeitung einen anlügen, so. Also da haben wir schon die Zeiten verbessert. Und es ist halt jetzt passiert wieder eine große Veränderung. Jetzt ist eine Chance auch da für uns. Tja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen so die Lügen durchschauen und nicht wieder in solche Dinge reinlaufen, so. Und weil es geht immer um Abhängigkeiten. Es geht um Monopole, Abhängigkeiten, ne? Und dahinter hat es dann auch noch eine viel größere Bedeutung. Es geht nicht nur, dass diese Typen reich werden, sondern sie wollen Kontrolle. Das ist, was es geht. Ne? Ja. Und mal sehen, ob wir dieses Mal uns wieder übers Ohr hauen lassen. Dieses Mal sind die Argumente anders, weil der Zeitgeist ein anderes. Well, jetzt erzählen sie uns das aus anderer Sicht, der ökologische, das grüne Bewusstsein, und weißt du, wir können nicht mehr. Frank, das wird sich mal zeigen lassen, weil hier, guck mal, jetzt im Moment, das wird immer lauter darüber gesprochen, ist mal über Barack Obama, dass er mit Angela Merkel die Messe in Hannover mal eröffnen. Na, und da ist ein Riesenprotest mal angesagt. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich dort mal auftauchen. Weil man redet über, dass die wollen gegen diese TTIP und CETA mal Abkommen, alles drum und dran demonstrieren. Und ich bin mal einfach gespannt, ob das überhaupt eine Bewegung in eine positive Richtung mal setzen kann. Da wird das wird der andeutige Zeichnung sein, ob tatsächlich das Wort des Volkes Macht hat oder nicht. Naja, das kommt immer darauf an, wie viel Volk halt da ist. Ja, ja, wir haben es ja gesehen, es gab ja schon gegen TTIP große Demos in Berlin, 200.000 oder waren es noch mehr. Und da hat doch der Gabriel nur drüber gelacht. Ja, aber Frank, mittlerweile... Das geht erst, wenn vielleicht 5 Millionen auf der Straße mittlerweile haben, ist nicht das, mehr gelacht. Mittlerweile ist das so, ist, dass was die zeigen, ist, dass die haben mehrere Unterschriften für mehr Transparenz. Natürlich viele Politiker sagen, ist das jetzt im Moment für diese TTIP und CETA-Situation, dass es mehr Transparenz da drin als bis jetzt überhaupt an eine Sache mal gegeben worden ist. Bla bla bla bla bla. Na, wobei du siehst mal manche SPD-Abgeordnete, die tatsächlich mal gesagt haben, ist, dass das dort wird drin geschrieben, dass das referiert auf irgendwelche andere Seiten und so weiter. Und die schauen das alles nach und die sind trotzdem nicht zufrieden damit gestellt. Und das Interessante dabei ist, dass der Eindruck, dass ich davon bekommen habe, als du diese Abgeordnete gehört hast, was die gesagt haben, ist, dass plötzlich als Vorsitzender der SPD-Partei, gehe ich davon aus, jetzt mal korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Sigmar Gabriel, na, sitzt da und lenkt ein, weil seine seine Leute, Supporters, na, sitzen da und die sagen, well, wait a second, bevor du mal zu viel erzählst, erstmal sehen wir nicht alles das, was wir mal sehen wollen. Und wir fragen uns, warum referiert das mal immer zu anderen Seiten und trotzdem ist das nicht ein klarer Einblick davon. You know, und das ist immer interessant, wie man diese ganze Geschichten denn wieder, es scheint teilweise, ist, dass wenn man diese Politiker, die an die Macht sitzen, tatsächlich Druck auf den legt, dass teilweise müssen mal die über den Tellerrand mal sprechen, ja, ja. Was eventuell denen mal so ein bisschen eine Peitsche auf die Finger geben könnte. Ja. Und es führt uns ja echt zu noch einem Thema, wobei eigentlich auch noch mehr Zeit dem widmen könnten, aber wenigstens mal, das müssen wir heute noch ansprechen. Mach hier mal. Bilderberger ist demnächst in Dresden. Ja, man. Das ist übrigens auch schon ist auch schon verdammt bald. Also ich meine, wir haben gar nicht, man denkt sich, es kommt noch, aber das ist relativ kurzfristig, das ist im Mai. Ja. Das sind 3 Wochen oder sowas. Ja, oder? Ja. Und da gäbe es eigentlich so viel noch drüber zu reden. Aber wir haben ja auch schon letzte Woche, da waren wir doch hier bei NASA, dem neuen Format hier vom Kulturstudio, genau, am Start, haben wir schon mal kurz über Bilderberg gesprochen. Und hier eins muss ich echt noch mal raushauen. So. Ich habe, das habe ich da am letzten Dienstag auch erzählt. So, ich das Bilderberger Treffen wird da stattfinden in Dresden, mitten in der Altstadt im Hotel Schauberger Palais. Mhm. Und ich habe mir das auf Google Maps halt so angeguckt, ja. Und dieses Schauberger Palais allein getippt und dann kommt es auch gleich. Das ist wirklich, also ich meine, es ist direkt in der Altstadt drin. Ja. Also mehr geht nicht, ja. Mhm. Was ja schon mal echt komisch ist, weil normal Bilderberger, die ziehen sich ja schon immer gern zurück. Und man heuer hat mal wieder vermutet, dass wahrscheinlich wieder in Chantilly ist, in Virginia, so weißt du so. Aber nee, mitten in der Stadt, dann auch noch Dresden, so eine symbolische Stadt, da. Ja? Also es stößt mir eh schon so irgendwie, also in mir drin ist das erstmal so, wow, keine gute Ich hab das bei unserem Gespräch bei meiner NASA erwähnt. Allein durch die Gedanke, dass die sitzen da in der Regierung in Berlin und zeigen die Finger auf Pegida in Dresden. Ja. Das war der fucking Hauptbrennpunkt von das, was die sagen, alle Rechtsnationalisten sind und so weiter. Dort und das dort genau in der Mitte stattfindet. Ich frage mich, ob das mal tatsächlich eine Provokation ist, Frank. Ah, also mir gefällt das so oder so nicht. Aber hier dieses Ding, was ich rausmachen wollte. Ich schaue also auf Google Maps. Ich habe Google Maps vor mir. Ich habe es schon ein paar Tage nicht mehr probiert. Muss mal sehen, was heute steht. Ich weiß, live dort in der Sendung, letzten Dienstag mache ich das und schaue hin und dann steht dann zeigt mir Google Maps, zeigt mir auch an, was hier dieses Hotel halt und was dort ein Zimmer kostet. Und da stand 112 Euro. Ja, also kostet eine Nacht ab. Also es stand nur die Zahl da, 112 Euro. Ja. Mm. 112. Das ist bei uns der Notruf für Feuerwehr, so, ja. Naja. Und ich hab ja schon gesagt, das wäre auch potenziell, mal sehen wir, was da noch näher kommt, aber potenziell ist es auch so ein, da können auch so False Flag Szenarien oder sowas laufen, weil es ist hier mitten in der Stadt, das ist irgendwie die Security Lage ist da. Ich will es nur mal so sagen, ja, dann ist halt, habe ich halt diese Nummer gesehen, 112. Aber jetzt ist es komisch, ja, am nächsten Tag, ja, es war letzten Dienstag, weiß ich, war mal auf Sendung dort. Am nächsten Tag habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und wollte mir das nochmal anschauen, so. Und macht zu Hause Google Maps auf, tippt es wieder ein, Schauberger Palais Dresden. Und was sehe ich dort? Da steht nicht mehr 112 da, stand 110 da. Hot damn, da stand 110, 110 Euro. Zum einen natürlich witzig, der Preis ist gleich gefallen. Bilderberger Kunden hier kommen dann, dann sackt gleich mal der Preis runter um 2 Euro. Aber es stand eben nicht mehr 112 Euro, sondern 110. Und 1, 1, 1, 1, das 1, ist der Polizeinotruf, ja, in Deutschland. Ja, genau. Da wird es vor allem dann Polizei. Ich meine, ich habe es ein paar Tage nicht mehr gemacht, habe ich ja ganz vergessen. So. Es ist mir vorhin erst spontan hier wieder eingefallen. Hier muss ich unbedingt mal wieder einchecken, mal sehen, was jetzt drin steht. Ob die Preise noch weiter sinken oder ob es sich immer da zwischen 112 und 110 erst. Well, you know something, Frank, das ist interessant, dass du das erwähnst. Und ich sag dir, warum das interessant ist. Ne? Und jemand hat jetzt, wie heißt der? Vitriol. Vitriol hat gesagt, besser als 911, Frank. Ja, habe ich auch überlegt. Wait a second. Vielleicht 911, da kommen wir zu dem Preis, kommen wir nicht mehr hin, außer es geht um so eine King Suite oder so. Well, wait a second. Das Ding ist das 911. Na, und interessanter zu deiner These jetzt im Moment. 911 ist die Polizeinotrufnummer in New York. Ne? Naja, 911. Ganz Amerika. 911 ist der Notruf. Ja, ja. So deswegen sage ich mal, ist das die These da, was du... Ja, natürlich, deswegen erwähne ich es auch. Deswegen ist mir das auch so gleich ins Auge gestochen. Ich sage jetzt nicht, so wird's kommen und sowas. Ja, ich habe keinerlei Insider-Informationen. Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Aber sag mal, mein Gefühl ist sowieso, oh... In Dresden? Was? Mitten in der Altstadt? Hä, komisch. Warum? Warum macht man das? Ich meine, ja. Da hast du echt so ein, aus reinen Security-Aspekt ist das keine gute Idee oder so. Die ziehen sich eigentlich gerne immer so ein bisschen zurück. Warum machen die das da mit in der Stadt? Ist es eine Provokation? Ist es vielleicht, aber da sind alle möglichen Szenarien denkbar und mir ist es halt nur so aufgefallen. Ich sag's auch eher scherzhaft. Nicht, weil ich jetzt da Panik verbreiten will, aber echt der 112 Euro und am nächsten Tag war es 110. Also, ey, Mann. You know something, Frank, interessant ist, weil wir, ich muss mal das auch hier raushauen, weil das ist gerade heiß off the presses. Und kennst du diese Anders Breivik-Knock? Ja, Breivik, ja klar, ja. Hier, Utøya. Hast du das mal mitgekriegt, dass er da, dass der eine, dass er eine Anklage gegen das Gericht gestellt hat wegen die Haftbedingungen. Ja, der wird seit Jahren in Einzelhaft gehalten, so total isoliert. Das ist ja, das ist schon hart. Der hat mal geklagt. Check this out. Ich muss mal das mal kurz mal hier berichten, weil das ist sehr interessant. Der Massenmörder Anders Breivik hat er gegen den norwegischen Staat geklagt, weil er seine Haftbedingungen für Menschenrechtsverletzungen hielt. Na, jetzt check this out. Ein Gericht in Oslo gab den Verurteilten nun in einem Urteil zum Teil Recht. Die Isolationshaft sei ein Verstoß gegen das Menschenrechtskonvention. Entscheidende Faktoren waren die Länge der Isolation, eine mangelhafte Begründung, begrenzte Klagemöglichkeiten und zu wenig ausgleichende Maßnahmen, so das Gericht. Mhm. Was sagst du dazu, Frank? Naja, das ist, ich meine, dieser ganze Fall Breivik und Utøya, Alex, da könnten wir auch echt mal, wir haben ein ganzes darüber gesprochen. Sprechen. Ja, wir haben da stecken so viele Dinge drin. Ja, ja. So oder so, der Breivik ist natürlich eine rätselumwobene Figur. Wer ist der wirklich und so weiter? Ist es echt nur der Patsy oder was? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Aber Isolationshaft, der wird halt behandelt wie das personifizierte Böse und keiner darf mit ihm sprechen, weil, ja, aber vielleicht ist es so, man will halt nicht, dass der mit irgendjemand spricht. Also ja, weil Frank, der könnte vielleicht auch Dinge sagen, auch einem Mitgefangenen, die der nicht hören soll. Also, Frank, wir haben mal das mal kurz mal irgendwie an so geskimmt in mehrere von unseren Sendungen, weil wir dieser Fall ist oft mal erwähnt worden. Wir driften ja gerne mal ab und irgendwann sind wir auch mal da vorbeigedriftet an diese Utøya-Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das ist auch mal sicherlich mal dann wieder schon so eine Sache, so wie diese Alkoholgeschichte. Wir könnten da wirklich mal, das wäre ein super Thema mal für eine Sendung. Ich weiß nicht, ob wir es machen, aber da könnte man echt viel mehr drüber sprechen. Genauso wie bei der nächsten Nachricht, und das ist dann vielleicht die letzte, die wir heute haben hier. Das wäre auch was, wo man den ganzen Abend mal drüber sprechen könnte. Leslie van Houten, wird jetzt vielleicht entlassen aus dem Gefängnis. Leslie Van Houten war eine von den Frauen aus der Manson Family, Charles Manson. Okay. Die Ende der 60er Jahre die Tate LaBianca Morde gemacht haben, so. Und Leslie, die sitzen ja alle lebenslänglich und Leslie Van Houten, da wird jetzt, gibt's jetzt Schritte dafür, irgendeine Kommission hat gesagt, man sollte die jetzt freilassen, so. Mhm. Und das nur so als ist auch so eine Nachricht, das kam jetzt letzte vor ein paar Tagen in der Zeitung so. Und boah, das wäre auch eben ein Thema, da könnte man den ganzen Abend drüber sprechen. Manson, ich sage euch, da stimmt auch hinten und vorne nicht das, was die Leute glauben, so und was ähnlich, ihnen erzählt wird. Das ist so ein Hammer. Das ist so ähnlich wie die Shakur-Familie. Ja, und das führt uns ja, wenn wir über Manson wirklich da mal sprechen, vielleicht machen wir das irgendwann. Aber es ist halt auch, ey, ich weiß gar nicht, was man alles erzählen kann, weil es ist so viel. Ich meine, das führt uns dann auch wieder straight rein, diese ganzen Laurel Canyon-Geschichten. Was genau in Kalifornien, Südkalifornien da in den 60ern abging, ja, das ist einfach der Hammer. Und das hat so dermaßen viele Aspekte. Aber so wie es nur angedeutet, das wäre eben auch eine längere Geschichte und wird aber auch wieder aktuell. Leslie Van Houten wird eventuell jetzt dann entlassen. Aber ich glaube es ja nicht, dass sie freilassen. Weil das ist dasselbe so. Die werden komplett, die möchte man nie mehr wieder irgendwie sehen. Okay. Seit 15 Jahren. Naja, jetzt muss ich mal als letztes Mal dazu reinschmeißen. Man darf diese Daten nicht vergessen. 10. September 2016, ladies and gentlemen, in Wolfenbüttel. Jetzt am Ende der Sendung sagen wir es erst. In Wolfenbüttel, ja, auf jeden Fall. Ne? Natürlich, das wird gepostet und so weiter. Mal das Radio Emergency Party, man, mit einer Elefantenrunde. Ne? Und natürlich, wir hauen alle Mögliche ran, dass wir mal eine richtige große Gespräch und sehr, sehr interessante und musikalisch und abends gibt's ordentlich Rock'n'Roll, ja, genau, auf jeden Fall, so dass wir mal die Gelegenheit haben, mal alle mögliche persönlich kennenzulernen und natürlich mal in feierlicher Atmosphäre, wo man denn die Zeit hat, mal miteinander mal zu plaudern und alle mögliche Themen mal anzugreifen. Wir geben da euch noch jede Menge News dazu. Aber für jetzt haltet einfach nur schon mal euch das Datum im Kopf. 10. September in Wolfenbüttel, das steht fest. 10. Absolutely. September diesen Jahres steigt die große Radio Emergency Party und plant euren Urlaub anders. Das war ein bisschen vermessen, oder? Nee, aber wer halt Bock hat und Zeit hat, der merkt euch das 10. September. Auf jeden da Fall. Läuft das Ding. Auf jeden Fall. Ich freue mich daran, vor allem mal für diese Elefantenrunden. Wenn das alles mal so klappt, so wie wir uns mal das vorstellen, Frank, wir würden ein paar großartige Leute dabei haben. Natürlich die Jungs vom Kulturstudio, Michael Graber und Boris ist eingeladen und mal sehen, wer dann dazu noch stoßen kann. Wir haben mal Mario Prat darüber angesprochen, ob der mal Zeit für uns hätte. Der weiß gar nicht so genau, wegen die Schweiz und sowas, aber das sind solche Dinge, dass wir mal auf jeden Fall darauf freuen können. Ja, und mittlerweile, Frank, wir haben 12:02 und wir sind mittlerweile am 21. Apriltag mal reingeruckt und ich denke, es kommt langsam an die Zeit für ein letztes Wort für heute Abend von deiner Seite. Na, Frank? Tja, wünsche ich euch einfach eine angenehme Woche, eine gute Zeit. Lass uns mal sacken so mit dem Thema Energie, genau. Und ein weiterer Schritt hin, dass wir frei werden, ja. Genau. Dass wir uns frei machen. Auf jeden Fall, nächste Woche sind wir wieder am Start für euch hier auf Radio Emergency in the Amok Alex and Frank Stoner Show. Montag natürlich geht's los mal mit die Frank Stoner Vintage Club. Am Dienstag bin ich auch wieder dabei in the Amok Alex Music from the Vault. Und am Mittwoch sehr, sehr interessante Themen. Ah, nächsten Mittwoch wird heiß, wirklich. Wir haben ja schon geplant, aber wir sagen noch nichts, aber ey, wirklich nächsten Mittwoch unbedingt dabei bleiben. Es wird wieder ein Stück weit. Ja, wir haben ein paar Gäste. Also wir haben Gäste. Wir haben wirklich Gäste, auf jeden Fall. Und das wird mal richtig mal eine heftige Abend wieder. And eine real Mindfuck, as we das dann nennen. Ne? Und vielleicht kriegen wir auch mal die Himmelsscheibe von Nebra hin, mal nächste Woche. Das da kam heute ein bisschen kurz, ne? Ja, es kam heute ein bisschen. Alkohol, da passt es. Da gab es ein paar Wetten, aber you know, natürlich, ich muss mal immer wieder so ab und zu mal damit spielen. Ich muss mal die Leute, die das weniger Ratio an Möglichkeit gewinnen zu haben, mal die Chance auch geben, dass die mal absahnen können an ihrer Welt. Wer weiß, bist du da bestechlich beim Bullshit-Bingo? Also, gibt's da vorher schon private Anfragen, so Alex heute dreimal erwähnen und so. Das ist ein bisschen Meischel von mir. Tja, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, Mann. Und wir wünschen euch mal eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche und peace to your mind, everybody. Und ich denke, die passende Titel mal heute, mal diese Sendung mal abzuschließen. Little Bob Marley and the Wailers with Get Up, Stand Up and Don't Give Up the Fight and Fight for Your Right. Ja, bis nächste Woche. Hau rein, Amok, Alex und Frank Stoner hier saying over and out. Und wir hören uns hier auf Radio Emergency wieder. Stay tuned.